Ihr seid so süß, wie ihr einfach mal die gleiche Frisur habt, den gleichen Bart, das gleiche T-Shirt, das gleiche, die gleiche. Der aussieht, als wäre er gerade beim Cast von Weiße Jungs bringen's nicht, nicht genommen worden. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen, ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, hier knien, stehen, liegen, sitzen, existieren mal wieder mit zusammen, mit einer Mate in der Hand. Der Jürgen, der sich weigert, jetzt den gleichen Satz nochmal exakt genauso zu sagen wie vorhin. Jürgen, aber dann müssen wir das nächste Mal irgendwie das Audio-Template von dem Speicher, das Template. Hatte ich das letzte Mal gemacht. Ja, nee, aber Laptop. Nicht an die richtige Stelle. Ach, Jürgen. Dominik freut sich, dass der deswegen seinem Outfit jetzt komplett verschwunden ist in unserem Schnittchaos. Das stimmt, aber ich natürlich. Nicht vergessen. Na dann. Hallo Dominik, schön, dass du da bist. Hallo Philipp. Habe ich dir schon mal gesagt, dass du mein Lieblingspodcast-Partner bist? Das habe ich in den letzten Folgen schon rausgehört. Und der Philipp, hallo. Ach so, du bist auch da. Ja, schön. Muss ja, ne? Apropos muss ja, wir müssen über was reden. Oh oh. Nein, was schön ist. Wir haben ja doch vor ein paar Monaten gesagt, so ein Live-Show und dann wurde das nichts wegen diesem Covid-Gedöns. Aber wir haben einen neuen Termin. Meine Damen und Herren, spitzen Sie Ihre Ohren, Ihre Bleistifte, drücken Sie Ihre Druckbleistifte nach außen, nutzen Sie Ihre über Kopf nutzbaren Kugelschreiber, spitzen Sie einen Federkiel, tunken Sie ihn in Tinte. Der neue Termin geplant. Was vergessen, tätowieren Sie es auf Ihren Nachbarn. Auf Ihren Nachbarn? Einfach heimlich nachts? Gefällt mir. So, jetzt musst du nachschauen. Jetzt hast du so lange geredet und hast ihn immer noch nicht gefunden. Er hat sich ja Zeit quasi verschafft. Ja, ja. Alles gut. Es sah jetzt so aus, als hätte er ihn immer noch nicht gefunden. Nee, es ist der 19.07.2022. Höre ich gerade zum ersten Mal. Da steht in meinem Kalender was anderes. Um 19.30 Uhr. Wenn wir uns einfach jetzt abgesprochen hätten und so komplett, was, Philipp, Blödsinn. Hä? Ja. Das ist ich habe heute schon wieder verstörende Termine in meinem Kalender entdeckt, unter anderem, dass Dominiks Tochter in die Schule muss. Ja, ich habe mir auch gedacht, so, was ist denn für ein Termin heute? Legt mir halt alle am Arsch, das ist alles nicht so einfach. Diese Digitalisierung, die bricht uns alle ins Knack. Ja, also für alle, die zuhören, wir teilen uns einen Kalender, den der Dominik dankenswerterweise pflegt, wo wir die Aufnahmetermine reinschreiben. Nur landen ab und zu dann so Sachen wie ein Essen gehen mit meinem Kumpel George oder sowas, wo ich mein, also das wäre jetzt. Das wäre dann mein Kumpel Sean. Ja. Ist da Vergrößerung und solche Sachen halt. Na, wo ich dann bei manchen Malen schon gedacht habe, so, habe ich einen Termin? Oh shit, habe ich das da vergessen? Und dann stelle ich fest so, ja, wobei nicht der richtige Kalender. Du auch dazu neigst, dann zu fragen, ob das für dich relevant ist, wo es so unvorstellbar offensichtlich ist, dass es aber weißt du, was noch besser ist? So. Ich habe den Kalender auch meiner Frau weitergeteilt, damit die weiß, wann ich Podcast aufnehme. Okay. Die kennt diesen ganzen Hintergrund nicht. Man kann, man kann in der Mobile-App halt nicht den Kalender ändern. So, das ist halt wirklich bemerkenswert. Von was? Von Google. Also wo du dann standardmäßig einträgst? Ja. Was? Das geht nicht. Das ist doch eine zentrale Funktionalität. Ja, es geht trotzdem nicht. Das glaube ich nicht. Ja, okay. Dann schicke ich mein neues Telefon wieder zurück. Glaubst du, was sein hat? Nee, glaub ich. Ja, cool, Philipp. Ja. Das wird schön. Haben wir schon gesagt, wo? Nein, noch nicht. Der Ort bleibt nämlich der gleiche, nämlich das Afterwork. Ich dachte, wir machen so ein Geheimding draus. So, Nürnberg. Ihr werdet angerufen, wenn ihr erwartet werden. Auserwählt sein. Ich habe neulich, war ich in Bonn und habe ich tatsächlich an eine Tür klopfen müssen, um quasi Eintritt zu gewähren. Ist das so in so einem Club? Ich war in Frankfurt mal in so einem Ding, in so einem Wohnhaus, in so einer Wohnhauskneipe. Ja, das war geil. Also ich bin nicht reingekommen. Oh, ich schon. Mit den Schuhen nicht? Oder? Ja, nee, also tatsächlich hat eine ca. 50-jährige Rockerin aufgemacht, eher so eine Oma mit Tattoos. Und die hat gemeint, sie hätten leider keinen Platz mehr frei. Und da ich tatsächlich in weiblicher Bekleidung unterwegs war, die sehr fein aussah und eher so normal schnieke, weiß ich halt jetzt nicht, ob es dran lag, dass so wir jetzt nicht diesem Rocker-Ideal entsprochen haben oder ob sie wirklich keinen Platz frei hatten. Das ist halt das, wenn du halt diese Knock-Knock-Geschichte ja, weißt halt nie, warum du abgewiesen wirst. Also wir waren in Frankfurt und wir sind reingekommen. Das war als Burlesque-Bar irgendwie betitelt, aber das waren einfach nur Leute in alten Klamotten. Aber es war eine super nettes Flair, aber wir sind dreimal, viermal dran vorbei, bis wir uns getraut haben, da jetzt zu klingeln. Also so ein bisschen Speakeasy-mäßig? Ja, das war ein Wohnhaus. Ein Wohnhaus und du musstest halt an einer bestimmten Klingel klingeln und dann kam einer raus und hat sich dein Gesicht angeguckt und ob dein Name auf der Liste steht und dann hat er dich reingelassen oder nicht. Da war er genannt. Ja. Und jetzt kommt die große Frage, wie kommen die Leute bei uns rein? Das ist eine sehr gute Frage. Muss man sich da anmelden? Wie ist denn das Hygienekonzept? Also im Moment meines Wissens nach ist es so, also so Hygieneauflagenmäßig ist nicht mehr so wild. Aber ich denke, es macht trotzdem Sinn, sich vorher bei den Leuten anzumelden, damit wir ungefähr wissen, wie viele Leute kommen und wir auch, gerade wenn Leute vielleicht von außen anreisen oder ähnliches, da einen Platz frei halten können. Hotels vorwarnen können. Ich habe jetzt überlegt, ob ich einen schlechten Cowboy-Witz mit Hygiene mache, aber dann habe ich es mir einfach gespart und doch heimlich gemacht. Ganz heimlich, geil, unterschwellig, keiner hätte es gemerkt. Nee. Ja, also Afterwork, Nürnberg, bei denen melden und dann freuen. Und wenn ich an dem Tag frei habe, darf ich dann auch kommen? Nein. Okay. Die Menschen dürfen sich auch gerne bei uns melden, weil ich glaube, der Sprung jetzt nochmal das Afterwork in Nürnberg rauszuholen, ist, glaube ich, ein bisschen aufwendig. Na gut, dann dürfen sie sich halt auch bei Dominik melden. Ja, dann meldet euch beim Dominik. Der schreibt dann den Kalender und dann weiß es jeder. Das wird so mal. Oh Mann, der ultimative Kalender-Diss, wer hätte ihn kommen sehen? Ey, weil ich stelle mir gerade so einen Podcast vor oder ein Weblog-Buch, das nur über den Kalender gepflegt wird. Das ist gut. So Storytelling über Kalender. Ja, das ist echt gut. Mit dem Brüche, das braucht die Welt. Ich wurde die Tage zu Tränen gerührt, ob eines Audiobeitrags, den wir an dieser Stelle ohne große Überleitung abspielen. Naja, das. Ja, hallo, ihr Lieben. Dazu gleich mehr. Hier ist der Nico. Hallo, Nico. Ich nutze mal diese wunderbar neue Funktion. Sehr gut. Endlich mal einer, der es verstanden hat. Lange Zeit. Privatbedingt eine Achtpause, leider. Doch kann ich es nun, habe ich nun die Möglichkeit, euch auf der Arbeit, neben der Arbeit zu hören. Und als ich das erste Mal Jürgens Stimme wieder hörte und Dominiks und Philipps Reaktion, war es, als kam ich zurück an den Tisch mit alten Freunden. Und es war wunderbar. Ich habe euch tatsächlich sehr vermisst. Und freue mich, dass ihr nun wieder ein Teil meines Lebens seid und wollte einfach Danke für diesen tollen Podcast sagen. Ihr seid großartig, ihr macht einen großartigen Podcast. Oh. Ich höre euch liebend gerne zu und freue mich auf viele, viele weitere Folgen. Haltet die Ohren steif und alles Gute. Bis denn. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das könnte ich ja jeden Tag hören, sowas. Mhm, mhm. Dir ist schon klar, dass sich digitale Daten nicht abnutzen und du das durchaus jeden Tag hören kannst? Ja. Das ist doch schön. Ja, die, er sagt ja, ich mach auf Dings. So, das ist so ein typischer Fall von, wenn es irgendwann mal so weit ist, wird niemand sagen können, dass ich es nicht immer gesagt habe. Ja, mir ist das immer alles viel zu lang. Ein Teil des Gags, dass ich hier zur Ermüdung quasi gezwungen werde. Aber ich möchte mal nochmal retrospektiv sagen, Jürgen, speziell in deine Richtung, dass die letzte Folge mit dem Herrn Shackleton, obgleich das eine durchaus bekannte Geschichte ist, so, also auch an was an Feedback reinkam, gerade die historisch versierten unter den Hörerinnen und Hörern kannten das ja alle schon, aber das war wirklich ein Nailbiter. Also das war wirklich ganz, ganz großes Kino und von meiner Seite aus da wirklich nochmal Chapeau, wie du aus diesem bekannten, wie nennt man es, aus dieser bekannten Wolle doch noch was Schönes gestrickt. Ich habe es eigentlich nur gemacht, damit du deine Qualen ein bisschen in Relation setzen kannst. Aber ich verneige mich, wenn es jetzt ein Videoformat wäre, würde ich mich verneigen. Ja. Ja. Danke, danke, ich bin die ganze Woche hier. Ja. Nee, nur heute Abend. Ja. Nee, das war schon schön. Oh ja, ich muss gestehen, mir ging es ähnlich. Also ich habe da nicht so drunter gelitten beim letzten Mal, aber beim Schnitt habe ich mir auch gedacht so, oh doch, das ist richtig gut. Fand ich richtig schön. Ich bin mal gespannt, was ihr zum Vergleich dann heute sagt, weil es geht in eine ganz, heute wirst du mich vorstellen, in eine ganz andere Richtung. Es hat einen ähnlichen Ursprung und geht in eine ganz andere Richtung. Wir laufen einmal quer durch die Wüste. Hat man irgendwie auch schon. Es ist aber ist schon irgendwie ganz interessant, dass wir so gefühlt die verschiedenen Wirrheiten in der Geschichte schon alle möglichen Dinge langsam angefangen, so überall schon ein bisschen so einen Fuß drin gehabt zu haben in der Tür. Also wenn ich einmal jammern darf, ne, es wird tatsächlich eine zunehmende Herausforderung, Stories zu finden, wo ich von vornherein sage, oh ja, geil, das machen wir. Ja. Weil immer schon so, ach nee, das haben wir schon so und oh, das haben wir schon so ähnlich und oh, das ist so ähnlich und nee, vielleicht in 2-3 Folgen und Aber wir knacken ja in 6,66 Monaten eh die Million Downloads und das wäre ja auch ein gutes, natürliches Ende für den Podcast, oder? Hallo? Jürgen guckt gerade sehr pikiert. Hallo? Damit kriege ich ihn, damit denkt er sich dann so, oh mein Gott, na warte, dem zeige ich es, ich finde hier doch noch tolle Themen. So. Also auch an euch da draußen. Ach so, ich habe jetzt gedacht, so richtig. Mit Podcasten, den dachte ich jetzt. Ich habe gedacht, so furzlangweilige Themen, damit es keiner mehr zuhört. Ich möchte an dieser Stelle mal eine Sache kurz sagen. Wir haben das A-Format nicht mehr. Also bitte sendet keine neuen Folgen mehr für A ein, weil ich tatsächlich bisweilen immer noch neue Vorschläge kriege. Ich auch. Ja. Und ich muss dann immer in die Erklärung gehen. Es ist natürlich schwierig, weil die Menschen das in oftmals sequenziell hören und dann irgendwie natürlich auf Aufrufe von halt vor fünf Jahren. Ja, genau. Aber die Leidensgeschichte. Aber vielleicht machen wir das mal live? Das Ding ist, ja, vielleicht. Also ich drücke die alle aus und heb die auf. Ja. Für schlechte Zeiten. Für, falls du mal irgendwie traurig bist und was zerknüllen möchtest. Ja. Genau. Und hat denn der Jonas jetzt eigentlich seine Versteigerung schon eingelöst, Philipp? Nein, aber wir haben einen ersten Termin ins Auge gefasst und dann gucken wir mal. Ja. Richard? Der Jürgen? Also mein Sugar Daddy meldet sich nicht. Der Jürgen wartet und wartet und wartet und hat seitdem noch nie nichts gegessen. Wenn du sein Leben retten möchtest, dann ess mit ihm demnächst. Ja, ich habe schon überlegt, was die ultimative Konsequenz wäre, wenn Richard sich einfach nicht mehr meldet. Was ich dann mache, dann. Er soll einfach vor seine Wohnung ziehen mit so einem großen Megafon und anfangen zu podcasten. Oder mit so einer. Nee, du nimmst eine Podcast-Folge auf, die wir noch nicht ausgestrahlt haben, stellt sich dann nachts vor sein Haus oder sagen wir eher abends. Und wenn es so richtig regnet, mit so einer Boombox hält sie über deinen Kopf und spielt. Ich habe hier 10 Hinweise. Ja. Ich habe schon überlegt, ob ich mich dann einfach beim Kindergarten melde für Sozialstunden oder so, weil das musste ich mal machen. Oh. Mit 15. Oh, was hast du denn gemacht? Ich bin nur Mofa gefahren. Okay. Und dann war aber über Kinder. Es war immer noch die Kindergärtnerin da, bei der ich damals, Tante Traudel. Das hat mich tatsächlich. Und ich habe ihr ins Gesicht gesehen und ich habe gesehen, wie ihr das Herz zerbricht. Oh nein. Ja. Und seitdem hast du dein Leben umgedreht. Und seitdem fahre ich viel mehr Mofa. Ja. Aber ich bin tatsächlich seitdem nie wieder Mofa gefahren. Aber hast du sie seitdem mal wieder gesehen? Jahre später. Als meine, das ist so ein bisschen die Tante Traudel, ist so die gute Seele des Kindergartens, natürlich mittlerweile längst in Rente. Mhm. Aber die Kinder vom Kindergarten heute besuchen die ab und zu und stecken irgendwie Kartoffeln bei ihr im Garten und ernten die und so. Also das ist so ein bisschen so ein Go-To-Place für die aktuelle Kindergartengeneration. Und da war ich tatsächlich einmal mit dabei und ich glaube, sie konnte sich nicht mehr an mich erinnern. Mhm. Ja, jetzt hat das Fishing for Compliments hier. Ja, als aber, ob die sich nicht an dich erinnern würde. Als hätte jedes Jahr so und so viele Kinder und das seit wie vielen Jahren auch immer. Ja, stimmt, jetzt wo ihr es sagt. Kann gar nicht sein. Ja, hängt bestimmt ein Bild von mir überm Du warst doch ziemlich der Kartoffel. Kamin. Ich habe mal wieder ein bisschen Pipi in den Augen gehabt. Meine Tochter hört den Michel aus Lönneberger, Ich dachte, den 8-Podcast. Nein, tatsächlich noch nicht. Da hätte ich garantiert auch Pipi in den Augen, aber aus anderen Gründen. Habt ihr Michel aus Lönneberger als Kind gehört? Gesehen. Gesehen, gelesen. Die Filme? Gelesen? Kenne die Filme bis heute nicht wirklich. Die Serie halt. Oder Serie, wenn es eine Serie ist. Genau, aber wahrscheinlich ist es genau die gleiche Geschichte. So meine, es ist geil, wenn es bei dem einen um Außerirdische geht. So vor die Splatter-Einlage und so. In der einen Folge hat der Knecht, der beste Freund von Michel, hat eine Blutvergiftung. Kommt das in der Serie vor? Also im Buch ja sicherlich. Ich weiß es nicht. Und dann quasi mitten im Winter und die Familie lässt dem Michel quasi, gibt ihm zu verstehen, dass das halt jetzt quasi seinen Weg geht so ungefähr, weil der halt dann am Fieber sterben wird. Und der Michel will das quasi nicht akzeptieren und schaufelt dann quasi selber einen Weg frei durch den Schnee und schleppt den erwachsenen Mann dann wirklich auf die Kutsche und spannt mitten in der Nacht halt irgendwie die Pferde, um dann quasi, also wirklich heroisch, aber realistisch, so halt quasi den Weg zum Doktor zu finden, dann damals, was ich im 19. Jahrhundert in Schweden, und ich hab so, es ist so schön gewesen einfach. Also es ist auch nicht so kitschig, dass der es dann erschafft, sondern es ist dann auch, er hat dann echt auch Pech und Glück und sonst wie auf dem Weg, aber ich habe echt ein bisschen Pipi in den Augen gehabt vorher wieder, weil das so schön ist, wie er halt diese aufrichtig, dass er seinen Freund halt dann das Leben rettet, so. Yeah. Und wo halt jeder in der damaligen Zeit, ich meine, auch hier Geschichte, nochmal eine komplett andere Geschichte, so, keine Ahnung, dieses Marianne Lund ist wahrscheinlich 10 Kilometer weg, aber es ist halt eingeschneit, so, und die denken, also die, weißt du, es geht halt nicht so, dass man den da jetzt einfach so hinfährt, so. Und es ist wirklich, also für alle euch da draußen, ich mochte den Michel aus Lennolberger als Kind tatsächlich nicht. Nicht, aber, halt irgendwie. Aber da steckt ganz, ganz viel Herz in diesen Geschichten, was ich damals nicht wirklich erkannt habe. Und jetzt durch die fantastischen Audio-Versionen lieb gewonnen habe. Aber sind das die alten oder sind die wie neu eingelesen? Nö, die sind schon neu eingelesen. Die Astrid Lindgren Pippi Langstrumpf Audiobücher sind tatsächlich neu eingelesen worden. Ah, ja. Weil die Versionen von Heike Makatsch, die quasi Anfang der 2000er, die haben das böse N-Wort noch. Ja. Und das ist der ganz große Unterschied, der mir aufgefallen ist zu den Versionen, die quasi jetzt Josephine Preuß spricht, weil statt dem N-König ist der Südsee ist der Papa jetzt nämlich der Südseekönig, was eine schöne Lösung für das Problem ist. Ja. Keine Ahnung. Also, ich finde, es beraubt dem auch nichts. Also wenn dann irgendwie Leute sagen, Zensur. Und in dem Fall ist tatsächlich. Aber keine Ahnung. Ich habe da eine. Ja. Astrid Lindgren ist sehr, sehr präsent in meinem Leben gerade durch. Ja, gerade mit der Tochter. Ja, und das ist. Die bei dir zu Hause oder? Die Astrid, die ist leider auch schon tot. Ich weiß nicht, ob du. Wir haben da so ein cooles Format früher gehabt. Ich weiß gar nicht, warum wir das aufgehört haben. Ich weiß auch nicht. So, aber ich habe da tatsächlich mal 10 Hinweise vorbereitet, glaube ich. Ich weiß nicht, wer von uns das war. Ich glaube, das war meine Wenigkeit. Astrid Lindgren ist tatsächlich schon mal in einer Abfolge vollkommen. Ja. Wir könnten mal eine neue Variante machen und 10 Personen und dann raten, was die gemeinsam haben. Oh. Ja, alle tot. Oh, tatsächlich, ich hätte ein paar Sachen. Alle Frauen. War das Zeichen zum, soll ich die Mats abfahren? Ja. Ich fahr die Mats ab. Die Mats? Da haben wir echt nichts mehr. Nee, es ist noch nicht lange her, dass wir aufgenommen haben, ne? Ja, das stimmt. Was gibt's denn sonst Neues? Also gut. Machen wir halt nichts Neues, machen wir halt was Altes. Na dann. Dennis Howard Marx wird am 13. August 1945 in Kenfig Hill, oder Kenfig Hills, glaube ich, heißt, in Wales geboren. Hat es sich selber ausgesucht? Ist es Marx mit X wie Richard Marx? Nein. Verdammt. Okay. Es ist eine Gegend, in der es mehr Minen als Schulen gibt, was kurios ist, weil seine Mama ist Lehrerin. Also so Dinge im Berg oder Sachen, wo man drauf sappt, die ziemlich blöd sind. Ich glaube, Tretminen gab es da damals. Ich weiß nicht, ob. Naja, 1945, aber in Wales. 1945? Ja, ja. Ja, das gab es natürlich dann schon. Aber in Wales? Ja, auch da. Ja. So weit hinterher sind sie dann doch nicht. Also, ich habe es nicht hinterfragt, aber ich gehe davon aus, dass die. Zumindest der Großvater war Minenarbeiter und Boxer. Aber der Vater war Skipper. Ich überlege gerade, wie geil Minenboxen wäre, wenn der ganze Ring gleichzeitig mit Tretminen ausgelegt wäre und du quasi im Boxen noch darauf achten musst, dass du nicht in eine Mine trittst. Ich finde ja eine. Sind wir wie bei Schachboxen. Ich empfinde eine morbide Faszination für den Sport des Schachboxens. Du brauchst den hin und danach machst du es dir wieder zu Matsch. Genau. Also, dass du so bewusst dir Denkfähigkeit raubst, aktiv, um dann gegeneinander Schach zu spielen, finde ich ein großartiges Konzept. Naja. Somit kommt der kleine Howard schon früh viel auf der Welt herum. Ist es Howard Carpendale? Nein. Eine von Howard Marx' frühesten Kindheitserinnerungen, das ist auch witzig, weil damit seine Biografie anfängt, ist, dass er eine Katze von Bord eines Kreuzfahrtschiffs wirft. Guter Anfang. Überlebt die Katze? Nö. Ja, wie soll denn die Katze das überleben? Es war eine Meerkatze. Moment. Kennst du nicht diese absurde Story von dieser einen Katze, die Zerstörung von, ich glaube, mindestens 2 Kriegsschiffen überlebt hat? Ja. Ja. Ich würde sagen, das ist eine Ausnahme. Ja. Natürlich, aber. Plus, du weißt ja nicht, wo es ins Wasser geschmissen hat. Vielleicht war die gerade im Hafen. Dies ist die Geschichte dieser Katze. Vielleicht war es die Badewanne. Ja, da wäre er Kapitän. Mhm. Aber der Papa war ja Kapitän. Mhm. Also, ich glaube, es steht als erster Satz in seiner Biografie, weil er diese Tat zutiefst bereut. Oh, okay. Er wird diese Trauer sein Leben lang mit sich herumtragen. Aber warum hat er das Ketzler denn überhaupt? Ja, das weiß er, glaube ich, selber nicht. Okay. Cool. This is the story of Andrew Lloyd Webber and why I wrote Cats. Also, wenn du mal überlegst, wann ist deine früheste Kindheitserinnerung? Ich habe so ein Plastiktelefon im Wohnzimmer meiner Eltern gehabt. Und da warst du 14, 15? 4, 5. Ja. Blödig. Genau, ich habe irgendwas so Kindergarten-Fasching. So, war ich bestimmt auch 4 oder so. Also er war auch, auch um den Dreh. Und er kriegt dann auch noch vor versammelter Matrosenmannschaft den Hintern versohlt. Ja, lass mich mal so stehen. Mit 11 Jahren beschließt Howard, krank zu werden. Er findet nämlich raus, wie man das Fieberthermometer manipuliert. Das ist jetzt nicht so schwer. Aber merkwürdigerweise hat er immer nur dann Fieber, wenn er alleine mit dem Thermometer im Raum ist. Wie macht es? Feuerzeug. Ich glaube, am Ofen, glaube ich. Mhm. Er kommt mit der Diagnose Wellenfieber ins Krankenhaus. Mhm. Mit 44 Grad. Und es wird noch heißer. Dort entdeckt er, dass Frauen in Krankenschwester-Outfits, Gefühle in ihm wecken. Es fängt wirklich sehr absurd an. Ein komplexer Charakter, dem er zunehmend sympathisch aber. Ja, das trifft's gut. Trotzdem beschließt er irgendwann wieder gesund zu sein. Wobei man dazu sagen muss, es ist deutlich einfacher, in ein Krankenhaus reinzukommen, als aus einem Krankenhaus wieder raus. Naja. Als Howard in der Schule von anderen als Schwächling gehänselt und gemobbt wird. Geht er wieder ins Krankenhaus? Nee. Er freundet sich mit dem gefährlichsten Jungen der Schule an, bringt dem Zigaretten mit, leiht ihm Geld, geht mit ihm in die Kneipe zum Saufen. So, da ist er schon vielleicht 14, 15. Und dann hat er ein bisschen eine Art Bodyguard. Und ab da hänselt ihn niemand mehr. So wie ich es bei Computec gemacht habe. Weil du dich mit dem Jürgen angefreundet hast. Nicht im Bild, wie ich rot werde. Dumm ist nur, dass Howard einmal in der Kneipe bei einer dieser Sauftouren von der Polizei aufgelesen wird. Und dann denkt er sich, er ist im Suff total clever, macht falsche Angaben, fühlt sich wie der absolute Held, weil er damit durchkommt. Aber auf dem Nachhauseweg fällt ihm dann ein, dass dieser Polizist ja irgendwie in der Nachbarschaft bei ihm wohnt und dass die Sache womöglich auch irgendwie auffliegen könnte. Und also geht er nach Hause, redet mit seinem Papa, gesteht, der 16 war er damals schon, gesteht alles dem Herrn Papa. Und der ist zwar richtig, richtig sauer, aber eigentlich ein ganz guter Typ. Und er regelt das, geht direkt zu seinem Nachbarn und erklärt ihm das und sagt, das ist ein guter Junge und es hat keine weiteren Konsequenzen. Aber Howard lernt, Papa ist ganz cool, Polizei nicht so. Okay, also wir haben einen auf Krankenschwester stehenden, Katzen über Bord werfenden Schwerenöte? Schwerenöte, wo? Nein, Schwerenöte ist das falsche Wort. Nee. Sonst habe ich euch ja oft mal gefragt, was ihr für Ideen habt, wo diese Geschichte führt. Also es könnte jetzt alles werden von irgendeinem Verbrecher, der sich irgendwie an Leuten vergeht, von irgendwie jemand, der die Welt rettet. Gefühlt. Ich glaube, dass es alles der offen. Ist, der zum 10. Mal die Antarktis durchquert. Zum 10. Mal? Naja, gefühlt. Auf einem Bein. Ja. Hüpfend. Rückwärts. Das ist geil, hüpfend. Das ist das ist ja bei Speedrunnern oftmals. Oh ja. Dass die halt immer absurder werden, diese Speedruns. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, dass Dark Souls 1, der mir fällt jetzt nicht ein, wie er genau heißt, danach werde ich mir ja in den Hintern treten. Also Speedrunning, für alle, die es nicht kennen, sind Leute, die Computerspiele nicht nur durchspielen, sondern sich selber noch Aufgaben stellen, also sagen, ich muss das Spiel komplett durchspielen, aber das eigentliche Spiel ist, das dann in möglichst kurzer Zeit zu schaffen, mit und teilweise mit gewissen Auflagen, und da gibt es dann richtige Wettstreits drum. Ja, genau. Und dann, also um den Satz zu Ende zu bringen, der Producer, der Regisseur, der Visionär hinter Dark Souls, diesem super schweren Adventure, hat damals schon irgendwie angezweifelt, wie quasi, dass jemand ohne zu sterben durch Dark Souls durchgehen kann. So. Unterdessen gibt es Speedrunner, die durch die ersten drei Teile Dark Souls ohne getroffen zu werden, also nicht mal getroffen, nicht ein einziges Mal getroffen, durchgehen. Und ich denke mir mal, what the hell, hast du kein Leben? Also es ist wirklich unvorstellbar. Dann gibt es welche, die es mit einem Bananencontroller durchspielen, mit einer Tanzmatte, mit irgendwelchen Bongos vom Nintendo GameCube, der dann extra gemottet wurde. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass man da ziemlich oft getroffen wird, normalerweise. Naja, du sollst sterben. Das ganze Spielkonzept ist... Ja, es könnte ja auch ein Spiel sein, wo man eh nicht getroffen wird. Es ist ein unvorstellbar schweres Spiel so. Und nicht getroffen zu werden, ist absurd schwer. So, aber ja. Ich weiß noch, dass irgendjemand mal angefangen hatte, als Overwatch, also diese Mehrspieler-Shooter, wo man lauter so Superhelden spielt. Und da haben sie eine Figur immer bezeichnet, ja, die ist wie eine Mikrowelle. Und dann hat einer einfach eine Mikrowelle, so ein Bedienpanel von der Mikrowelle benutzt, um das Spiel zu spielen. Wahnsinn. Aber ja. Fand ich auch sehr schön. Keine Ahnung, ja, wo es hingeht. Ich finde nur immer dann schön, wenn die eigentlich dann gar nicht die vorhandenen Spielmechaniken nutzen, sondern ja, rückwärts ne. laufen, springen, weil das weil um schneller 2% ne? schneller ja, ist als ja. die normale Laufgeschwindigkeit. Ja, oder so absurde Sachen wie ein, was war das? Ich glaube Ocarina of Time, also das ist eine Zelda für den N64, was einer komplett blind durchspielt, also der verbindet sich die Augen und hört nur die Geräusche und spielt dann das Spiel durch. Und das irgendwie auch in Rekordzeit. Und du denkst dir so ein, kenn ich nur bei Through Fire and Flames auf bei Guitar Hero auf Expert. Aber das kann man nicht blind durchspielen. Aber das What? Musst du ja blind durchspielen. Wenn du das kannst, da kannst du nicht mehr so schnell, guckst du nicht mehr. Ja, das ist eigentlich wie aber das keine musst Ahnung. Du spüren. Ja, du musst das ist halt auswendig können und. Ich sagen. Ja. Und das ist ein bisschen wie, ich spiele ohne Noten, warum ich kann das Lied auswendig irgendwann. Genau. Ihr habt wahrscheinlich recht. Oh, habe ich neulich wieder ein schönes Video neulich hatte ich auch von Mark Rober gesehen. Ich liebe ja den YouTube-Kanal von Mark Rober. Der ist ein ehemaliger NASA-Ingenieur und bei Apple war er, glaube ich, auch mal. Ach, das war der mit der Glitzerbombe. Mit der Glitzerbombe, daher kennt man ihn wahrscheinlich. Aber der hat neulich so ein Klavier, das selbstspielend ist, mal in die Finger gekriegt. Und dem hat er dann das schwerste jemals erstellte Klavierstück zu spielen gegeben. Und du hast halt gedacht, das Ding geht gleich in Flammen auf. Naja. Also es kann ein Mensch nicht mehr spielen. Ja, so naja. Tasten gleich. Naja. Also es war ein absurd geiles Erlebnis. Die, ich muss kurz noch euch was empfehlen und ich habe mal ausnahmsweise was für die Shownotes, weil tatsächlich der, wie hieß der Franzose, der so viel gegessen hat? Tarare. Tatar, das ist das, was er gegessen hat? Der Luciano von der Arbeit hat mir nämlich den YouTube-Kanal von Sam O'Neller Academy empfohlen und das ist hier, Moment, ich mache den Ton aus, das ist quasi hier mit so Comic-Optik. Ah ja, den kenne ich. Ja. Super witzig und hat eine Folge zu Tarare gemacht und ich war im Flugzeug und musste zweimal laut lachen. So witzig hat er das gemacht. Witziger als unser Podcast. Obwohl ich wusste, was quasi ist, aber der spielt dann auch sehr viel mit so Situationskomik und halt irgendwie dummen Gesichtern von irgendwelchen Strichmännchen. Ja, ja. Und lass es mich so sagen, selten hat mich der vermeintliche Tod eines Säuglings so amüsiert wie in diesem Fall. Oh, das ist ja jetzt eine ziemlich hochgehängte Latte, das trifft es jetzt irgendwie, na egal. Tatsächlich, aber ja, ich verlinke. Howard bekommt einen Studienplatz in Physik angeboten vom King's College in Soho, also London. Nice. Er fährt zum Vorstellungsgespräch und wo er schon mal in der Stadt ist, checkt er auch gleich noch den lokalen Puff. Ob er dann deswegen zum Studieren unbedingt nach London will, weiß ich nicht, aber er hängt sich auf jeden Fall richtig rein in der Schule, ja, also richtig. Und er hält in allen relevanten Fächern die Bestnote. Und sehr interessant, was die nicht relevanten Fächer in dem Fall waren. Ja, ich stelle mir das ein bisschen so vor wie mein Abiturzeugnis. Das war so, dass alle Fächer, die ich einbringen musste, waren irgendwo zwischen 5 und 12 Punkten oder so. Und ja. Alle anderen Fächer waren zwischen 1 und 4 Punkten. So. Also alle unterpunktet, aber die musste ich alle nicht einbringen. Okay. So stelle ich mir das ungefähr vor. Gut. Der Rektor seiner Schule hat aber andere Pläne. Er empfiehlt große Pläne, wow. Ja. Er empfiehlt ja. Howard nach Oxford, sodass er dann dort irgendwann steht, geschniegelt und gestriegelt und nicht wie sonst. Sonst hat er eher so einen Teddyboy-Look. So, ich weiß nicht, ob ihr euch darunter was vorstellen könnt. Das ist so Slim Jeans, Anzugjacke und Elvis Tolle. Ist so ein typischer okay. Teddyboy-Look. Ja, er war in England halt in der Zeit. Aber so Grease-mäßig. Ja, so ein bisschen. Aber hat die englische Variante okay. davon. Ja. Yeah. Hat so Tommy Boy Look, oder? Teddy Boy. Ja. Tommy Boy ist der aus Trainspotting, oder? Das war wiederum eine Säuglingstodszene, die ich nie wieder, die ich sehen will und auch nicht ja, lustig du fand. Ich weiß ja gar nicht, ob der Säugling da. Naja, doch. Eigentlich schon, doch. Eigentlich schon. Und Tommy Boy wird auch der aus dem Lied. Also, er steht geschniegelt und gestriegelt und nicht wie sonst im Teddy Boy Look da. Mehrmals sogar zum Bewerbungsgespräch für ein Stipendium. Und das ist ein bisschen fies, weil die anderen potenziellen Stipendiaten, die kommen von irgendwelchen Elite-Schulen, ja, von Eton und von keine Ahnung. Und die machen sich alle ein bisschen lustig über Howard und seinen Waliser Dialekt. Wie gemein. Und ich glaube, er ist selbst am meisten überrascht, aber zur allgemeinen Überraschung bekommt Howard einen Studienplatz im Balliol College in Oxford. Mhm. Zwar kriegt er kein Stipendium, aber es ist trotzdem eine ziemlich, ziemlich große Leistung. Der Heimatort rastet komplett aus. Alle begegnen ihm mit Respekt. So, dachten alle, das ist so ein Slacker, ja, der irgendwie trinkt und mit komischen Typen rumhängt, aber die sind alle jetzt total begeistert. Der, zeigst du ihm gerade den, den Look? Den ja. Look. He's got the look. He's got the look. Und auch die Ankunft in Oxford ist spektakulär. Er kriegt ein Zimmer, das ist zwar so klein, ein bisschen karg und auch draußen ziemlich laut und die Fenster sind vergittert, aber er hat einen eigenen Scout. Also einen Typen. Den Rucksack. Nee. Sehr cool. Einen Typen, der für ihn das Bett macht, das Zimmer aufräumt und den Abwasch erledigt. What the? Nice. Aber also hier so ein Inder oder? Nee. Also weiß ich nicht, ehrlich gesagt. In dem Film, den ich dazu gesehen habe, war es kein Inder. Okay. Für einen Jugendlichen, der noch niemals auch nur in einem Restaurant mit Kellner war oder in einem Hotel oder so, ist das schon ziemlich beeindruckend. Das ist egal wie ziemlich beeindruckend. Die meiste Zeit seines Studiums vertreibt Howard sich trotzdem mit Saufen, mit Theaterspielen, mit anderen Beschäftigungen, nur eben nicht mit Laborarbeiten, wie es eigentlich in seinem Physikstudium vorgesehen ist. Und mit Kiffen. Habe ich Kiffen schon erwähnt? Nein. Howie kifft zum ersten Mal. Hm. Und er findet es geil. Oh, jetzt weiß ich, was er macht. Was? Er findet LSD. 19. Wann, wie alt ist er jetzt? Naja, wenn du 45 18? Geboren, kommst du gut hin. Haben nicht die Nazis schon LSD genommen? Ist ja egal. Offensichtlich tut er es nicht. Ja. Ende des ersten Semesters erhält er die Quittung für sein Verhalten. Er besteht alle Prüfungen mit Bravour. Vielleicht aber auch, weil er einige Tage vorher nachts in das Büro des Prüfers einbricht und eine Kopie der Prüfungsunterlagen klaut. Boah, das ist ja mal grenzwertig. Wir sind jetzt mitten in den... Woher wissen wir das? Was? Hat er das irgendwann aufgeschrieben? Ja. Okay. Wir sind jetzt mitten in den 1960er Jahren und... Ich glaube, Abitur wird 10 Jahre lang aufgehoben, ne? Ja, das wird irgendwann vernichtet. Ja, ja, du also kannst es aber vorher holen. Hättest, ja. Ja, ja, wenn du irgendwas hättest, gehabt hättest, dann aus dem Haus jetzt. Genau. Ja, ich habe was gehabt, Abitur. So, das war was habe ich keine, denn? Was habe ich denn? Keine weiteren Fragen. Ah, sie müssen schon lauter sprechen. Abitur. Ah! Im Schloss von Nee, ich meine, wenn jetzt bei dir irgendwas angeht. Ja, ja, ich weiß schon, wenn ich Revision einlegen wollte, aber... Ja, oder wenn andersrum mir Leute gesagt hätten, ey, du hast bei deinem Abitur beschissen. Ja. Ach so, du meinst, für die anderen ist jetzt aus die Maus. Naja. Aber ich habe doch gar nicht bei meinem Abitur beschissen. Ich habe nur nicht gelernt. Wir sind jetzt in den 1960er Jahren und so bleibt es nicht aus, dass Howard sich eingehend mit dem Studium von Drogen und freier Liebe beschäftigt. Beim ersten richtigen Happening 1965 in der Londoner Royal Albert Hall ist er natürlich mit von der Partie. Das gab es bei uns beim Studiengang auch ein Happening im ersten Semester. Stimmt. Zu meiner. Das war da, ja, das war ein bisschen im Trend. Leider wenig freie Liebe. Ja, da kam. Nee. Aber obwohl ich sehr interessiert gewesen wäre. Habt ihr keinen? Habt ihr nicht einmal was? Hat Fotografie durchgenommen beim Wallycheck? Darüber möchte ich nicht in der Öffentlichkeit reden. Also ja. Okay, was? Andere Frage. Ihr habt in Ansbach studiert. Ja. Ich habe hier in Nürnberg Informatik studiert. Aber ihr habt beide, was? Medien? Irgendwas mit Medien. Das sagen wir jetzt nicht laut. Was gut, irgendwas mit Medien. Bitte noch jemand die Aktfotos. Ach, sind die im Netz? Oh. Oh. Oh. Ich muss mal kurz was hier googeln. Nach dem Schnitt wieder hier einsetzen. Was war deine Frage? Ich habe sie vergessen. Okay. Freiliebe. In den Semesterferien trampt er durch Europa und als ihm dann in Kopenhagen das Geld ausgeht, singt er wie mein Schlüsselbund zu Boden. Singt. Nein, er singt für einige Gigs bei einer Rock'n'Roll-Band mit, um seine Reisekasse wieder zu bringen. Yeah! Also er nimmt wirklich alles mit, halt, was geht. Yeah. Ne? Also es ist kein Kind von Traurigkeit. 2 Wochen lang kommt. Das ist einfach der 6. Beatle. 2 Wochen lang kampiert er außerdem in Stratford-upon-Avon, kennt man ja. Klar. Wo er jeden Morgen der Erste an der Kasse des Shakespeare-Theaters ist. Das Shakespeare-Theater ist ja wirklich enttäuschend, wenn man das besucht. Das ist komplett eingebaut von einem anderen Gebäude. Ja. Ich war enttäuscht. Das in London? Ja. Daran kann ich nicht erinnern. In Stratford-upon-Avon. Ja, also ich sag mal, wenn du denkst, oh, das Shakespeare-Ding, das muss krass sein. Ich fand's halt cool, dass ich mal dort war. Also mir hat eher so ein, oh, ich war mal dort. Ja, und ich habe jetzt kein krasses Gebäude erwartet. Die wollen halt Geld nehmen fürs Ansehen des Gebäudes schon. Und deswegen ist das komplett eingebaut. Und du musst dann Eintritt zahlen, dass du reinkommst. Wie hieß der Fake Shakespeare gleich wieder? Der war auch cool. Wo wir eine Folge drüber hatten. Über den... Ah, oh, Jürgen hat die Taste entdeckt. Ja. Grüße anschauen. Boah, ich weiß es gerade nicht mehr, wie er hieß. Muss ich schauen, jedes Mal ein Getränk zahlen, wenn wir die, wenn die Taste benutzen? William Ireland. Ah. Oder? Ja. Klingt richtig. Ich höre gerade 50 Leute, die unseren Podcast hören, die gerade laut den Namen brüllen, während sie im Auto sitzen. Ja, das habe ich ja gehört. Ja. Nenn doch mal alle 50 mit Namen. Das ist geil, wenn du jetzt wirklich 50 Mann auf 10 würdest. Nein, tust du nicht. Das, kommt nicht. Das machen wir am Schluss dann. Ja. Das sind die, die wir am Schluss dann vorlesen. Oh, aber bitte guck mal, links von dir fährt ein Auto ein bisschen nah an, fahr ein bisschen weiter rechts. Danke. Du darfst aber auch gerne den Vogel zeigen. Ja, und hupen ist auch okay. Also, er kampiert vor dem Shakespeare Theater, wo er jeden Morgen als Erster an der Kasse steht und die Restkarten kauft. Also die üblicherweise sind die Vorstellungen ausverkauft, aber sie behalten ein Restkontingent für den Aufführungstag, damit die halt an der Abendkasse noch was verkaufen können. Mhm. Und er steht als Erster immer da und kauft 4 Karten, weil das das Maximum ist, das man kaufen kann. Und er verkauft dann 2, völlig überteuert, an amerikanische Touristen. Damit sind seine Kosten mehr oder weniger gedeckt. Keine schöne Zerde. Dann verkauft er eine spottbillig an ein nettes Mädel. Ah ja, geht mit ihr rein. Und die letzte behält er, weil er A, seine neu entdeckte Liebe zu Shakespeare, ja, ist ja geil, frönt, und B, seine bereits bekannten Liebe zu Mädchen. Das ist ja fantastisch. Das ist ein fantastisches Konzept. Ja. Das ist ja wirklich fantastisch. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt, aber es ist kein Dummer. Ja. Nee, wirklich Street, nicht. Streetwise. Wenn er am Campus ist, ist seine Bude die Party- und Kiffzentrale. Ja? Die Leute von nah und fern treffen sich hier bei ihm im Zimmer zum Abhängen. Es steht im Lonely Planet. Ja. Also es ist wirklich absurd, ja. Viele, die später, und ich will jetzt nichts spoilern, aber viele, die später in der Politik oder in der Unterhaltungsindustrie sehr bekannt werden, gehen bei ihm ein und aus. Also es ist ja so, ne, solche, diese, das ist ja wie so eine Geheimorganisation, ne? So ein College, wie so ein Elite-College, ja, das ist ja eine verschworene, eingeschworene Gemeinschaft. Werden wir den Prinz von Wales heute noch kennenlernen? Ich glaube nicht. Verdammt. Das ist bei, ich habe ja The Crown gesehen auf Netflix, was ich wirklich sehr empfehlen kann, auch für alle, die sich nicht so arg für die Queen Elizabeth und ihr Leben interessieren. Und der Prinz Charles hat quasi, der ist ja Prince of Wales und ist ja dann irgendwie hier vorstehend für Wales und hat da sehr viel Sympathien anscheinend gewonnen, weil er halt seine Rede auf Walisisch gehalten hat und wirklich sich da die Mühe gegeben hat, was ja nicht ganz so einfach ist. Du hast ja auch eingangs gesagt, so, dass man auch gerne mal verarscht wird für Walisisch. Ja, nicht für den Akzent halt, ja. Ja, ja, genau. So. Ist schon was anders, ne? Ist schon was anders, ja, das stimmt. Es sind Good Times, ja, die dann abrupt enden, als Howard auch noch mit LSD herumexperimentiert. Da sind wir. Es bekommt ihm aber nicht so gut. Tatsächlich ist das der Anfang von so einer kleinen Depression. Und als er dann aus seinem Zimmer raus mit einem Luftgewehr auf Passanten zielt, eskaliert die Lage so ein klein bisschen. Aber LSD ist legal. Marihuana am Campus sogar geduldet und Howie ist aus merkwürdigen Gründen ganz dick mit dem Dekan, deswegen geht seine Karriere an der Uni weiter. Okay. Vom LSD lässt er aber erstmal die Finger. Ja. Besser ist das. Im dritten Studienjahr, das ist so das Abschlussjahr, da muss er dann außerhalb des Campus wohnen, das ist da irgendwie so eine Regel und er kommt wieder in so einer Bude unter, irgendwie fast abbruchreif, aber wieder wird es zur Stadt und später auch weit darüber hinaus bekannten Kiffer Zentrale, ja, also da treffen sich alle zum Feiern und zum Rauchen. Und jetzt dann im dritten Jahr ist tatsächlich Marihuana und LSD sind dann verboten. Und er bekommt kommt er auch nur knapp an der Anklage vorbei, weil das Drogendezernat bei ihm vorbeischaut und wirklich das Haus auf den Kopf stellt und sie dann einen Joint-Filter finden. Ein Filter auch nur? Ein Filter, okay. Ja. Aber, Moment, aber was ist ein Joint-Filter bitte? Von der Zigarette her, der Filter. Also entweder tust du den richtigen Filter rein, dann knallt es halt nicht so. Ja. Oder du drehst dir oft einfach so aus Papier, so einen kleinen Papierfilter, dass dir das Gebrösel halt nicht so. Ja, aber was ich wollte also sagen, beziehungsweise, ist doch kein Gegenstand, das ist ein Gegenstand, der darauf hinweist, dass ich mit Marihuana konsumiert, aber doch irgendwie kein Beweis. Spezieller gekaufter Filter oder sowas. Genau. Er entkommt ja knapp der Anklage, aber ich meine, es ist schon allen relativ klar, was da halt passiert. Naja. Aber am Ende ist es der Dekan, der ihm zur Seite springt, als Entlastungszeuge sozusagen, ja, als Character Witness. Und deswegen passiert ihm nichts. Daraufhin hört Howard auf, an Wochentagen Marihuana zu rauchen, immerhin, und lernt zum ersten Mal seit seiner Ankunft in Oxford. Im Abschlussjahr vielleicht. Erstmal. Vielleicht eine gute Idee. Naja, aber also, das ist jetzt auch ein bisschen so die Frage, was die Definition von Lernen ist. Weil er muss ja die Ergebnisse auch schon gelernt haben. Ja, also ich sage mal so, bisher fiel ihm das sehr leicht. Yeah. Und jetzt muss er wirklich auch mal sich hinsetzen und konzentriert, put in the work. Auch wenn er müde ist und gähnen muss, muss er sich irgendwie mal zusammenreißen. Kiffen macht müde. Ja, aber er kifft ja nur noch am Wochenende. Nur noch also, an Tagen Mittwoch und dann Tagen mit Tag am Ende. Genau. Am Ende des Semesters stehen die Abschlussprüfungen an, die will er unbedingt schaffen. Und er hat jetzt aber in der Zeit bis dahin so viele praktische Tutorien nicht besucht, dass er die zeitlich überhaupt nicht mehr schaffen kann. Mhm. Also bis zu den Abschlussprüfungen kriegt er die gar nicht mehr geregelt. Deswegen erfindet er die Zeitmaschine. Nee, er klaut. Klont sich. Er klaut einfach die entsprechenden Listen und füllt da die Lücken kreativ auf. Boah, leck mich. Also er schreibt sich einfach in die Anwesenheitssachen rein. So, bestanden. Weil er kurz vor den Prüfungen bei einem, das war jetzt ein Zeitsprung, aber er besteht dann diese Prüfungen, also er wird zugelassen, weil er die Tutorien dafür hat und besteht dann natürlich auch die Prüfung. Aber weil er kurz vor den Prüfungen bei einem schlimmen Gefecht mit Wasserpistolen barfuß auf einen rostigen Nagel tritt. Au! Ein schlimmes Gefecht mit Wasserpistolen. Kann er nur schwer sediert an den Abschlussprüfungen teilnehmen und muss dementsprechend als Wackelkandidat zur mündlichen Nachprüfung. Okay, Leute, Tetanusimpfung mal wieder auffrischen eventuell. Der muss ich, also bei so einem Wasserschlachtding muss ich mal dran denken, dass bei Stuttgart 21 Protest mal jemand ein Auge verloren hat, ein Rentner. Ganz so schlimm war das nicht. Ja, von den Wasserwerfern der Polizei. Ja gut, aber Wasserwerfer ist schon was anderes. Da muss ich trotzdem immer dran denken. Boah, und in all seriousness, ich hätte gern so einen richtig geilen Super Soaker. Falls jemand eine Empfehlung hat, gerne in meine Richtung schießen. gleich in Sachen Kategorie, hättest du gerne was einfach echt ballert? Ja. Yeah. Also aber, so ein Hochdrucktank mit dranhängen? Moment, genau. Aber willst du was Mobiles oder was, wo du Wasser vor Ort direkt haben musst? Weil wir hatten damals so Wasserspritzpistolen, die sind auch relativ günstig. Die hältst du eigentlich fast ins Wasser rein, ziehst sie auf und kannst dann einmal einen wirklich sehr massiven Strahl rausschießen. Nein, ich habe ja. Wenn du so ein Wasserbassin oder sowas hast, ist es genial. Yeah. Wenn du aber sagst, eher einmal im Haus auffüllen und dann durch den Garten flitzen, dann brauchst du schon eher irgendwas mit Tank. Also was wäre die Kategorie? Ich glaube eher Tank. So Garten, wir reden vom Büro, oder? Ja, tatsächlich, wer redet denn vom Garten? Im Büro. it's complicated. Ja. Also, er muss zu den Nachprüfungen, die besteht im Homeoffice. Die besteht er gerade so und deshalb wohl kurz vor der Prüfung dann nochmal seine 16-jährige Schwester Linda von einem Auto angefahren wird und auch nur knapp überlebt. Also es läuft gerade gegen ihn, aber trotzdem besteht er trotz aller Widrigkeiten mit ein bisschen, kreativer Problemlösung besteht er. Im Dezember 1967 heiratet Howard die Lettin Ilse Kadekis. Eine Lettin? Ja, guck nicht so, ich war auch überrascht. Man lernte sich beim Studieren kennen. Ich glaube, sie hat nicht in Oxford studiert. Okay. Dann frage ich mich jetzt schon, wo jemand aus Lettland auf einmal herkommt. Aus Lettland. Du hast die Antwort selbst. Ich habe gedacht, gegeben. Die hat er beim Tanzkurs Standard und Latin kennengelernt. Der war erstaunlich gut, für das so schlecht war. Ja. Die Ehe wird nicht lange halten, beide werden sich gegenseitig betrügen, aber für eine kurze Weile sind sie ziemlich happy. Nach seinem Abschluss schließt Howie noch ein Lehramtsstudium an. Kann auch sein, dass die sich darüber dann irgendwie kennenlernen, weil sie auch darüber Lehrerin, verstreiten. Weil sie sich auch Lehrerin. Ich hasse Lehrer. Und für ihn ist das aber es ödet ihn schnell an, ja. Für ihn ist das komplett unterfordernd. Oh, das mit der Mathe war echt keine gute Idee. Told you. Dafür bekommt er ein Go-Spielbrett zur Hochzeit geschenkt. Und jetzt kommen immer mal so ein, zwei enge Freunde vorbei und sie verbringen sehr, sehr viel Zeit mit Kiffen und Go-Spielen. Oh. Weirde Kombi, aber okay. Bin mir gar nicht so sicher, ob das so eine weirde Kombi ist, weil ich glaube, dass es gibt ja so Opiumhöhlen, wo auch viel so, mit Opium spielst du nichts mehr, oder? So. Ich wollte sagen, die liegen ja nicht nur alle zu eher noch im Eck rum. Ja, hier Johnny Depp in From Hell. Wolltest du jetzt gerade echt erzählen, dass in den Opiumhöhlen Go-Spielen ein Ding ist? Okay, gut. Und da frage ich mich, woher nimmst du diese... Einfach mal mit dem Brustton der Überzeugung Dinge... Ja, aber ich sag mal andersrum, wenn du einen wenn du eine Go-Höhle hast, in der du Opium nimmst... Nein, wenn du so einen Sherlock-Holmes-Film drehen würdest, dann würdest du sagen, so ein Sherlock Holmes spritzt sich alles Mögliche und probiert alles aus und spielt dann noch so ein bisschen neben Schach zum Beispiel. Das wird ja gefühlt zusammenpassen, von daher verstehe ich schon diese Assoziation. Aber ich habe mal eine blöde Frage. Opium ist eigentlich in Europa gar kein Ding, oder? Ich glaube, Großbritannien schon. Kommt ein bisschen davon, auf welche Zeit. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich habe welches einstecken, aber ich habe es heute für heute schon genommen. Na gut, das ist halt diese Schmerz-Opioide. Das ist ja alles auf Opiat-Basis, also nicht alles, aber die schweren Dinge. Hey, aber also, weil wenn ich so Opium denke, ich an so einen asiatischen Untergrundding, wo man Opium raucht. So, ich glaube, das knallt ja auch nochmal anders, oder? Oder knallt es nicht anders? das kann ich dir jetzt nicht sagen, wie genau das dann knallt. Ich weiß, es gibt eine schwere Opiumabhängigkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist ein großes Problem, dass die viel zu leichtfertig da Leute in die Opiumabhängigkeit über Medikamente gestürzt haben, die dann ganz schlimm abgestürzt sind danach, weil die plötzlich dann nichts mehr gekriegt haben und sich dann halt Dinge irgendwo besorgt haben. Und das ist ein riesengesellschaftliches Problem schon seit Jahren. Da hört mein Wissen aber auf. Gott sei Dank haben sie keine anderen Probleme in den USA. Aber diese Opium-Crisis ist wirklich ganz, riesig. Ganz schlimm. Da gibt es auch so eine komplette Netflix-Serie. Aber diese Tabletten haben sie doch mal verschrieben. So. Ja, sie haben halt komplett leichtfertig den Leuten nach Operationen oder irgendwas das Zeug verschrieben und dann aber nicht sie aufgeklärt, nicht begleitet, die wieder loszuwerden. So. Gott sagen, und wenn der, also bei mir nach einer OP haben die mir sehr schnell gesagt, sie kriegen dieses Schmerzmittel mit, aber am besten diese 4 Tabletten, die ich damit gekriegt habe. Ja, wenn sie nicht müssen, nehmen sie vielleicht bloß eine und dann lassen sie einfach schon. Dran. Ja, ja, so lassen sie am besten das auch schon weg. Wo ich mir auch denke, okay, das sind jetzt aber wirklich wenige und ich hätte gerade eine schwere OP hinter mir. Na gut. Spoiler, ich brauchte gar keins, weil das irgendwie ganz gut gelaufen ist oder so. Aber selbst da war man schon sehr vorsichtig und hat man sich mich sehr eindringlich gewarnt, dass man mir jetzt hier nur sozusagen absichtlich so eine Minimalmenge mitgibt. Und selbst da möge man vorsichtig sein, wenn es das nicht braucht, dann Jürgen kann nur müde lächeln. Also in Fachkreisen ist die Opiumkrise in den USA ja schon seit 20 Jahren irgendwie ein großes Thema. Deswegen ist man da überall anders, anderswo auf der Welt sehr, sehr vorsichtig. Und ist es nicht sogar so, dass du, ich überlege gerade, dass es dann so ein Kombipräparat ist, dass du, und ich glaube, das könnte in eine Richtung gehen, aber Achtung, ich bin weder Mediziner noch Chemiker, noch habe ich da tiefergehend Ahnung. Ich glaube, dass bei den Opioiden gleichzeitig als bei Medikamenten noch was mit beigemengt oder zugefügt wird dem eigentlichen Wirkstoff, der sozusagen dafür sorgt, dass es für dich nichts Berauschendes hat daran. Und das wäre wohl beim Opiumrauchen dann wahrscheinlich nicht der Fall. Aber das ist jetzt wirklich nur... Also wenn ich mich jetzt... Das ist jetzt ein bisschen dünnes Eis, aber ich glaube, wenn du das als Retard, als Retard-Variante quasi, kriegst du das üblicherweise und das setzt dann den Wirkstoff über den Tag frei. Ja. Also ich nehme die streng nach Uhrzeit, einmal morgens, einmal abends und das hält das Level mehr oder weniger über den Tag. Und das willst du beim Drogenrausch nicht. Da willst du, dass es schnell knallt und zur Not dann halt auch schnell wieder vorbei ist, wenn es vielleicht falsch knallt. Aber genau, das ist der Unterschied hauptsächlich. Aber was will denn hier der Herr Marx? Mit dem Opium? So mittellang knallen. Von Opium war hier überhaupt nicht die Rede. Wie kommt ihr eigentlich auf Opium? Wir haben nur über Go-Spielen geredet. Es kommt überhaupt kein Opium. Stimmt, wegen der Opiumhöhle. Kommt überhaupt kein Opium vor in dieser Geschichte. Stimmt, nein, ich habe mich jetzt von der Opiumhöhle auch interessiert. Aber gut, dass du es nochmal sagst, weil ich jetzt tatsächlich so ein bisschen im Kopf hatte, du hast jetzt Opium probiert. Nee, der kifft und spielt Go. Okay, das haben wir wirklich selten geschafft, dass der Exkurs so weit geführt hat, dass wir gar nicht mehr den Anschluss gefunden haben. Wir verändern die Geschichte. Respekt. Ja, danke. Die Geschichte wird nicht von den Siegern geschrieben, sondern von drei Trotteln, die hier mit dem Headset auf dem Kopf in Vertrauen sind. Das ist die Geschichte von Opium. Die neue Folge von Die drei Trotteln. Die drei Trotteln. Howard stellt fest, dass er seine Lehrtätigkeit sehr viel geduldiger und besser ausführen kann, wenn er vorher kifft. Es unterfordert ihn aber trotzdem. Er ist ein bisschen unzufrieden irgendwie in der Zeit und er kriegt dann aber einige Philosophiebücher in die Finger und da liest er sich so ein bisschen fest. Und dann irgendwann beschließt er, hey, also das sind alles so Dinge, die er auch im Studium jetzt hätte schon lesen sollen, hat er aber nicht gemacht. Aber da liest er sich jetzt nochmal richtig fest, unterhält sich auch mit den entsprechenden Leuten und beschließt sich nochmal in der Uni einzuschreiben, im Studiengang Wissenschaftsphilosophie. Ich wusste gar nicht, dass das ein Ding ist, aber ziemlich fancy Themengebiet auf jeden Fall. Fancy! Howard hat einen guten Freund, Graham. Der ist derjenige, der ihm auch immer ein bisschen Marihuana besorgt. Und zwar gerade so viel, dass er es raucht, aber auch, dass es noch reicht, das weiter zu verticken, um das viele Rauchen zu finanzieren. Also immer so ein bisschen mehr. Und irgendwann klingelt das Telefon bei Howard und es ist Grahams Lebensgefährtin dran und die ist Tränen überströmt und erzählt ihm, dass Graham verschwunden ist. Der graue Schinken ist ausgeflogen. Okay, ja. Wenn du das dann leichter für dich verarbeiten kannst, gerne. Der graue Schinken wollte eigentlich im europäischen Festland Drogen irgendwo hinliefern. Graham, okay, ja, danke. Ach so. Ja. Graham. Oh, das hat gedauert. Oh, yeah, das hat echt lange gedauert. Ach so, ja, ich habe es nicht verstanden, weil der ja Graham heißt. Ja, ja. Okay. Kann ich respektieren. Also der graue Schinken wollte am europäischen Festland Drogen ausliefern, war aber irgendwann einfach von der Bildfläche, vom Bildboden verschwunden, verschluckt. Und die Freundin macht sich jetzt tierische Sorgen, weil er hat sich auch nicht mehr angerufen. Normal ruft er dann regelmäßig an. Und sie macht sich so viel Sorgen, dass sie Howard jetzt einen All-Expenses-Paid-Trip nach Deutschland quasi in Aussicht stellt und ihm dann auch noch sagt, ja, da gibt es irgendwie diesen Klaus und den musst du besuchen. Das ist einer von Grahams Kontakten. Und ist Klaus und Klaus? Das ist nur leider nur ein Klaus. Ist es der erste, der zweite oder der dritte? Ja, ich glaube, das ist ein... Oder der vierte, ich nenne mal Klaus. Das ist, ja. Das ist Andreas. Ich glaube, es heißt eigentlich Andreas. Das ist einer von Grahams Drogenkontakten in Frankfurt und den soll er doch mal besuchen, der weiß vielleicht mehr. So, das lässt er sich natürlich nicht entgehen, die Chance mal außer Landes zu kommen. Ich glaube, er ist zum ersten Mal außer Landes. Mhm. Also, wenn man jetzt Wales, England nicht mitzählt. Naja. Mhm. Und von diesem Klaus in Frankfurt erfährt Howard, dass in der Nähe der Schweizer Grenze ein Drogenkurier hochgegangen ist. Also da haben sie jemanden aufgegriffen, das könnte Graham sein. Also fliegt Howard weiter nach Basel und findet da, obwohl er überhaupt echt keinerlei Sprachkenntnisse hat, ja, weder in Deutschland noch in der Schweiz, findet er irgendwie mit Händen und Füßen raus, dass genau dieser Graham in einem Mercedes angehalten wurde und die Türverkleidungen waren voll mit Haschisch. Und jetzt sitzt er in Lörrach im Gefängnis. In Lörrach? In Lörrach. In Österreich. Ich nehme an, in der Schweiz. Lörrach in Österreich. Ist in der Schweiz? Du bist doch hier Schweiz verwandt. Ich? Nicht? Kommst hast du nicht drauf? Freunde in der Schweiz? Du warst doch mal irgendwo auf einer Hochzeit in der Schweiz. Warst du nicht in der Hochzeit auf einer Hochzeit in der Schweiz? Mal in deiner Hochzeit in der Schweiz. Ich war mal auf einer Beerdigung in der Schweiz, aber da, jemand, doch. Aber da ist jemand im Endeffekt sozusagen ist eigentlich eher rausgegangen. Also aus Deutschland von daher. Wir haben sehr viel getanzt. Lörrach ist eine gelassen. Kreisstadt im Südwesten Baden-Württembergs. Was? What? Das ergibt alles keinen Sinn. Okay, alles klar. Jetzt gibt es noch ein anderes Lörrach. Wo liegt Lörrach? In der Schweiz. Gibt es aber offensichtlich auch. Ja. Mal. Und die Antwort ist in Baden-Württemberg. Ja, ich gucke aber gerade wirklich mal. Also ich gehe schon davon aus, dass er in einem Schweizer Gefängnis sitzt. Aber ich habe so ein bisschen Hitchcock-Vibes. So ein klassischer 60er-Jahre-Film, so dass er dann irgendwie hier einen Hinweis und dann dorthin reist. Nein, so weit geht's nicht. Der aber dritte Mann und Co. Er so, organisiert ihm jetzt noch einen guten Anwalt und dann fliegt er auch schon wieder zurück nach London. Okay. Oh, ganz kurz, Lörrach liegt weniger als 5 Kilometer vom Dreiländereck Deutschland, Frankreich, Schweiz entfernt. Also das heißt wirklich, der ist nicht mehr weit nach also Schweiz. Also es hat ein Stückchen dann in Baden-Württemberg, ein Stückchen in Österreich und ein Stückchen in der Schweiz? Nein. Okay. Was habe ich jetzt gerade erzählt? Er fliegt schon wieder. Genau, er trifft sich mit Mandy, das ist ja die Lebensgefährtin. Der und Schinken Mandy. Ist geräuchert. Ja, so ähnlich. Oder kastriert. Der Schinken ist kastriert. Komische. Die pökelt. In meinem Kopf. Er sitzt hinter Gittern. Gitterschinken. Außerdem trifft er sich mit einem Mohammed Durrani. Das ist in London sitzend Grahams Vor-Ort-Dealer, ja, der eigentlich darauf wartet, dass der hier irgendwie Drogen vorbeibringt. Und dem muss er ja auch irgendwie Bericht erstatten, was da passiert ist. Und sie sitzen jetzt da zusammen, ist eigentlich ein ganz, ganz nettes Gespräch und sie versuchen irgendwie rauszufinden, ob Graham wohl was verraten hat, ob er gesungen hat. Und dann aus heiterem Himmel bietet Mohammed Durrani. Ja, früher mal in der Band. Stimmt. Und dann bietet Mohammed Durrani Howie einen Job an. Weil Graham ja gerade irgendwie nicht verfügbar ist und weil es überhaupt eine geile Idee ist, soll Howard jetzt in England Stoff verkaufen. Also nicht nur die kleinen Mengen, die er, äffst du mich gerade nach? Nein, ich versuche nur einfach visuell zu unterstützen, damit ich kapiere. Aber unser Protagonist wird jetzt zum Drogendealer gemacht. Ja. Er hat jetzt vorher ja schon ein bisschen, es ist jetzt nicht komplett neu für ihn, ist aber next level. Ist er hier full-fledged Scarface in the making. Naja, weil er ein bisschen Marihuana vertickt jetzt. Okay, also ist die Ursprungsgeschichte von Walter White. Er muss jetzt nochmal zurück nach Deutschland, wo er ein Auto mietet, um dann im Auftrag von seinem Kumpel eine große Haschlieferung entgegenzunehmen, weil der Kumpel ja im Gefängnis sitzt. Und die muss er dann an 3 Kontakte in Deutschland weiterverteilen. Ja? Die hatten alle 3 Klaus. Ihr könnt mir folgen? Ja, nur begrenzt. Na, die sind, glaube ich, aus komplett unterschiedlichen Ländern sogar, aber egal. Er nimmt sich jetzt einen Kumpel mit, weil er irgendwie echt Respekt davor hat, auf der falschen Seite Auto zu fahren. Mhm. Also nimmt er sich einen Kumpel mit, die mieten einen Opel Kombi und holen irgendwo aus einer Tiefgarage 1 Tonne feinstes pakistanisches Haschisch. Eine Tonne? Ja, so eine Tonne halt. Perfekt, weil ich wollte schon, bevor du das mit der Tonne gesagt hast, so fragen, hat er denn da jetzt keine Bedenken jeglicher Art und Weise? Weil ich meine, das ist ja ein Schwerverbrechen jetzt. Und mit Schwerverbrechen ist er ja vorher nicht aufgefallen so. Naja, ein Schwerverbrechen. Eine Tonne? Also ich, ganz im Ernst. So, also du musst aber auch ein bisschen die Zeit berücksichtigen. Ja? Die Zeit, wenn ich berücksichtige, gab es da vielleicht sogar noch die Todesstrafe. Sagen wir mal, wir sind Anfang der 70er Jahre. Ja. Gerade kurz ein paar Jahre vorher war das noch legal. So, also das ist jetzt nicht so absurd, wie es heute wahrscheinlich wäre. Ja, aber es ist jetzt schon auch, ihr habt schon recht, das ist schon ein Verbrechen. Ja, vor allem recht. Also, ne, was ich halt spannend finde, ist gleich die Dimension des Ganzen. Eine Tonne. Allein, lohnt. Aber stopp, aber genau der Punkt, in ein Auto eine Tonne reinzupacken, das muss ja auch erstmal ein Auto abkönnen. Ja, so ein Opel-Kombi hat einen großen Kofferraum. Also, ich wollte gerade sagen, in mein Opel-Kombi, den ich mal hatte, wäre keine Tonne reingegangen. An Zuladung. Ich glaube auch nicht, dass der Jürgen das ernst meint. Was? Das passt ja nicht in die ganze, da passt doch noch keine ganze Tonne rein. Klar, passt da nicht. Das, nee, das ist Ding ja, ist halt, dass es ja nicht starr ist. Also Haschisch ist ja nicht das, es geht ja nicht, ist ja nicht das, ist ja nicht das getrocknete Graszeug, das ist ja sehr leicht und hat sehr viel Volumen, sondern es ist dieses krass gepresste braune Zeug, das ziemlich dicht ist. Ja, aber eine Tonne zuladen ist trotzdem nicht zu unterschätzen. Es geht nur ums Gewicht, nicht um das Volumen. Soll ich in so ein Auto eine Tonne laden? Jetzt hören wir doch auf. Ich habe da nie eine Tonne zugeladen. Wirklich? Ja, jetzt schau dir mal an, was die in Indien und sonst wo da 100 Leute in so ein Auto packen. Ja, aber den deutschen TÜV. Ja, eben. Ey, mal ganz ernsthaft. Haben wir gerade den deutschesten Moment ever? Ja. Irgend so ein, das ist ja total amoralisch, so viel Drogen und irgendwas, sondern du kannst doch nicht eine Tonne ins Auto zuladen. Das ist nicht erlaubt. Weißt du, was die Hinterachslaster zulässt bloß? Der Busblinke, ja. Ja. Oh Gott. Kann ich weitermachen? Ja, gerne. Dieser deutsche Moment wurde Ihnen präsentiert von Bratwürsten. Vielen Dank. Von Deutschländerwurst. Ja. Die Lieferung klappt, auch wenn es kleine Zwischenfälle gibt. Zum Beispiel, dass sein Kumpel... Die Achse bricht? Sich die Nase mehr oder weniger... Nein, nicht die Nase, sondern die Brille. Also, sie laufen als Fußgänger am Abend durch den Straßenverkehr und irgendwie gibt es Streit mit einem Auto, das vorbeifährt und irgendwie die nicht... Ich weiß nicht genau. Und dann fängt der Kumpel irgendwie an zu poltern und der andere steigt aus und haut ihm auf die Nase. Und dann zerbricht seine Brille und deswegen kann er nicht Auto fahren. Und deswegen muss Howard jetzt den Opel Kombi auf der falschen Straßenseite fahren. Ja, ich habe tatsächlich schon echt lange nicht mehr an Herbie gedacht, aber als du sagtest, es gibt Streit mit dem Auto, musste ich tatsächlich kurz an Herbie denken. Oh, ich habe den mal mit meinen Kindern angeguckt, weiß, alle, das ist sehr schön. Aber du hast die mit Lindsay Lohan die Version geguckt, oder? Die, auch, dann am Schluss, aber zuerst so? Alle alten. Ja, es ist halt so ein belangloses Komödien-Remake, aber es ist jetzt nicht ganz daneben. Kann man schon gucken. Es ist halt ein bisschen sehr... Mit dem Holzhammer dann so, ja, wir müssen jetzt da hier Gleichberechtigung und jetzt ist die Frau die Rennfahrerin und so. Das ist ein bisschen sehr, also man hätte es so erwartet, ja, aber es ist jetzt auch nicht, tut nicht was, weh. Was nicht mit dem Holzhammer ist, schön subtile Zwischentöne hat, ist ist der Schlag auf die Nase. Ted Lasso kann ich immer nur weiterempfehlen, fantastisch. Ja, die zweite Staffel hat mich nicht mehr so gecatcht. Ja, war schon aber auch. Ja, die war okay, aber die erste war großartig. Ja, die erste war besser. Also die zweite ist dann hat auch so ein ganz komisches Ende. Ich krieg's nicht mehr zusammen, aber das hat mich sehr, sehr irritiert zurückgelassen. Egal. Ich brauche einen Serientipp. So, ich bin gerade zwischen in between series. Ich habe jetzt tatsächlich schon Vikings bis zur fünften Staffel geguckt, obwohl das echt nicht besonders toll ist. Ach so, eben, okay. Dann an euch da draußen, die beiden hier hören mir gerade zu. Ach so, ich habe gedacht, du hast... Nein, ich habe halt keinen. Denk mal drüber nach. Ich kann dir ja keinen Tipp geben, wenn ich keinen habe. Denk mal drüber nach. Welche Richtung soll es denn gehen? Na, denken wir auf, du kennst mich doch. Was Gutes, Philipp. Was Gutes. Was mir gefällt. Und was ich noch nicht kenne. Okay. Die Schlümpfe. Denk mal drüber nach. Warum die Serie, die Schlümpfe? Also das mit dem Howie und dem Auto, das geht schon klar, das läuft. Die fahren tatsächlich jetzt diese drei Kontakte ab, Übergabe, alles gut. Sie kiffen jede Menge, auch gut. Die nehmen es, glaube ich, nicht so genau mit den Mengen. Und das wird jetzt dann in andere Autos verladen und versteckt und per Schiff eine Ladung geht nach Kalifornien. Ein Teil wird direkt in Frankfurt verkauft und ein Teil soll nach England weiter geschoben und dort verkauft werden. Ich glaube, WandaVision fand ich ganz witzig. Das ist aber so ein Superhelden-Ding, oder? Ja, aber die ersten 3-4 Folgen fand ich sehr witzig. Nein, also der Sean ist Marvel überdrüssig. Das ist bei mir nicht der Fall. So, und ich habe ihn quasi zusammen mit Philemon genötigt, WandaVision anzuschauen, weil er unbedingt den neuen Doctor Strange-Film anschauen will. So, den mag er noch. So. Und er ist wirklich, also WandaVision ist wirklich gut. Und ich habe nichts von den ganzen Marvel-Sachen gesehen. Aber also ich habe mir das mit diesen Kindern auf dieser komischen Umbrella Academy, das habe ich mir angeguckt. Aber ich weiß nicht, WandaVision, das spricht mich nicht. Ja, wobei ich sagen muss, die ersten 4, 5 Folgen fand ich mega. Danach ist es für mich eher. Es ist ja mal was anderes. Ja. Das fand ich ja halt total das Witzige dran. Und dann ist so, also ich will nichts drüber sagen, weil das einfach viel spoilern würde. Ja, dann schaue ich, aber, vielleicht schaue ich mal rein. Aber sozusagen, aber gehen Finale hin, wenn es eigentlich vermeintlich für alle spannend wird und alle sagen, boah, jetzt ist richtig geil. Da fand ich es dann eher so ein, ja, okay, jetzt wird es halt eher wieder konventioneller von der Art der Erzählung. Aber wo wir gerade so bei Superhelden und so Ding sind, ich habe mir tatsächlich jetzt die Tage dieses neue Batman-Ding auf Spotify angehört. Habt ihr das mitbekommen? Habt ihr das auf dem Radar? Ich habe nur mitgekriegt, dass es Nils Buckelberg produziert hat. Ja, genau. So ein Spotify-Exclusive ist eigentlich auch eher ein Hörbuch in mehreren Teilen als ein Podcast. Aber das ist ja irgendwie gleichzeitig, glaube ich, in den USA und auch in Deutschland und wahrscheinlich sogar noch in anderen Ländern irgendwie rausgekommen. Ja. Sehr hochwertig produziert, unter anderem mit Christoph Maria Herbst als Alfred. Fand ich ganz cool, habe ich mir durchgehört. Obwohl es voll durchproduziert ist, obwohl es auf Spotify läuft, obwohl es irgendwie Batman ist, was mich eigentlich auch kalt lässt, hat mich irgendwie gepackt. Ja. Fand ich irgendwie ganz cool. Und ist schnell durchgehört vor allem. Das ist auch gut. Dann irgendwann. Wie lange ist es ungefähr in Summe? Ich glaube, es sind 6 Folgen. Ungefähr eine halbe Stunde. Okay. 40 Stunden. Nee, das sind wir hier. Howard mobilisiert einige Freunde, einen Jarvis und 2 Charlies, was jetzt nicht weiter eine Rolle spielt. Das klingt wie eine Sitcom. Aber sie bauen jetzt ein kleines lokales Vertriebsnetzwerk dann in London auf, weil irgendwer muss ja diesen englischen Stoff da ja auch verteilen. Ne? Und warum jetzt englischer Stoff? Naja, also sie haben jetzt, das hängt alles zusammen. Das war die Lieferung, mit dem er sich in London getroffen hat, erwartet hat, die aber nicht ausgeliefert werden konnte, weil der Graham ja im Gefängnis sitzt. Ja. So, die hat er jetzt einmal aufgesplittet, weil die halt für mehrere Leute bestimmt war. Und der Teil, der nach England geschmuggelt wird, der muss jetzt in England ja verkauft werden. Der allein ist ja schon groß genug, okay, dass verstehe. Die Distribution ein so Problem ist. Ja, aber er hieß jetzt der englische Stoff, weil es der Teil von der Sache war, die nach England kam. Ich habe jetzt gedacht sozusagen, dass wir von der ganzen Sache... Nein. Das ist der pakistanische Stoff, der irgendwie nach England geschmuggelt wurde. Wie kam der überhaupt dahin? Der kam dahin im Umzugsgepäck eines pakistanischen Diplomaten, weil das sehr selten durchsucht wird. Oh. Und das wurde irgendwie, keine Ahnung, von Pakistan über Deutschland nach England geschifft oder keine Ahnung. Und unterwegs haben sie es dann irgendwo in diesen Möbeln versteckt und... dem natürlich, der wusste, glaube ich, davon und hat dann natürlich auch was dafür bekommen und haben es dann in England wieder rausgenommen. Ein Arbeitskollege von mir ist in ein... Schmuggelt auch Drogen? Das hat nicht schöne Grüße, Howard gemacht. Schöne Grüße. Er hat tatsächlich, das fand ich auch interessant, er hat in Deutschland abgeholt, in Deutschland abgeliefert, ist nach England geflogen und hat da den Stoff verkauft, aber geschmuggelt hat er ihn nicht. Nee, der ist nach Brasilien umgezogen und das fand ich ganz interessant, so wie kriegst du eigentlich Sachen nach Brasilien? Also bei so richtig Drogen? Weit... Nein. Container. So ein Haus. Ja, genau. Also so du bestellst im Endeffekt so ein, also du willst es wohl nicht selber mit den Containern machen, weil du musst bei allem nachweisen, dass du das warst, dass das vorher schon da war und so weiter. Du willst eigentlich wie so eine Art Umzugsunternehmen, die dann für dich die Sachen packen, in den Container machen, vor Ort hinbringen, dann sozusagen diese ganze Einfuhrsache machen, wieder beweisen, dass dir das gehört anhand der Packlisten und dir das dann irgendwo wieder hinkarren. Und das kann aber dementsprechend lang dauern, weil das halt über Seeweg geht und erst wenn so und so viel zusammenkommt, kommt das dann rüber. Und dann kannst du eigentlich 5-mal überlegen, was du von den Dingen, die du in einem Land besitzt, denn wirklich mitnehmen willst, weil das A einfach ganz schön teuer ist und auch einfach in Teilen etwas unberechenbare Zeit unterwegs ist. Also, passt noch nicht mal die Steckdose am Ende. Ich habe keine Ahnung, wie die Steckdosenform in Brasilien ist, aber ich glaube 230 Volt dürften sie auch haben. Ich habe keine Ahnung. Der Punkt, der vielleicht noch wichtig wird, Howard ist absolut für die Legalisierung von Cannabis. Seine neuen Vertriebspartner sind dagegen. Weil da kann man nichts mehr verdienen. Ja genau, solange es illegal bleibt, kannst du damit richtig Asche machen und man kann sich auch irgendwie gegen die faschistische Vorherrschaft auflehnen und keine Ahnung, aber Howard macht das aus Überzeugung, ja, für den Stoff. Und für sein Geld. Ja, er hat jetzt zum ersten Mal im Leben hat er Kohle und er kauft sich jetzt ein BMW und er kauft sich eine Stereoanlage und er lernt dann über seine aktuelle, also er ist jetzt getrennt von seiner Frau und seine aktuelle Lebensgefährtin Rosie, die stellt ihm ihren Bruder vor, Patrick, das ist ein Buchhalter und diesen Patrick stellt Howard jetzt wiederum Graham vor, der mittlerweile wieder aus dem Gefängnis ist und der braucht jemanden, der die illegal verdiente Kohle wäscht. Also der macht die bekannt, sonst hat er damit jetzt eigentlich nichts zu tun. Also er kann waschen und halten. Sie kauft ein Teppichgeschäft und eine Immobiliengesellschaft. Also mit Hilfe jetzt von diesem Patrick. Den Clip habe ich mir tatsächlich die Tage erst wieder angeschaut, wo hier Walt so viel Geld nach Hause bringt, dass Skyler das nicht mehr waschen kann in der Autowaschanlage. Ich, ja, so genau erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr. Aber stimmt, da war irgendwas. Howard selbst verprasst sein Geld lieber, weil er einfach viel von dem Hasch an seine Kumpels verschenkt, dauernd alle irgendwie zum Essen und zum Saufen einlädt. Aber irgendwann, so nachdem er das mal so ein bisschen genossen hat, schaut er sich dann doch ein bisschen was von Graham ab. Und es ist, bleibt ja dann auch nicht nur bei einer Lieferung, die er in London verteilt, ne, sondern irgendwie gibt es dann noch mehr. Und er investiert Geld in ein paar Studienfreunde, die ein Nähgeschäft betreiben. Also er kauft für die ein paar Nähmaschinen und zusammen gründen sie eine Firma, die Anna Belinda Limited, die es auch wirklich einige Jahrzehnte lang gibt. Und die nähen immer nur Drogen in Klamotten rein. Ich glaube, sie nähen hauptsächlich Geld sauber, wie auch immer das genau dann funktioniert. Er hat noch eine andere Art, Geld zu waschen, die eigentlich auch ziemlich clever ist. Er kauft billig und offiziell in seinem Namen kiloweise Briefmarken, die kann man ja oft so wirklich als Kiloware kaufen. Als Kiloware? Ja, ja, in so ganz großen Mengen, die halt irgendwo nirgends. Aber also, gültige oder? Nein, benutzte, aber unter okay. Sammlern, ja, kaufst du auch so Kilo, ja, ja. In der Hoffnung, dass halt da irgendwas Wertvolles drin ist, ne, weil das einfach alles zusammengeschmissen. Auch, so als Kinder, oder ich weiß nicht, ob das erwachsen ist, ja, halt dass du so kleines Tütchen gekriegt hast mit irgendwie 10 das Briefmarken. Das ist die kleine Version davon, genau, aber die gibt's auch wirklich so in großen Paketen. Ach, krass. Und die kauft er sich. Und außerdem kauft er heimlich inoffiziell dann für schmutziges Bargeld einige seltene teure Marken. Dann schmeißt er die rein. Und die verkauft er dann offiziell weiter, weil er hat ja jetzt hier die vielen und die hat er halt da gefunden. Ja. Und zur Not verkauft er die sogar mit Verlust, ist egal, aber das Geld ist danach sauber. Mhm. Das ist ja schon auch clever. Das ist auch clever. Ja. Ich sag ja, er ist nicht dumm. Nicht dumm, der Junge. Außerdem stellt er sich drei Bekannte aus Wales ein. Die sind gelangweilt und haben schlecht bezahlte Jobs und sind ziemlich leicht zu überzeugen, dass sie fortan als Drogenkuriere, als Geldzähler, auch mal als Telefondienst für ihn arbeiten. So, also das Ganze nimmt jetzt schon ein bisschen Fahrt auf. Dominik, wie gefällt dir dein Job im Moment? Also das kommt darauf an, wie gut man da verdient bei den Neuen, wenn du verstehst, was ich meine. Okay, ich frag nur so. Also ich glaube, die Verdienstmöglichkeiten sind nicht schlecht. Du musst halt dann irgendwie Briefmarken kaufen, aber das kann man irgendwie lösen. Ich glaube, das machen wir nachher off-air, Jürgen, von deinem Plan irgendwie. Okay, ja. Okay. Ich komme an Rezepte ran. Okay. Also Mohnkuchen. Was das für ein großer Vorteil für ihn ist, ist nicht, dass er jetzt nicht die Arbeit irgendwie nicht machen muss, sondern dass er diese ganzen Drogengeschäfte aus seinen Wohnräumen raushalten kann, ja, verteilt es auf andere. Hat er jetzt Leute für, ist für ihn eigentlich ziemlich cool. Das ist so sein eigener kleiner walisischer Drogenring. Aber ich würde sagen, steigt dir nicht unheimlich das Risiko, dass eine mal geschnappt wird? Ja, aber das sind alle coole Typen und es ist ja auch nur Marihuana. Okay. Until. Und dieser kleine Drogenring hat den Spitznamen die Taffia, weil Taffy ist die englische Bezeichnung für einen Waliser und Mafia. Ja. Die Taffia. Aber ist mit Taffy auch diese Süßware gemeint? Mit Taffy, ist das nicht eine von der Sesamstraße? Nein, das ist Tiffy. Tiffy. Es gibt doch zum Beispiel die Saltwater Taffy. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was da genau, ich habe es nicht weiter hinterfragt. Ja. Das ist die nicht ganz so lieb gemeinte, glaube ich, englische Bezeichnung für den Waliser. Ja. Was sie machen, ist aber natürlich gefährlich. Ne? Sie sind jetzt dann mittlerweile auch wirklich grenzübergreifend mit Drogen im Auto unterwegs, ja? Schmuggeln auch Zeug ins Land über Fähren und verticken es dann in London und bekommen am Ende eigentlich nur irgendwie einen kleinen Teil von diesem ganzen Verkaufspreis. Ja? Die letzten 20%, die bei ihnen hängen bleiben. Da müssten wir doch nicht schon, ob das wirklich nicht anders geht. Ja, müssten wir doch wegen früher einsteigen. Der restliche Großteil geht an die Pakistanis, die das Zeug über diese Diplomaten irgendwie nach Europa bringen. Und Howard kommt jetzt ins Grübeln. Er verdient viel Geld, okay, aber er gibt auch wahnsinnig viel aus. Und er ist ja nicht dumm und jetzt macht er sich ein paar Gedanken. Noch mehr wäre besser. Sei nicht dumm, rechne rum. Ja, er fragt jetzt aber erstmal rum. Also die beiden Charlies, Graham, Howard, gehen jetzt mal so in Gedanken ihre Kontaktliste durch, ja, und schauen mal, ob sie jemanden kennen, der zum Beispiel an einem Frachthafen arbeitet. Fällt ihnen aber keiner ein und denken sie noch so ein bisschen. Und irgendwann kommt einer der Charlies drauf, dass er, der ist bei so einer Untergrundzeitung, ja, irgendwie so wie Piratenradio, nur als Zeitung. Und da haben sie neulich einen von der IRA interviewt. Und diese Terroristen, die finden Haschisch zwar prinzipiell ziemlich doof, aber sie finden Geld ganz gut. Und jetzt nehmen sie mal Kontakt zu dem auf. Von der IRA. James Joseph McCann von der IRA. Der ist 1971 schon mal in Belfast aus einem Gefängnis ausgebrochen, hat insgesamt schon einen ziemlich guten Waffenschmuggelring am Laufen. Wow. Und wenn man Waffen schmuggeln kann, dann kann man ja auch Drogenschmuggel. Ja, aber, ja, aber ich wollte gerade sagen, die Typen, die, ah nee, wir dealen nur mit Hasch ein bisschen rum. Jetzt irgendwie sich mit dem Typ, der Waffen handelt, irgendwie einzulassen, ist natürlich gleich mal so ein, ist, ich sag mal, Next Level. Also, ich bin mir nicht sicher, ob die Art tatsächlich noch was ist, was junge Menschen noch kennen. Aber für uns, die wir in den 80er Jahren aufgewachsen sind, ist es halt noch tatsächlich ein Thema gewesen, was du ganz viel mitbekommen hast. Sunday Bloody Sunday nicht nur ein Lied? Genau, also wer sich jemals gefragt hat, wovon U2 da singen. Aber das ist letztendlich eine als Terrororganisation eingestufte, irische Freiheitsbewegung. Also die irischen Nationalisten gegen die englischen, Besatzer, genau. Ja, aber genau. Und die haben dann halt nicht nur in ihrem Land oder nicht nur im anschließenden Land, sondern irgendwann auch in ganz Europa. Hast du Kontakte Kerl zur IA? Nein. Was wie? Kerl? Ja. Ich glaube, das ist ein Film zu dem Thema. Und also ich kenne den Film nicht. Ich kenne nur den Soundtrack von Mark Knopfler und den fand ich damals ziemlich gut. Also ich muss jetzt aber auch sagen, ne, dass der Dominik tut jetzt zwar so, als wäre er irgendwie 100 Jahre alt und hätte das irgendwie alles live mitbekommen. Also ich meine, das war irgendwie in den 80ern und späten 70ern oder frühen 70ern. Ja, ja, da war das schon alles noch mehr. Also das war schon auch so, dass wir da nicht die Welt davon mitbekommen haben. Aber es war noch präsent zu unserer Zeit. Ja. So. Dieser Irre ist jetzt auch ein bisschen irre. Howard und seine Crew besuchen... Das ist wirklich beneath you. Ja, schon, ne? Ja. Besuchen ihn und der ist gerade sturzbesoffen, kommt er aus der Kneipe zu diesem Treffen. Klischee. Und mehrmals im Gespräch verliert er komplett den Faden. Er redet die ganze Zeit davon, dass John Lennon gleich vorbeikommt. Und schlussendlich können sie mit dem überhaupt kein richtiges Gespräch führen. Also saufen sie mit ihm halt die ganze Nacht durch. Also ich habe gedacht, die warten zusammen, dass John Lennon kommt. Ja, das mehr oder weniger. Sie zechen dann auch noch zum Frühstück weiter. Allerdings immer noch ohne John Lennon. Ich liebe, dass den Rechner gerade groß auf dem Bildschirm stehen hat. Dringlich Käsefondue Bamberg. Ja, das ist allerdings erst morgen. Jürgen, Käse ist wichtig. Ja, Käse allerdings ist erst morgen. Wichtig. Also ohne John Lennon, aber sie werden sich trotzdem dann, wie es halt so ist, ne, wenn man miteinander sauft, irgendwann kommt man sich näher, sie werden sich handelseinig. Dieser irre IAA-Typ soll jetzt in Särgen aus Karachi Stoff nach Irland schmuggeln. Ist Karachi so eine Salami, die es an der Tanke gibt? In Pakistan vielleicht. Mhm. Und den Stoff schmuggeln Howard und seine Freunde dann mit der Fähre nach England. Das ist der Plan. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen kompliziert und auch gefährlich, ne, weil man jetzt diesen komischen Typen echt nicht einschätzen kann. Ja, aber es dauert eine Woche, dann klingelt das Telefon und dieser McCann ist dran und er sagt, hey, alles klar, alles ist vorbereitet, es kann losgehen. Komm mal vorbei, ich zeig dir mal, wie wir das machen. So, er fliegt nach Dublin und weiter zum Shannon Airport in der Nähe von Limerick. Und der ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert, dieser Flughafen. Das ist nämlich ein europäischer Flughafen, der am nächsten an Nordamerika liegt. Ja. Und damit ist er ein Drehkreuz für den internationalen Warenverkehr. Ja, das ist auch heute noch so. Ja, und es ist ein Freihafen deswegen. Also da kommen Sachen an. Und werden wieder weggeschickt, ohne dass der Zoll die in die Finger kriegt oder also in die Hand nimmt. Sie gehen sozusagen nicht aufs Land. Das ist quasi eine Freihandelszone. Die sind nicht eingeführt, solange die auf dem Gelände von diesem Flughafen sind, wenn sie dann weitergeschifft werden. Wenn sie allerdings von diesem Gelände runtergebracht werden, dann gehen sie durch den Zoll. Ich bin nur über eine Sache gerade sehr enttäuscht, dass du nicht gesagt hast, dass das nicht in einen Limerick gepackt hat. Richtig. Ich hatte heute ein bisschen Zeitprobleme. Okay. Vielleicht ist da ja ein Limerick drin, hast du es überprüft? Ich wollte es gerade sagen, ich hätte es nicht beurteilen können. Also dieser Zoll. Ja, es war kein Satz, hat gar nichts gereimt. Also, dieser Zoll wird nur aktiv, wenn man das Sachen vom Land bringt. Und jetzt fahren Jim, also dieser Ire und Howie im Mietwagen zu diesem Flughafen und dieser Jim führt Howard auf diesem Gelände rum, als würde ihm der Laden gehören. Ja, also es ist einer dieser, du musst nur etwas im Brustton der Überzeugung sagen, Momente. Und er spricht Leute an, um sich über diesen Flughafen fahren zu lassen. Er spricht mit anderen Arbeitern die Arbeitsabläufe an dem Flughafen einmal durch. Er lässt sich das mit den Ausfuhrgenehmigungen erklären. Also es ist wirklich so, ja. Er geht dahin, sagt, hey, that's my friend Howard und show him, so ungefähr, ja. Ja, vor allem irgendwie, es ist immer noch ein Typ, der irgendwie schon im Knast Waffen schmuggelt. Ja. Aber da ist halt so ein bisschen am Flughafen rumtun, als wenn man da der Boss, eher eine kleinere Übung. Nee, darum geht's mir nicht, sondern stell dir das einfach heute vor, du würdest irgendwie einen vorbestraften Typ, der irgendwo reingeht in der Ecke von dem Flughafen, wo er nicht hin darf. Und wenn du die Leute ausfragt, so, ob das mal gut geht? Ja, ich weiß nicht, ob man das, sich das so vorstellen kann wie ein heutiger Flughafen. Das ist halt eher so ein Frachthafen, so auch, ne? Ja, aber es ist auch einfach, also mal ganz ehrlich. Großes Gelände, viele Leute, tausend fremde Gesichter. Also ich meine, dass die Leute da nicht checken, wer da jetzt arbeitet und wer nett ist, mal. Ja, und auch vor der Zeit waren ja Flughäfen auch nochmal sehr anders in Sachen Kontrolle. Dass du dir auch wirklich, wenn einer jetzt hier in dem Büro, ne, ich muss zugeben, in dieser ganzen Remote-Sache, ich arbeite hier schon über ein Jahr, ich habe noch nicht alle meine Kolleginnen und Kollegen live gesehen. Wenn es hier einer herkommt und mir eine Ansage macht, mit richtiger Überzeugung, natürlich, so, ne? Du hinterfragst es nicht. Gehe ich davon aus, dass der hier arbeitet. Das ist wie mit der Leitung im Kopf. Ich lasse mir doch nicht von irgendjemandem was sagen. Also sagen lassen und mal irgendwie eine, hey, kannst du mir sagen, ob da vorne der Schlüssel auch geht für die Tür und die Tür oder so, also, ja? Nachdem ich vorhin. Jürgen war extrem beladen und ich habe hier die Tür dieser Firma aufgesperrt und gerade so, dass sie nicht auf einem Bein ein Salto machen musste. Pass auf, musste, was du sagst, muss ich dir leider die Zunge rausschneiden. Also ich glaube ja persönlich, dass Vorsicht. Ihr hier Uranium irgendwie Vorsicht. Lagert. Vorsicht, jetzt ganz dünnes Eis, Dominik, ganz dünnes Eis. Hast du die NDA unterschrieben eigentlich? Nein. No. Oh mein Gott, der hat Dominik erschossen. Also, ich brauche einen Dominik. Das Ende vom Lied an diesem Flughafen ist, dass Howard mit einem Muster für diese Ausfuhrgenehmigungen zurück nach London fliegt, die er dort professionell vervielfältigen lässt. Im Copyshop. Und sie sollen jetzt eigentlich, also damit ist jetzt eigentlich alles klar, sie wissen jetzt, wie das funktionieren muss und sie müssen jetzt eigentlich nur noch diese Drogen klar machen. Über ihre pakistanischen Freunde quasi dahin schicken lassen, ne? Aber es sind schon Freunde. Okay. Die haben aber noch immer so ein bisschen so ein leichtes, ist das wirklich alles, funktioniert das? Ist das real? Ist alles legal. Also beschließen sie, dass sie einen Container voll Telefonbücher mal so als Test an diesen Flughafen schicken, mit den entsprechenden Papieren, diesem Iren die Frachtnummer von diesem Container geben und einfach mal checken, ob das funktioniert, ne? Ob das da irgendwie durchläuft. Und dieser Irre macht diesen Container auf und rastet vollkommen aus. Sitzt schon halb im Flieger nach Karachi, um dort irgendwelche Kniescheiben zu zerschießen. Ja, weil er denkt, die haben ihn halt beschissen und da kommen jetzt irgendwie Telefonbücher. Howard kann das Ganze dann aufklären, ne, bremst ihn. Nein, wir trauen dir nur nicht. Er macht aber in dem Zug dann auch Bekanntschaft mit einem Killer von der Belfaster Brigade. Wow, was? Den Jim zu diesem Treffen halt mal mitbringt, damit der einfach Howard schon mal gesehen hat. Okay. Das ist aber auch geil, dass er dich schon mal gesehen hat. This escalated quickly. Ist auch so gut, so vorstellen, also, hey, das ist Howard, das ist... Das ist der Killer, dass er dich schon mal gesehen hat. Genau. Das nächste Teamgespräch, so mit dem Chef, mal jemanden mitbringen. Wer ist eigentlich oder, der Typ hier? Oder Vorstellungsgespräch. Ach, der arbeitet bei der Belfaster Brigade. Ja. Als Auftragsmörder. Ja. Das ist jetzt auch, also keine Ahnung, ihr habt ja hier vorne auch mit Werten und dergleichen eine Wolke, die mir vorhin schon komödiantisch aufgefallen ist und da ist auch Feedback ist ein Geschenk, das von einem Auftragskiller der IAA gleich nochmal irgendwie ganz anders einzuschätzen wird. Also, es ist schon klar, okay, es wird ernst. Ja? Eine Sache muss ich noch hier an der Stelle ergänzen. Ich habe neulich ein Video gesehen, fand ich ganz faszinierend. Über jemand ermordet wurde. Nee, einen riesigen Betrugsfall in der US-Branche von dem Festplattenhersteller. Die haben nämlich irgendwann einfach... Die waren gar nicht fest, die waren noch total weich. Naja, die haben irgendwann ihre eigenen Lagerbestände total hoch bewertet, dass die so viel wert wären, was halt überhaupt nicht gestimmt hat, um ihren Aktienkurs zu pushen, beziehungsweise um noch mehr Kredite zu kriegen. Weil aber dann halt irgendwann Leute auch mal sehen wollten, wo das Zeug ist, haben die halt, also die haben das so weit getrieben, dass die irgendwann einfach so eine, na, wie soll man sagen, einfach so palettenweise Backsteine einfach verpackt haben, wie Festplatten draufgeschrieben, hier ist eine Festplatte drin und haben das Lagerhaus damit vollgemacht. Wow, billiger als Festplatten. Also, ja. Du hast es jetzt als Wortwitz ja eingeschmissen, aber es gibt wirklich Weichplatten, die heißen natürlich nicht so, aber du kannst Daten noch tatsächlich... Floppy Disks? Ne, es gibt, also keine Ahnung, ja, das ist ja tatsächlich ein Ding. So. Ja, nein, aber wirklich jetzt wegen Back, also das ist so das Absurdeste, was ich bis jetzt gehört habe, so, dass da wirklich mal ein Backstein drin ist. Vor allem die Kosten, die damit verbunden sind, das zu tun, ist ja auch irgendwie... Die ist aber halt billiger als eine Festplatte. Ja. Wahnsinn. Ja. Sie bauen jetzt professionelle Scheinunternehmen auf, mieten Geschäftsbüros, das dann zu den Frachtpapieren passt. Sie mieten außerdem ein Cottage in Irland, wo sie dann die Autos mit Hasch beladen, die für die Fähre nach Wales bestimmt sind. Bin ich eigentlich der Einzige, der diesen 80er-Jahres-Song Hasch ja. im Kopf hat? Okay. Aber ist auf dem Soundtrack von GTA Online. Ich dachte, Vice City? Nein, du meinst, glaube ich, einen anderen. Aber nein, egal. Nein. Hush, hush. Nein, ich meine eher diese. Hush, hush, I do I. Achso, du meinst ein anderes. Nein, das ist Nein, das ist scheiße. Ich sag jetzt nicht, von wem es ist, weil ich verwechsel es immer und ich will jetzt nicht schon wieder was Peinliches falsches sagen. Okay, gut, aber weiter. So, auf jeden Fall. Ja, also sie ziehen jetzt da einen ganzen Organisationsding drumherum auf, ne, damit diese Papiere glaubwürdig werden. Sie benutzen jetzt auch Decknamen und Codewörter. Und die Firma, die sie aufmachen, heißt Ashling, ein Mischwort aus Haschisch und Aer Lingus. Kaja Gogo White Ashling. Feathers. Nein, das meine ich nicht. Das Album, 93 eröffnet. Ich meine Uriah Heep und ich glaube, es ist nicht Uriah Heep, sondern es ist jemand anders, aber ich verwechsel es immer. Und ich meine gerade Too Shy. Und was meine ich? Too Shy. Ja, ja, genau. Das meine ich auch. Mhm. Ja. Und was mache ich nicht für, von wem? Ah, nein, von wem ist es wirklich? Nein, also meins ist irgendwie so. Hush. Das ist Hush. Hush. Hush. Von wem ist das? Mit U geschrieben. Also es gibt auch Uriah Heep. Dann ist es doch von Uriah Heep. Dann war es doch richtig. Also es gibt I2I von... Dann war es richtig. Ist doch egal. Was du meinst. Ich wollte eigentlich nur das witzige Codewort für den Stoff noch loswerden. Yeah. Das heißt jetzt Nordl. Nordl? Nordl. Und warum heißt es Nordl? Das heißt halt so. Weil man ein Codewort braucht, das keiner kennt. Nordl. Okay. Weil aber jetzt Karachi in Pakistan vom Krieg bedroht ist. Oh. Strecken sie außerdem jetzt ihre Fühler nach anderen Zulieferern aus? Ich habe jetzt Zulieferer. Gedacht, sie strecken Zeug. Nee. Also da kommt der Howard, macht das ja aus Überzeugung, nicht aus Gewinnerzielungsabsicht. Na gut, aber vielleicht die vor ihm, sagen in der... Das könnte vielleicht Drogen sein. Aus Überzeugung. Das könnte vielleicht sein. Aber die Pakistanis, die sind eher so, die strecken das tatsächlich, aber die machen das so... Ist das ein Spoiler? Ist egal. Ich erkläre es euch einfach. Die ernten Marihuana und es wird nach Qualitätsgrad sortiert. Also nach sehr, sehr gut, nach sehr gut und nach gut oder nach vielleicht geht noch so. Und dann machen sie ganz viel von dem Schlechten, bisschen was von dem Mittleren und ganz wenig von dem Guten. Weil wenn du diese Mischung zu gutes Gras nimmst, dann würdest du die Leute einfach wegballern. Ja? Also das muss wirklich eine komplizierte Mischung mit eher minderwertigem Gras sein, damit man das überhaupt rauchen kann. Aber erklär mir doch bitte mal, also ich bin wirklich... sehr unwissend in Sachen Drogen. Das sagst du jetzt nur so. Was ist denn... da ist er bescheiden. Nein. Kannst du mir mal genau den Unterschied zwischen Hasch und... Ich bin da auch kein Experte, aber grundsätzlich ist Cannabis... Nee, Marihuana ist die Pflanze, Cannabis ist, glaube ich, der Samen, das, was du dann halt daraus erntest, oder? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ja. Aber das ist im Grunde dieser pflanzliche, das grüne Zeug, das wird dann irgendwie getrocknet und das kannst du dann irgendwie rauchen in Tabak irgendwie bröseln und rauchen. Okay. Und dieses Haschisch, das ist im Grunde der gleiche Grundstoff, aber das wird irgendwie anders verarbeitet, sodass es am Ende so eine braune, klebrige Masse gibt oder klebrig, nicht so bröckelig. Ja, das kann man dann in so Bröseln zerbröckeln und genauso in Tabak und rauchen. Aber es ist im Grunde kommt es aus der gleichen Pflanze, es ist irgendwie anders halt aufbereitet. Aber wirkt es gleich? Ich prinzipiell schon. Ich meine, das ist sicherlich von der Konzentration her irgendwie anders, von der Menge, die du dann brauchst für gleich, aber vom Wirkstoff her ist es das Gleiche, meiner Meinung nach. Okay. Also korrigiert mich gerne, wenn ich jetzt was komplett Falsches erzähle, aber ich bin auch wirklich nicht der Cannabis. Ich bin da wirklich sehr, sehr unbefangen, unwissend in die Richtung. Also, aus Karachi. Man ist vom Krieg bedroht, aber noch kommt da Stoff raus. Da gehen jetzt 100 Kilo feinster Afghane auf die Reise nach Irland, was ich merkwürdig finde, dass aus Pakistan Afghane auf die Reise geht. Ja, aber aus Frankfurt kommen dann auch Wiener. Stimmt. Und obwohl es nicht nur einen Hiccup unterwegs gibt, also einen Zwischenfall, und obwohl Howard zwischenzeitlich unwissentlich Sprengstoff für die IRA in der Gegend rumfährt, Alter. Und obwohl die Ware falsch ausgezeichnet ist und obwohl der Irre immer irrer wird, schaffen sie das Zeug nach London und verticken es in nur einer Nacht. Nicht die ganze Reise in einer Nacht, das Verticken in London passiert in einer Nacht. Wow. Ja, 100 Kilo, da haben sie ja schon mehr vertickt. Ja, okay. Aber ordentlich Schotter in einer Nacht. Ja, tatsächlich ist der Gewinn relativ klein, weil sie jetzt viel Aufwand Aufbauarbeit hatten. Es ist nicht alles glatt gelaufen, sie mussten ein paar Leute schmieren, sie mussten viel Geld investieren, ein paar Wogen glätten. Aber es bleibt Geld übrig. Aber sie merken, okay, also mit 100 Kilo, das kann sich nicht auf Dauer lohnen. Ja, wir müssen hier einen Gang hoch. Wir müssen einen Gang hochschalten. Als nächstes soll eine Tonne aus Karachi geschickt werden. Ja, da reicht ja ein Kombi. Gut, dass du es ansprichst. Mit dem Opel nach. Gut, dass du es ansprichst. Der Howie, Roadtrip. Der Howie ist ja clever. Er schnappt sich jetzt einen Mechaniker und mit dem untersuchen sie jetzt verschiedene Autotypen auf die Ladungsfähigkeit von versteckter Schmuggelware in so Hohlräumen. Und ob das der Axel das zulässt nach dem deutschen Genau. Riff. Nach eingehender Recherche kaufen sie mehrere zweitürige Ford Capris. Kein Obel. Oh. Außerdem schmuggeln sie für McCann Pornofilme ins Land, weil die sind in Irland nämlich verboten. Und der Typ führt zwar gerade Krieg für die Freiheit Irlands, aber Pornofilme sind halt auch wichtig. Das hätte auch schon wichtig. In der Biografie von Howard. Sie ist alles wirklich zu einem wirren Konvolut und Dinge mischt, ey. Also da gibt's gerade, da ist eine skurrile Situation, die ich euch nicht vorenthalten will. In der Biografie hat jetzt. Es wird skurriler als das? Ja, es wird skurriler. Howard hat jetzt einige von seinen Lehrerfreunden wieder als Drogenkurier angeheuert, ja, und die kommen jetzt mit in dieses gemietete Bauernhaus und in Irland und warten auf den Stoff. Und als Howard dort ankommt, ist eine Leinwand aufgebaut, wo gerade ein Porno läuft, in dem eine Frau Geschlechtsverkehr mit einem Schwein hat. Und die Lehrer, die da sitzen, denen steht das Entsetzen ins Gesicht geschrieben und dem irren Iren steht die Lust ins Gesicht geschrieben. Außerdem ist seine Hose offen und er hat Dinge in die Hand genommen. Okay. What the fuck? Aber very special interest. Das ist very special interest. Ja, aber auch einfach so ein, das gucken wir jetzt alle zusammen. Was ist da los, ey? Das hab ich noch nie verstanden. Leute, die Pornos in Gruppen gucken wollen. Hey, lass uns doch mal ein Porno gucken. Hab ich noch nie. Noch ja, cool, aber es gibt tatsächlich inzwischen, ich weiß nicht, ob es da in Nürnberg sogar mal so ein Pornografie-Festival gab. Weiß ich auch nicht. Wo dann Leute halt irgendwie so ein, ja, hier irgendwie Filme, irgendwas, ich weiß gar nicht mehr. Meine Kumpel und ich haben einmal so, wie heißt Gina Wild Porno angeschaut am Sonntagabend und die Gina hat ins Beet gepisst. So habe ich mir gemerkt. Ja, also es gab schon so eine Zeit, wo auf Partys mal irgendwo auf einem Fernseher im Hintergrund Pornos liefen. Irgendwie. Das haben wir nie verstanden. Hat keiner irgendwie geguckt dann in dem Moment so. Das war einfach nur so, dass halt was auf diesem Fernseher läuft. Und man wollte halt, glaube ich, cool sein. Also kein YouTube. Das habe ich auch nie gecheckt, das hat mir nie was gegeben. Howard lebt jetzt 1972 immer noch in wilder Ehe mit Rosie, der ja inzwischen auch ein Kind gemacht hat. Und sie sind beide noch mit anderen Menschen verheiratet. Also aber nicht mehr, bald nicht mehr, sondern unabhängig voneinander. Unabhängig voneinander mit jeweils anderen, ja. Aber das Paar Weil du gesagt hast, mit Menschen, habe ich jetzt gedacht, was kommt mit jetzt? Mit anderen Menschen, habe ich gesagt. Ja, aber weil du zum Menschen betont hast. Ich habe die Gruppe Mensch etwas eingegrenzt. Ja, ich habe jetzt gedacht, vielleicht... Also die gesamte Menschheit minus die beiden. Ja, aber vielleicht der eine heiratet einen Baum und die andere einen Igel. Nein. Okay. Hätte es sein können. Ich weiß gar nicht, ob die heiraten noch. Ja, das finde ich jetzt auch am spannendsten Spoiler. Von der Wrestling-Geschichte. Ja. Also, Howard ist im Shopping-Rausch, weil er so glücklich verliebt ist. Und sie kaufen ein kleines, schönes Häuschen in der Nähe von Oxford für das Familienglück. Das ist nicht die Definition von Shopping für mich. Was? Ein Häuschen? Ein Häuschen. Außerdem leistet er sich einen Luxusurlaub mit und der Familie Klaviere. Auf Zypern. Das war eine andere Geschichte. In Irland laufen die Sachen nicht so reibungslos. Du hast vorhin gemeint, dass Mönchengladbach noch vorkommt. Ja, kommt noch vor. Für einen Moment dachte ich, dass sie sich einen Luxusurlaub in Mönchengladbach. Of all places. Nee, die Sachen in Irland laufen nicht so reibungslos. Oder das könnt ihr jetzt bewerten, wie ihr wollt. Das Bauernhaus muss nämlich aufgegeben werden, weil dieser Ire es zu einem Sündenpfuhl an Pornos und Orgien hat. Können wir bitte eine Folge über den machen? Das würdest du mir nicht glauben. Also... Dessen Leben, ich glaube, er hat keine Biografie geschrieben, aber dessen Leben, das würdest du mir nicht glauben, wenn ich dir das erzähle. Wirklich sehr, sehr interessant. Ja. Können wir den ersten offiziellen Spin-off machen? Ich versuche. So wie quasi von Breaking Bad, dann Better Call Saul. Und jetzt ich recherchiere das. Das würde ich wirklich gerne machen. Außerdem muss McCann mit einer falschen IAA-Bombendrohung am Frankfurter Flughafen für Verzögerung sorgen, dass die nächste Lieferung aus Karachi dann in die richtige Maschine umgeladen werden kann. Wow, okay. Mönchengladbach war das Stichwort, ne? 1973 gehen auf einem Militärstützpunkt in Mönchengladbach Bomben hoch. Es soll die IRA und namentlich McCann dahinter stecken. Also mit solchen Leuten haben wir es hier zu tun. Alter, irre. 1973 tun sich auch noch zwei neue geschäftliche Möglichkeiten auf. Zuerst wird Howard von einem alten Studienfreund besucht. Der ist Diplomat im britischen Außenministerium. Und sie trinken, lachen, reden über alte Zeiten. Und dann beichtet ihm sein Kumpel irgendwann, dass er eigentlich MI6-Spion ist. Und Howard antwortet, ohne lang nachzudenken, ja, und ich schmuggel Haschisch. Weiß der andere natürlich, also ich meine, er ist ja beim MI6, ne? Und sie einigen sich drauf, dass Howard jetzt im Auftrag des Geheimdienstes von seinen Scheinfirmen Zweigstellen in Rumänien und der Tschechoslowakei eröffnet. Also der MI6 beauftragt jetzt Howard offiziell, seinen Handel weiter zu betreiben, aber zu expandieren in Länder, die halt für den Geheimdienst von Interesse sind. Damit die wieder dort Leute reinstellen können? Howard ist sofort dabei. Na gut, was hat er für eine Chance? Muss er nicht, also ja. Ich meine, wenn er Nein sagt, dann... Man muss ihm nicht drohen an der Stelle. Er schwimmt mittlerweile im Geld und so fällt es ihm auch leicht, Geschäftsidee Nummer 2 anzugehen. Ey, aber ganz, ganz kurz. Der Typ sagt aber auch irgendwie, also der macht ja wirklich das Yes-And-Game, oder? Ja. Also das ist so, ey, es läuft gut, ich habe noch eine Idee, yo, machen wir auch noch. Und wie wär's das? Yo, machen wir auch noch. Also seine Idee ist jetzt, das wirst du, glaube ich, das Gefühl wirst du noch mehr haben. Er findet jetzt Minigolf. Nee, er möchte jetzt seinen Drogenhandel diversifizieren. Ja, diversifizieren. Das ist ja wichtig für stabiles Geschäft, ja, für gesunde Finanzen. McCann aber ist das Gegenteil von stabil. So, der ist ein sehr großer Risikofaktor. Und jetzt überlegen sie sich, naja, vielleicht sollten wir jetzt schauen, ob wir auch auf anderem Wege Zeug irgendwie ins Land kriegen. Also sie arrangieren jetzt, dass Haschisch aus dem Libanon per Segelboot nach Italien geschifft wird. Und ich habe gerade vergessen, hier aufzuschreiben, wie es von da aus dann weitergeht, aber das macht nichts. Das ist jetzt so eine Parallelroute, wo sie Drogen, wie sie Drogen irgendwie nach England kriegen. Second Source. Und da, ohne dass sie genau wissen, ob das funktioniert oder ob das eine gute Idee ist, das per Segelboot irgendwie, und die Leute kennen sie auch nicht so genau, aber Howard hat so viel Geld, dass er da locker mal ein paar hunderttausend Pfund investieren kann in diesen Versuch. Er gründet dann mit ein paar arbeitslosen Musikern die Band Laughing Grass. Und auf Welttournee zu gehen? Ja, ja. Auf Fake-Gigs in die USA. Weil dort kostet das Haschisch ungefähr dreimal so viel wie in Europa. Ah nein, wie geil. Und jetzt füllen sie das Zeug einfach in Lautsprecherboxen. Weil die hat eine Fake-Band jetzt gegründet, damit der Haschisch Ja gut, eine Band gründen ist jetzt nicht so absurd. Aber was für eine Gigs? Gute Idee hat auch schon. Ja. Weil diese Boxen, die was gehen ins Land und aber gehen in der Regel ja bald wieder raus. Also was schaut sich der Zoll sehr, sehr oberflächlich und an. Und ganz ehrlich, ordentliche Boxen sind noch schwer. Ich schnalze mit der Zunge. Also da packen sie jetzt das Zeug rein. Er hat jetzt, also dieser Graham besorgt Kontakte in den USA, die dann den Verkauf organisieren und es klappt wie am Schnürchen. Aber das sieht ja nicht mit Drogenhunden mal eben durchflitzen oder das so. Das ist tatsächlich das Einzige, was ich mir auch denke. Das, an der Stelle kann ich euch später noch was zur Verpackungsart sagen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie sie das an der Stelle machen. Aber ich stelle mir vor, dass da das Musikergepäck sowieso nach Marihuana geht. Egal. Also er hat jetzt ein paar neue Telefonfreunde in den USA. Namentlich zum Beispiel Ernie, den werdet ihr noch ein paar Mal hören. Von Bird? Nee, ohne Bird, nur Ernie. Und für die nächste Lieferung nach Übersee erfinden sie noch nicht mal mehr irgendwie eine Band oder nutzen es, sondern sie schreiben einfach irgendwas auf den Lieferschein mit den Lautsprechern, klappt auch so. Howard kriegt jetzt einen offiziellen Auftrag vom MI6. Er soll eine vermeintliche KGB-Agentin verführen und er wird deswegen auf eine Party in die tschechoslowakische Botschaft eingeschleust. Hä, aber ist er jetzt so ein Womanizer? Also ich meine... Also er ist scheiße sympathisch und charmant, ja. Jetzt bin ich auch, aber deswegen würde mich nie jemand beauftragen, dass ich jemanden verführen soll. Ja, doch, das ist schon der Typ, den er für sowas irgendwie... Okay. Ja, was heißt verführen? Er soll sich hier halt annähern, ne? Okay, also, ja, klar. Ich glaube, es ist jetzt nicht so, oh, du musst den Dominik kriegen und danach unter Challenge accepted. So. Ja, Dominik, der Junge hat nachher noch so einen braunen Umschlag für dich mit Anweisungen. Ja, das Problem ist, das Ziel taucht nicht auf, was eigentlich ziemlich schade ist. Trotzdem wird Howard kurze Zeit später wieder vom Geheimdienst einbestellt. Sein Kumpel hält ihm jetzt ein Foto von McCann unter die Nase. Also ist quasi der Beweis, dass das MI6 weiß, dass Howard mit der IRA Drogen in der Gegend rumschiebt. Ist jetzt nicht so geil. Ja? Weil wenn der MI6 das herausfinden kann, dann kann das auch die IRA herausfinden. Zu dem Schluss kommt zumindest Howard. Und eigentlich soll er jetzt offiziell seine Geschäfte weitermachen und derweil den Iren irgendwie aushorchen und Informationen dann zurückmelden ans MI6. Was er aber macht ist, er klaut das Foto, geht damit zu dem Iren, um ihm zu beweisen, hey, guck mal, der MI6 weiß Bescheid und wenn die IRA das erfährt, dann wirst du wahrscheinlich gekreuzigt. Also um ihn zu warnen, ja, sozusagen. Die beiden fliehen jetzt nach Ibiza. Einfach. We're going to Ibiza. Eigentlich hat Howard diesen Urlaub geplant oder diesen Flug geplant, um mit Rosalie diese Ehe, die ein bisschen gerade nicht mehr ganz so gut läuft, wieder zu kitten. Ja? Also eigentlich haben die sich da eine Finca gemietet, um ein bisschen Zeit mit sich zu verbringen und so. Und jetzt schleppt er aber diesen Irren da an und die Finca wird zur Partybude. Ja? Nur halt mit irgendwelchen total abgerissenen Gestalten, die dieser Irre immer wieder aus den Bars anschleppt. Naja, es kommt zu, nennen wir es mal, Zwischenfällen. Zum einen wird einer von Howards Drogenkurieren von der Polizei geschnappt. Während der verhört wird, bricht der Schwibschwager, also dieser Patrick, den wir vorhin schon hatten, der Buchhalter, der bricht in das Auto ein, das vor der Polizeidienststelle steht, um die Drogen rauszuholen. Gewagt, gewagt. Der Typ, der drin verhört wird, hält dicht, die Beweise sind weg, also ist das Geschäft nach wie vor sicher. Das war aber mal ganz schön knapp. Das sind aber echt langsam, echt wie so absurde GTA-Missionen. Ja, die passieren also voll. Aber alle klappen. Eine Ladung Haschisch wird auf dem Weg vom Libanon nach Italien auf Kreta zwischengelagert und dort erst von Ziegen und schließlich von Schwammtauchern entdeckt, ja, die dann irgendwie halt weiter verkaufen. Schwammtaucher? Menschen, die nach Schwämmen tauchen. Ah. So, und die dann sich denken, geil, und nehmen den Stoff und verticken den. Menschen, also, die nach Schwämmen tauchen, wäre neu in die Film aus dem Hause. Eine Kiste mit Lautsprecherboxen wird auf dem Weg nach L.A. beim Umladen vergessen und über Nacht eingelagert und da tatsächlich vom Drogenhund dann erschnitten. Dabei geht Hasch im Wert von 5 Millionen Dollar flöten, also weil die natürlich dann die restlichen Lautsprecher auch unter die Lupe nehmen. Uff. In Hamburg werden auch einige von Howards Freunden geschnappt. Und dann passiert noch was, das habe ich jetzt auch mal unter die Kategorie Zwischenfälle gepackt. Kenneth und Keith Little John werden im Oktober 1972 bei einem Bankraub in Dublin geschnappt. Also das ist ein paar Jahre vorher. Und die werden dann nach England ausgeliefert und vor Gericht behaupten die, dass sie MI6-Agenten wären, die in die IRA eingeschleust worden sind. Ja? Also zwei Bankräuber, okay, sagen, hey, ja, wir sind hier eigentlich im Auftrag des MI6 unterwegs. Und das stimmt, ja. Also die waren wirklich vom MI6 angeheuert. Wer denn überhaupt vor Gericht? Weil dieser Bankraub nicht von MI6 angeordnet war. Mm. Und jetzt eskaliert die Situation und wird zum richtigen Skandal, weil das MI6 offensichtlich Verbrecher bezahlt, um Dinge irgendwie für sie zu tun. Ja, yeah. Und es gibt so einen richtigen Skandal. Und das erzähle ich euch nur, weil das ultimativ dazu führt, dass der MI6 Howard offiziell wieder entlässt. Mhm. Also so offiziell, wie er halt auch eingestellt wurde. Also aber gleichzeitig machen sie mir auch keine Probleme, wo er offensichtlich ein Drogendealer ist. Also ist ja eigentlich geil, dass er jetzt rauskommt aus der Geschichte. So. Eigentlich ganz geil, aber ich glaube, er fand es auch ein bisschen geil, beim MI6 zu sein. Glaube ich. Ja, man könnte es auch andersrum sehen, dass er das MI6 so ein bisschen in der Tasche hatte. Ja, das ist jetzt so eine Kreuzabhängigkeit gerade. Wir werden dann nochmal auf den MI6 zurückkommen. Nee, ich kann mir gut vorstellen, dass später. Die den irgendwann batschen. Ja. Die Bankräuber brechen dann noch aus dem Knast aus, aber das ist eine andere Geschichte. Also das sind jetzt relativ viele böse Überraschungen für Howard, ja, der jetzt auch merkt, oh, Moment mal, hier, das läuft gerade gar nicht geil. Und er besorgt sich jetzt mal einen falschen Namen, einen falschen Pass, Führerschein von einem Freund und taucht in Amsterdam unter, wo er dann auch mal, wenn Kohle in ein Schließfach packt. Und da ist schön, da war ich gerade 3 Tage. Im Schließfach? Ach so. Im Schließfach in Amsterdam. Und stand da auch bei dir dann die Polizei vor der Tür? Nein. Dann warst du nicht in Amsterdam. Okay. Also bei ihm steht dann die Polizei vor der Tür und dummerweise denkt er jetzt, er ist ja in Holland, ne, und es geht um Drogen. Er denkt jetzt, ach, die Polizei, das ist alles hier holländisches Recht, das hier zum Tragen kommt, und er gibt jetzt dummerweise so relativ schnell einiges zu, was so mit Drogen zu tun hat. Und bevor er sich versieht, hockt er im Flieger nach England mit einem genickbrechenden Geständnis im Gepäck, was jetzt dann schon eher schnell dazu führt, dass er im Gefängnis landet. Zumindest mal für ein halbes Jahr. Jetzt ist er echt im Knast. Er ist im Knast. Aber warum hat er denn so schnell gestanden? Der ist doch so ein schlaues Bürschchen. Ja, weil er, also ein dummer Verbrecher hätte wahrscheinlich alles abgestritten, aber er war so schlau, sich zu denken, ja, ist ja in Holland, da ist ja das alles legal. So, aber er hat Interpol unterschätzt. Er wurde dann ausgeliefert, wobei ich da jetzt die konkreten rechtlichen Hintergründe an der Stelle nicht dabei habe. Aber da hat er sich jetzt quasi im internationalen Recht verschätzt. Ja, er hat sich da irgendwie verschätzt. Okay. Und jetzt landet er im Knast für ein halbes Jahr, und im April 1974 kommt er auf Kaution raus, und da geht dann auch erst der Prozess los, und es ist sehr spannend, weil der Prozess ist wegen dieser Lieferung der Lautsprecher, also es ist tatsächlich Interpol, glaube ich, die ihn dann einkasten, weil er, und das ist ein Novum im englischen, in der Geschichte des englischen Strafrechts, nicht die richtigen Aufkleber drauf hatte. Er wird, Es wird prozessiert wegen Beihilfe zum Verstoß gegen das amerikanische Betäubungsmittelgesetz. Was ein absurder Paragraph im irgendwie englischen Recht ist, unter dem noch nie jemand irgendwie bestraft oder verhandelt wurde. Er ist der Erste. Okay. Ich habe vor, weil du jetzt in dem Sticker sagst, ich bilde mir ein, es wäre Udo gewesen, aber Udo kann sich zumindest nicht erinnern. Aber ich habe vor einem Jahr oder so, bei uns in der Firma gab es Aufkleber, das sind so Social Hacking Aufkleber gewesen, von irgendeiner Firma, wo technisch fragwürdig drauf stand. Und die habe ich, einen davon habe ich bei uns im Aufzug platziert. Ja. Und der ist jetzt nach einem Jahr oder so, ist es quasi jemandem aufgefallen, dass das im Aufzug ein Aufkleber ist. Ich kenne die, glaube ich, aus so einem Kongressumfeld, macht die irgendjemand. Ich habe geschwiegen. Ach, schön. Ja, jetzt ist es raus. Ja, also Steffen, ich war's. Vielleicht solltest du es wie Howard tun und sicherheitshalber untertauchen. Also in Amsterdam war ja schon mal. Er ist auf Kaution raus, aber denkt sich, scheiße, ich verschwinde lieber. Das Dumme ist, sein Geld ist alles irgendwie beschlagnahmt oder unerreichbar. Er hat jetzt 5000 Pfund in der Tasche, als Verkleidung eine neue Brille, mit der er aber nur scharf sieht, wenn er komplett stoned ist. Die Presse freut sich jetzt, dass Howard flüchtet, ja, weil die denken, Howard wäre von der IAA entführt worden und das ist natürlich eine riesen Story. Ja. Oh. Der schlägt sich durch nach Italien, weil er dort mal vor kurzem einen Winnebago, also einen Wohnwagen, deponiert hat, wo er eigentlich gedacht hat, dass sein libanesischer Drogensegler dann Unterschlupf findet auf einem italienischen Campingplatz, ja. Ja, der mit dem Segelboot, ja. Erinnert euch. Ja. Und den nimmt er jetzt als Unterschlupf und fährt damit halt von Campingplatz zu Campingplatz. Ja, er reist, er kifft, er nimmt immer mal wieder Anhalt damit, oft einen, manchmal aber auch 16 gleichzeitig. 16? Und da hast du ja Zuladung, ne? Aber wo passen 16 Leute in so ein Auto? In der Bago. In einen Wohnwagen. Ja, aber wie kann ich mir das, also das heißt, das sind einfach, okay, ja. So eher so sardinenbüchsenmäßig. Ja. Vor allem echt, stell mir vor, du stehst so alleine am Straßenrand und so, ja, komm rein, es sind schon ein paar drin. Da stehen einfach 15 Leute drin. Ja, du stehst zu 16 am Straßenrand und hält wirklich keiner an. Ja, kommt alle rein. Wirklich? Ich würde die Tür jetzt hier mal zumachen, aber nicht nur, weil es hier außen laut ist, sondern weil ich auch langsam eine Schniefnase kriege vom... Okay, aber dann mach doch. Und die zweite Sache ist, erinnerst du dich noch an Dürrenhaus hier in Fürth? Ans Big Dönerhaus erinnere ich mich. Dürrenhaus, wo ich mit Dennis Blumenthal mal zwei Döner an einem Abend gegessen habe. Das war nicht das Big Dönerhaus. Die haben anscheinend bis 12 Uhr nachts offen. Geil. Wollen wir nachher noch einen Döner essen alle zusammen? Das schaffen wir. Mal schauen, kommt auf die Uhrzeit an. Also ich mache jetzt mal hier. Am Sonntag fahre ich dann mit dem Motorrad vorbei. Wer mich mal beim das hört keiner rechtzeitig, ne? Schade. Am Sonntag war ich beim Distinguished Gentleman's Ride. Das ist ein sehr schwieriges Wort. Distinguished. Wie spricht man es überhaupt richtig aus? Distinguiert. Das war ein kleiner Elefant. Also, wenn es jetzt nicht auf den Kopf gefallen bist und gut aussiehst und in Italien mit dem Winnebago unterwegs bist, musst du zwar Geld für Sprit haben, aber Liebe, Drogen, Essen, Wein, das gibt es irgendwie immer umsonst. Klingt gut. Ja, das war der Rülpser von dem kleinen Elefanten. Ja. Selbst seine Eltern und sogar Rosie und seine Tochter kommen ihn jetzt mal auf seiner Tour durch die Campingplätze in Italien besuchen. Auch wenn Rosie mittlerweile einen neuen Lebenspartner hat. Und Mick Jagger. Es ist total merkwürdig, dass dann irgendwann auch die Strafverfolgungsbehörden draufkommen, dass er in Italien sein könnte. Na, komisch. also er ist mittlerweile pleite und muss einmal mehr fliehen. Pleite ist er? Naja, er hat ja wo hat denn was? Pfund. Aber das Geld, was er... Beschlagnahmt und aber das kriegt er auch unzugänglich. Okay. Er ist auf der Flucht. Wie soll er dann ein beschlagnahmtes Geld kriegen? Naja, es wundert mich aber jetzt tatsächlich, weil er war ja bisher sehr, sehr clever und ich hätte jetzt schon gedacht, dass er also Geld so gebunkert hat, dass er da auch hinkommt. Ich glaube, das ist seine Achillesferse, ist der Umgang mit Geld. Okay, alles klar. Am 28. Oktober 1974 fährt er mit dem Wohnmobil nach Genua und fliegt von dort mit falschem Pass nach London, von wo aus er mit dem Zug nach Oxford weiterfährt. Lustig, im Flugzeug, die Leute haben die Tageszeitung, wo vorne ein großer Artikel mit ihm ist, mit einem großen Foto von ihm. Aber er hat eine Nasenbrille auf, von daher bleibt er unerkannt. Außerdem ist er total betrunken auf dem Flug. Und dann wird man natürlich nicht erkannt. Wenn man betrunken ist, wird man unsichtbar für andere Menschen. Er kommt jetzt unter bei einem Bekannten, wo er sich dann in dessen 19-jährige Schwester verliebt, Judy. Wer tut das nicht? Die beiden werden ein Paar, ich zum Beispiel. Und sie werden es auch für den Rest ihres Lebens bleiben. Das war ein kleiner Spoiler. 29. Ich wollte gerade sagen, er stirbt einfach einen Tag später. Naja, was sind wir? 1974? Geboren ist er 1945. 29. Boah, hast du das so schnell ausgerechnet? Naja, ich bin halt total interessiert an deinen Geschichten. Jetzt hast du mich echt kurz verdattert. Ja. Krass. Wow. Sie mieten heimlich eine Wohnung in London, von wo aus Howard vorsichtig jetzt die Fühler nach seinen Geschäftspartnern ausstreckt. Ja? Mhm. Du hast gerade, wie du das großartige, wie du das visuell untermalst. Ja, ich würde sagen, es ist gerade. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich eure Aufmerksamkeit habe, deswegen versuche ich alles um. Ich habe vor literally 10 Sekunden. Das wirft mich ja so aus der Bahn. Ja, das quirl mich eher. Ich wollte gerade sagen, ich hänge an deinen Lippen und du machst gerade einfach so Moves wie Kommissar Ärmchen. Also ist großartig. Auf diesem Weg gelingt es ihm jetzt auch tatsächlich, jetzt sind wir bei dem Geld, über seine Kontakte dann etwas Kohle aus der Schweiz zu sich zu holen, ja? Etwas von seinem irgendwo gebunkerten Geld. Stein oder Braunkohle? Das werde ich nicht mit einem Kommentar weiter belohnen. Und er nimmt auch Kontakt mit Ernie auf, also seinem Mann in den USA. Und sie, oh Gott, mach das bitte jedes Mal, wenn ich den Namen Ernie sage, weil dann dauert es, glaube ich, mindestens ein Krach länger als ohne. Mhm. Sie reden jetzt drüber, wie sie vielleicht eine neue Importroute aufmachen können. Also, ich erinnere, er wird gerade von der Polizei gesucht, aber das hält ihn nicht davon ab, jetzt mit Ernie neue Geschäftsverbindungen aufzumachen. Denn dieser Ernie kennt Leute am Flughafen in New York und die können alles durch den Zoll schleusen. Solange es über Alitalia kommt und nicht auffällig riecht. Mhm. Ja? Das Problem ist, Howards Kontakte in Afghanistan, Pakistan, Libanon, die sind alle jetzt irgendwie eingeschlafen. Ja, und fliegen auch nicht Alitalia. Aber er hat einen Freund, der stellt ihm Old John vor. Das ist wieder so ein komplett verspulter Typ, der den ganzen Tag Unfug quasselt. Aber wenigstens droht er niemanden die Kniescheiben. Wer ist der Klaus? Der Old John. Nicht Klaus. Nein. Okay. Nicht Klaus. Nicht Klaus. Auch nicht Ernie. Okay. Er droht wenigstens niemandem, die Kniescheiben zu zerschießen. Das finde ich hat schon mal, ist ein echtes Plus. Oh, ja, ich würde sagen, schon mal irgendwie Next Level. Und er hat Verbindungen nach Nepal. Und Nepal, wusste ich jetzt auch nicht, ist auch ein ziemliches Drogenland, zumindest zeitweise gewesen. Na klar. Und der Deal läuft so, von New York wird eine legale Lieferung von einer neu gegründeten Klimaanlagenfirma nach Nepal geschickt. Ja, also New York nach Nepal, Klimaanlagen. In Nepal wird auch eine Scheinfirma gegründet. Die nehmen diese Lieferung an, stellen fest, oh, die sind ja alle kaputt, retournieren diese Lieferung, nur dass dann halt da Hasch drin ist, statt Klimaanlagen. Total verrückt. Did not see that coming. Der New Yorker Mob, also die Mafia in New York, fängt das Zeug auf dem Flughafen JFK ab und sie müssen dazu aber dann auch mit der Yakuza zusammenarbeiten, weil sie auch noch eine japanische Fluglinie brauchen, um das dann über... Okay, also das ist jetzt auch tatsächlich so ein Crossover GTA mit Yakuza. Also die US-Mafia einigt sich mit der Yakuza. Der japanischen Mafia, ja. Für diejenigen, die es nicht wissen. So. Der Deal steht. Diese Tage wird Howard... Die Steffi Schetter immer behauptet, dass das Yakuza heißt. So, ich glaube nicht, dass das stimmt. Wenn da draußen jemand Japanisch spricht, möchte ich das mal wissen. Ich bin auch gespannt, ob jetzt eigentlich endlich mal die anfängliche Gewalt gegenüber der Katze oder das, ich sag mal, die Begeisterung über Krankenschwestern, ob das noch eingelöst wird. Ich glaube nicht. Ich dachte, er wollte den Charakter nur interessant machen. Diese Tage wird Howard von einem Daily Mirror Reporter vor seiner Wohnung entdeckt. Er lässt jetzt alles stehen und liegen, weil er ist ja immer noch auf der Flucht. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Er nimmt die Beine in die Hand, rasiert sich den Schnorres ab, wird die Brille los, geht sich die Haare nach hinten, fährt nach Liverpool, schafft es irgendwie, sich auf halblegalem Weg einen Führerschein zu besorgen, auf den Namen Albert Lane. Ich weiß nicht, also er macht tatsächlich eine Fahrprüfung, glaube ich, mit einem falschen Namen. Kriegt dann einen richtigen Führerschein. Auf den Namen Royal Albert Hall. Yeah. Albert Lane. Und das ist so. In my eyes. Das ist wie so ein Tauschgeschäft, wo man mit der Büroklammer anfängt und am Ende ein Haus kriegt. Ja? Also er holt sich den Führerschein auf den falschen Namen, damit kriegt er einen Bibliotheksausweis. Mit dem kriegt er dann ein Sparkonto bei der Post. Achso, ich habe jetzt gedacht, den Kindergrog auf Monkey Island. Also ich meine, er hat ein Sparkonto bei der Post, aber er besitzt eigentlich gerade nur ein paar Pfund. Also es ist ja gerade finanziell schwierig bei ihm. Er kauft trotzdem mit dem letzten Geld, das er hat, kauft er sich einen alten Bus und tingelt jetzt in England von Campingplatz zu Campingplatz. Er kampiert immer direkt neben der Telefonzelle am Campingplatz und stellt sicher, dass alle seine neuen und alten Freunde und Geschäftspartner in New York und Kathmandu und überall auf der Welt diese Nummer kennen von dieser Telefonzelle. Ey, es ist wirklich wie GTA, wie die ersten zwei Teile, wo immer die Telefonzellen klingeln, wo man hin muss. Es ist echt. Und ja, so steuert er jetzt gerade das Geschäft. Ja. Er und Julie testen außerdem neue Wege. Campingplatz aus. Oh ja. Er und Julie, es wird noch besser. Weißt du, was ein super Crossover wäre, wenn wir mit dem Camping Caravan Podcast vom Herrn Schasen hier jetzt ein Crossover machen würden? Wie geil, das könnten wir echt mal machen. Ja. Er und Julie testen, und das finde ich noch geiler, sie testen auch dauernd neue Wege, um falsche Identitäten irgendwie zu bekommen. Zum Beispiel versucht sich Julie als sexy Hellseherin in einer Bar, wo sie Menschen dann sagt, also ich brauche ein paar Informationen von dir, damit ich dir deine Zukunft sagen kann. Ja, sie kriegt dann so Geburtstag, Geburtsort raus und lauter so Unfug halt, ne, was man gar nicht mit und die ja. Identitäten und darüber kommen sie an verlorene Geburtsurkunden, was total clever ist und super funktioniert. Ey, das ist ein bisschen wie dieses, ey, weißt du noch früher, wie hieß dein erstes Haustier? Setze das hier ein, um irgendwie deinen ja, Namen also zu kriegen. Das so, ist aber jetzt das ist jetzt analog. Wie in einem Point-and-Click-Adventure. So, ja, das stimmt. So ein Rätsel, auf das man nie kommt. Ich finde, das könnte locker aus Indiana Jones and the Fate of Atlantis sein. Voll. In dem Part, wo du mit Sophia unterwegs bist. Genau. Im Juli 1975 geht die erste Ladung, das habe ich nicht gesagt, ich habe nicht die erste gesagt, oder? Nein. Geht die Ladung mit 500 Kilo Hasch von Kathmandu über Bangkok nach New York. Über Nacht ist Howard wieder reich. One night in Bangkok and you're suddenly rich. Das viele Geld, das für den Deal in Nepal landet, droht in Nepal tatsächlich die lokale Wirtschaft aus den Angeln zu heben. Ja. Es ist ein ganz, ganz armes Land, die haben jetzt auf einmal sau viel Geld verdient und jetzt wollen alle statt Reis Gras anbauen. Was wirklich echt schlimme Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. Gott, ich wollte jetzt sagen, gute Sache für die lokale Bevölkerung, die auch essen will. Deswegen gehen trotzdem jetzt erstmal noch ein paar Ladungen mit dann jeweils 750 Kilo auf die Reise und dann ist tatsächlich dieser Old John derjenige, der sich weigert, Kathmandu zu zerstören und sagt, nö, mach ich nicht mehr mit. Ja, also das, jetzt kann er nicht verantworten. Integrer Typ. Genau. Vergleichsweise. Und er organisiert einen Krankenwagen voller Medikamente, den er einfach offen in Kathmandu stehen lässt. Das ist so der gutmütigste Drogenschmuggler der Welt, glaube ich. So, Howie hat jetzt wieder einige 100.000 Pfund und nutzt es, um Häuschen und Wohnungen anzumieten, damit er Adressen hat, an die er die falschen Ausweise schicken lassen kann. Er organisiert sich Papiere unter anderem mit dem Namen Waylon Jennings und Elvis Presley. Elvis Presley? Ja. Okay. Das hat super Stil. Unauffällig. Ja. Er gründet mehrere fiktive Firmen und auch einige, die tatsächlich einen Geschäftsbetrieb aufnehmen. Wie also, zum Beispiel? Kommt gleich noch. Weiß ich jetzt nicht, ob jetzt oder vielleicht ein bisschen später. Also ich habe auf jeden Fall noch genug Beispiele. Er geht jetzt wieder ziemlich offen durch die Gegend. Ich erinnere, er wird von der Polizei gesucht. Nach wie vor. Er geht sehr viel offener durch die Gegend, hat wieder einen Haufen Freunde. Ich glaube, er ist einfach, er fühlt sich zu nett, als dass er wirklich, er ist Englands meistgesuchter Verbrecher. Aber der hält diese neue Identität jetzt durch. Er ist Englands meistgesuchter Verbrecher. Ist ja auch eine interessante Aussage, mal so nebenbei. So wird es mal irgendwo bezeichnet auf jeden Fall. Okay. Ja. Also er war oft in der Zeitung. Ich glaube, er ist jetzt nicht unbedingt der gefährlichste Verbrecher, aber für eine Weile ist es sicherlich Englands meistgesuchter Verbrecher. Okay. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Und er ist aber so ein netter Typ und so charmant. Und also ich glaube, dass einfach um ihn rum keiner ihn verpfeift. So. Oder zumindest schätzt er die Lage so ein. Noch. Mit einem befreundeten Toningenieur erfindet Howard ein Gerät, das er an ein Telefon in einem seiner Büros anschließen kann und das dann die Anrufe an seinen aktuellen Aufenthaltsort weiterleitet. Also da muss er einmal dann quasi die Nummer einprogrammieren von dem Campingplatz, an dem er gerade ist. Und es geht aber auch in die andere Richtung. Also er kann dann dort anrufen, muss immer nur das Ortsgespräch bezahlen und von dort weiter in die ganze Welt telefonieren. Das ist echt auch wiederum ganz schön clever. Genial. Also langsam denke ich mir echt, what the fuck? Und weil deine 5 Millionen hast du nicht auf Seite gebracht. So? Weil vorher musste er echt immer mit einem Sack Kleingeld am Campingplatz rumlaufen, ne? Weil er, wenn er nach Kathmandu telefoniert. Aber zu blöd, mal Geld irgendwo zu verbuddeln. Ja. Naja. So. So. Sie haben jetzt aber ja das Problem, dass jetzt aus Nepal nichts weiter kommt. Ja. Jetzt bietet Ernie, der mittlerweile ein echt guter Freund ist, in den USA bietet er Howard an, dass der in ein schon laufendes Geschäft mit Thai-Gras einsteigen kann. Also Marihuana aus Thailand. Also nicht hier, es gibt ja also gleiche Ware, andere, Thai-Curry, anderer Herkunftsort. Ja, okay. Sie nennen es auch irgendwie Thai-Sticks, weil es irgendwie um Stäbe gewickelt, glaube ich, wird, was wohl nur in Thailand so machen. Das kenne ich wiederum aus den Fabulous Furry Freak Brothers. Was okay. ist das denn? Das ist so ein sehr absurder Comic von drei haarigen Hippies, die zusammen wohnen. Und drei haarige Hippies. Und die ganze Zeit eigentlich Drogen nehmen. Drei haarige Hippies und das Rätsel der Thai-Sticks. Okay. Judy tut ein paar alte Freunde auf, denen sie dann das Recht abkaufen, auszureisen. Also die sucht Leute, die nicht verreisen wollen, lassen sich in deren Namen Pässe ausstellen, was super clever ist, weil dann nie jemand dummerweise nochmal versucht, einen Pass zu beantragen. Ne? Versteht ihr? Könnt ihr mir folgen? Ja. Mit denen kommt Howard jetzt in die USA. Würde heute, glaube ich, auch nicht mehr gehen, weil du dann nochmal, glaube ich, Bilder abgleichen musst. Aber ja, heute egal. Ist das wieder und biometrisch und bla, aber... Also er braucht jetzt einen richtig guten Pass, um in die USA zu kommen und den kriegt er quasi auch wieder so fast legal. Mit einer ja, super aber cleveren Idee einfach. Ja, okay. Über Ernie scheffelt Howard jetzt weiter Geld, ohne dass er viel dazu tun muss. Also er wird in diese Route irgendwie mit aufgenommen und es ist mehr so ein Freundschaftsdienst. Also er kriegt da Geld, ohne dass er eigentlich groß selber was machen kann oder muss. Also reist er in den USA umher, lässt sich's gut gehen, mietet Wohnungen im ganzen Land, spielt in Vegas, wettet auf den Super Bowl. Habe ich schon erwähnt, dass er mit Geld nicht so gut umgehen kann. Reist immer mal wieder nach Kanada und zurück, weil sein Visa ja dann irgendwann sein Besuchervisa ausläuft und er dann wieder ausreisen, einreisen, das neu startet quasi. In Howards Leben spielen merkwürdige Zufälle eine Rolle und in einem Planetarium in Vancouver sitzt er plötzlich neben Marty. Da war ich schon. Neben dem Typ gesessen? Nein, im Planetarium in Vancouver. Neben Marty? Ist schön da. Das ist voll schön. Und der Marty ist einer quasi, der aus seiner Taffia-Gang, ja, die er da zwischenzeitlich mal engagiert hatte, aus den Irland-Zeiten. Und dieser Marty stellt ihm jetzt den Kontakt zu McCann wieder her, also diesem verrückten Irren. Diesem verrückten Irren ist doppelt. Weshalb will er den Kontakt denn überhaupt wieder haben? Naja, der ist mittlerweile in den USA und macht irgendwie dubiose Geldgeschäfte mit den ganz Großen. Ja. Nach eigenen Aussagen arbeitet er mit den 500 Leuten auf der Welt, die Geschicke wirklich lenken. Okay. Ja, ich könnte jetzt wieder einen Witz machen, der mir nachher auf die Füße fällt, also gelasse ich's. Howie wird da zum Essen eingeladen, einmal von dem, und da sitzt ein Typ am Tisch wie ein Wall Street Millionär, der die Tochter des Gründers von Las Vegas geheiratet hat. Und der Chef von Hertz in Dubai, also der Autovermieter. Okay, ja, ja. Und Mohammed Durrani, was für ein Zufall, kennt ihr noch? Genau der Typ, mit dessen Drogenkontakten in Pakistan und Beirut alles angefangen hat. So ein Zufall. Dem tut Howard jetzt einen Gefallen, ja. Der besorgt dem nämlich einen Pass für eine Bekannte, weil Howard ist jetzt ja ein voll guter Passbesorger. Und im Gegenzug wird dann diese alte Freundschaft, die ja verbindet, wiederbelebt. Jürgen, ich bin etwas enttäuscht, dass du nicht das Attribut passabel genutzt hast. Warum? Für den Passbesorger. Ist ein passabler ganz passabler Passbesorger. Mir ist ein bisschen die Zeit ausgegangen, den Text noch zu tunen heute, aber. Ja. Stimmt. Zu viel Kritik muss erlaubt sein. Ich würde jetzt gerne aufhören und das nochmal überarbeiten, bevor wir weitermachen. Ja. Dominik nickt ganz freudig. Nein! Ich tuck aufs Ende. Das werde ich nie tun. Ich meine es auch nicht. Über diese Exportkontakte von Durrani und die Importkontakte von Ernie stehen ihnen jetzt wirklich goldene Zeiten bevor. Und, das ist ja eigentlich das Beste dran, Howard lernt jetzt auch John Lennon und andere Berühmtheiten kennen. Also wirklich diesmal. Okay. Dann ist, seine Freundin schwanger. Von John Lennon. Nein, das wäre aber ein geiler Turn of Events. Das wäre echt, ja, so ein krasser Zufall. Sie will das Kind aber nicht als Mrs. Tunnicliffe in Amerika bekommen, der Name, unter dem sie gerade unterwegs sind, sondern unter ihrem eigenen Namen und in London. Das ist aber natürlich so ein kleines Problem für Howard. Wie macht man das jetzt? Das wird jetzt schwierig. Ja, also erstmal engagiert jetzt Howard ihren Bruder Patrick, den kennen wir schon, um auf der ganzen Welt in verschiedenen Banken in Schließfächern Geld zu deponieren, was ja schon mal eine gute Idee ist. Sehr clever. Wir haben dazu gelernt. Sie weiten das Haschgeschäft nach San Francisco aus. Auch super Idee. Lässt sich auch gut verkaufen. Ja, wenn es dreimal zu viel Geld da gibt für. Jetzt wird McCann in Vancouver verhaftet, macht aber so viel Druck über seine IRA-Kontakte, zum Beispiel auf die kanadische Botschaft in Europa, also auf mehrere, glaube ich sogar, dass er wirklich von Kanada dann in einen Flieger nach Frankreich gesetzt wird, so nach dem Motto, ey, okay, verschwind bloß, wir wollen keinen Ärger, so ungefähr. Ja, also es ist, wie dieser Typ sich aus Sachen rauswindet, ist Wahnsinn. Ich freue mich auf die Spin-Off-Episode. Judy und Howard bekommen eine Amber Bernstein und tatsächlich wird die in London dann geboren. Ja? Sie, glaube ich, sogar wirklich ist jetzt wieder mit ihrem Namen unterwegs. Beim Vater steht allerdings auf der Geburtsurkunde Albert Wayland Jennings, Sänger der Band Lothian Grass. Wobei mir gar nicht bewusst war, dass auf der Geburtsurkunde dein Beruf steht, aber ich finde es einen schönen Seitenhieb, dass diese Band nochmal. Das war ja Teil seines Namens. Es war eine Reunion quasi extra für diese Geburt, sozusagen. Ja, aber er heißt nicht so. Nein. Ich wollte gerade sagen, aber tatsächlich. Aber er hat sicherlich Papiere, die es beweisen, dass er so heißt. Aber das steht öfter. Das mit dem Sänger der Band, dass das Teil des Namens ist. Ja, naja, aber Berufsstand stand früher öfter mal in solchen Buch drin. Mag sein, das war mir jetzt nicht so präsent. Du mir auch nicht, aber ich habe jetzt gerade dran gedacht, weil ich irgendwann mal ein bisschen so familienmäßig mal aufgezeichnet habe, weil ich mal wissen wollte, welche Tante ist wirklich, wer Beruf dranhängt. Jürgen Kraus, meine Tante, Lude. Ist vielleicht meine Schwester oder Großmutter. Ja, halt so. Das war nicht Ernie. Wer ist so wie in der Verwandtschaft mal wieder zurück. Ernie hatte damit nichts zu tun. Ah ja, ich nehme es zurück. Eine Lieferung nach New York geht jetzt leider schon beim Abschicken hoch. Durrani gibt Howard daraufhin den Rat, dass er besser untertaucht. Ne? Also diese Lieferung, die jetzt da aufgeflogen ist, könnte sein, dass das irgendwie Probleme gibt und auf ihn zurückfällt. Und deswegen sucht er sich einmal mehr einen neuen Namen und das ist die Geburtsstunde von Mr. Nice. Vorname Donald. Spitzname Albi, weil das ist halt noch vom letzten Namen und an den hat er sich schon irgendwie gewöhnt. Den Pass dazu, finde ich auch spektakulär, kauft er von einem verurteilten Mörder. Was? Ja, gab's günstig. Ja, irgendwie. Und vor allem, wenn man irgendwo angehalten wird, macht es bestimmt auch nie Probleme. Ja, nee, scheinbar haben Mörder keine Schwierigkeiten mit Ein- und Ausreise in irgendwelchen Ländern. Praktisch. Vor allem in den USA. Also eigentlich ist es auch nicht nice, sondern irgendwie niese, aber für ihn ist klar, es kann nur nice ausgesprochen werden. Nice. Das heißt übrigens auch seine Biografie. Mr. Nice, gell? Mr. Nice. Es kann nur nice ausgesprochen werden. Bei einer Lieferung nach San Francisco will Howard sein Geld abholen, aber der Bote kommt nicht. Das ist saudumm, weil viel Geld fehlt und weil er aber die ganzen Zulieferer und Mittelsmänner ausbezahlen muss. Und es geht hier. PayPal ist ja auch noch nicht erfunden. Es geht hier, wenn du kein Geld hast, dann ist PayPal hilft dir dann auch nicht viel. Ja, das kann mir gar nicht vorstellen. Es gilt die alte Gangsterregel. Ja, wenn ein Geschäft auffliegt, dann verlieren alle Investoren die Einlagen. Ja, also wenn die Polizei das irgendwie abfängt, so, dann ist klar, okay, wer sein Geld reingesteckt hat, ist weg. Wenn jetzt aber einer in der Kette abgezogen wird, dann ist der abgezogen wird, verantwortlich, das Geld an alle zu verteilen, das die damit gemacht hätten. Ja, also und er ist an der Stelle abgezogen worden. Die Mafia hat dann noch so eine Leiche ist auch okay, Klausel, aber das ist jetzt wirklich sehr speziell auf die Mafia bezogen. Howard muss eine Menge Geld abdrücken. $750,000. Hätte ich jetzt auch nicht so mal spontan über. Also mit Durrani kann er das irgendwie noch regeln, weil die sind relativ dick. Der sagt, okay, ich warte ein bisschen auf mein Geld und tatsächlich. Aber es sind auch die 70er Jahre. Verstirbt er. Deutlich mehr als 2 Millionen Euro heutzutage. Jo. So. Er verstirbt unterwegs an einem Herzinfarkt. Also ich weiß gar nicht, ob er dann am Ende dieses Geld wirklich auch ausbezahlen muss. Aber es sind ja noch ein paar andere, die er auszahlen muss. Aber unser Howard ist ein ehrlicher Verbrecher. Er fliegt jetzt nach Karachi, wo er auch Kontakt mit diesem Lieferleuten, die halt das ursprünglich da losschicken, selber aufnimmt und ihnen die Lage erklärt und auch sagt, okay, alles klar, ich sorge dafür, dass hier 500.000 Pfund irgendwie auf ein Konto in Genf überwiesen werden. Und es ist das erste Mal tatsächlich für ihn, dass er in ein Hasch-Exportland fliegt. Also er war jetzt schon ein bisschen unterwegs, aber es ist erste Mal. Sonst war er nie dabei? Nee. Ach krass. Das hat ja immer jemand für ihn geregelt. Ja. Das ist das erste Mal, dass er wirklich zum Ursprung, zur Quelle fliegt. Und das mit dem Geld, das regelt dann irgendwie sein Patrick schon für ihn, der ja die internationalen Finanzen macht. Also das stottert er dann irgendwie ab. Das geht dann schon. Und da die Geschäfte weiterlaufen, hat er eigentlich auch dann genug Geld, das zu bezahlen. Eigentlich, wenn man es ernst nimmt, fliegt er jetzt dann nur noch um die Welt und schiebt Fracht und Kohle hin und her. So, das ist jetzt sein Leben, sein Job. Als die New York-Route platzt, werden dort von der DEA 16 Leute verhaftet. Zum Glück ist keiner dabei, der Mr. Nice kennt, also der wirklich weiß, wer er ist. Von daher ist New York zwar verbrannt, aber es hat sich trotzdem für ihn gelohnt und es besteht keine unmittelbare Gefahr. Ja, so zwischen 1975 und 1978 hat Howard mit seiner Crew 24 Ladungen über den JFK-Flughafen geschickt, 55.000 Kilo Hasch und Marihuana. Boah. Beteiligt waren die Mafia, die Yakuza, eine US-Hippie-Gang mit dem Namen The Brotherhood of Eternal Love, die Thai-Armee, die pakistanische Armee, die PLO, nepalesische Mönche und ein Haufen anderer Menschen. Nepalesische Mönche. Zusammen haben Nepal hat echt den meisten Schaden angerichtet. Zusammen haben sie fast $50 Millionen verdient. Das ist ein bisschen New York. Wenig, ehrlich gesagt. In 3 Jahren über einen Flughafen in New York. Ja, also. Ja. Howard macht Judy einen Heiratsantrag. Die ist nämlich schon wieder schwanger. Das macht nie. Pimpern. Hauptsächlich. Ich würde sagen, das kann ich dir mal erklären bei Zeiten. War das einvernehmlich? Ich glaube. Dann ist schön. Das mit dem Heiratseintrag nicht, weil sie sagt nämlich nein. Heiratseintrag? Ich trage mal die Hochzeit. Sie sagt nein, weil sie will Howard zwar heiraten, aber nur als Howard, nicht als Donald. Das ist ihr Problem bei dem Lebensstil. Ja, das ist ihr Problem. Okay. Also sie verloben sich zwar tatsächlich, aber sozusagen unter Vorbehalt. Okay. Und ich mag euch erinnern, er ist immer noch auf der Flucht. Ich sehe da ein Muster irgendwie. Sie steht irgendwie auf... Ich würde sagen, du bist aber sehr entrepreneurig auf der Flucht. Das ist geil. Also. Mit McCann lässt Howard wieder Drogen nach Irland liefern, die dann in Obstkisten von Südirr nach Nordirr und von Nordirr nach Schottland geschmuggelt werden. Das war lustig. Aber die Sache. Warum? Die Sache. Naja, wie er halt die Länder quasi. Wie ich Zeit gespart habe, ne? Das war wirklich sehr schön, ja. Aber die Sache geht schief. Der größte Drogenbust in der Geschichte Irlands. McCann wandert dafür ins Gefängnis, wo er schon in der U-Haft von Mitgliedern der IRA amtlich verdroschen wird, weil, ja, IRA und Drogen, ne? Aber überleg mal, es wäre die URA in der I-Haft. Okay. Bei der Anhörung in Dublin behauptet er, dass er eigentlich nur einen Feind Irlands verfolgt habe, den MI6-Agenten Howard Marks. Also das ist seine Verteidigung vor Gericht. Mhm. Ja. Und klappt, oder? Klappt dann, glaube ich, sogar. Aber das ist viel wichtiger ist die Tatsache, dass an der Stelle offiziell in den Akten landet, dass Marks Verbindungen zum MI6 hat. Mhm. Das könnte später noch wichtig werden. Ich habe die Tage einen Wikipedia-Eintrag gelesen für die größten Trade-Verluste, die einzelne Menschen zu verantworten haben. Mhm. Und also der dritthöchste aller Zeiten waren irgendwie 9 oder 10 Milliarden Dollar, die nachweislich halt einer, der halt ein Team geführt hat, hat seine Trades haben zu Verlust von 9 Milliarden. Und ihr ahnt sicher, was passiert ist. Er ist, man hat sich befördert worden. Man hat sich geeinigt, dass er die Firma verlässt und er hat 10 Millionen Dollar Scheidungsbonus gekriegt. Ist ja auch schon wurscht. Dann ich frage mich aber tatsächlich, was in deinem Leben los ist, dass du solche Dinge liest und recherchierst, wie lange man auf Rolex warten muss. Ja, stimmt natürlich. Ich frage mich, was da los ist. Ja. Musst du was beichten? Also, wenn eins hast stimmt, du Kontakte nach Nepal? Wenn eins stimmt, dass ich vielseitig interessiert bin. Tatsächlich müssen wir unterscheiden und ja, das habe ich euch alles schon erklärt. Ich habe wahrscheinlich ein paar Mal Fehler gemacht mit Haschisch und Marihuana, weil das echt leicht zu verwechseln ist. Aber da gibt es Unterschiede, das haben wir da vorhin schon. Mhm. Ja, wie wir ja festgestellt haben, bist du ja voll auf Opium, also es sei dir alles verziehen. Wichtig ist aber, dass es da auch unterschiedliche Preise gibt, vor allem auch für unterschiedliche Herkunftsländer. Mhm. So, das ist irgendwie wichtig, weil in den USA gibt es kolumbianisches Marihuana noch und nöcher. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, da wird der Markt überschwemmt. Also ist es billig. Die Amis wollen aber den Stoff lieber aus Asien und Europa, weil der einfach viel besser ist. Aber auch rassistisch, aber trotzdem. Deutlich teurer. Ja. Jetzt ist der Preis für kolumbianisches Gras im Keller und die überlegen sich, ja scheiße, was machen wir? Dann exportieren wir halt. Umlabeln. Dann exportieren wir halt nach Europa. Was jetzt das Problem hat, der europäische Markt ist natürlich etwas kleiner als der amerikanische. Ja? Und die Preise sind ja auch nicht so gut. Die sind große Mengen gewohnt. Ja, große Mengen. Ja, ist ja wurscht eigentlich, ne? Wenn du in großen Mengen zu einem kleinen Preis ist, kann sich ja immer noch lohnen. Aber sie suchen jetzt jemanden, der das möglich macht und finden in Howard genau den Mann, der das möglich macht. Und er überschwemmt jetzt mit einer Lieferung kolumbianischen Grases den Londoner Markt. Ja? Also das ist echt eine so große Lieferung, hat der ganze Markt noch nicht gesehen. Die müssen das tatsächlich in Etappen verkaufen, weil die das sonst gar nicht loskriegen. Und die Kolumbianer macht das wahnsinnig misstrauisch, weil die nicht verstehen, warum der Verkauf so lange dauert. Ich habe jetzt tatsächlich auch echt mal auf die Uhr geschaut, noch 2 Stunden 17. Ich frage mich jetzt langsam, was jetzt das Spannende an seinem Leben ist. Ja, ja, bis jetzt war es null spannend. Ja, schwierig. Nichts Gescheites passiert bisher. Auf was das jetzt hinausläuft, so. Sie wollen nicht einsehen, diese Kolumbianer, dass man mit dem ganzen Zeug, das die gerade nach England geschifft haben, also dass man dort ganz England ein Jahr lang high kriegen kann. So, das verstehen die nicht, ja, weil die sind andere Maßstäbe gewohnt. Und deswegen schicken die jetzt jemanden, der Nachforschungen anstellt. Der jeden einzelnen Briten fragt. Ja, was jetzt saublöd ist, weil dieser jemand sich da natürlich überhaupt nicht auskennt und in einer und auffällt. Günstigen Kette von Zwischenfällen letztendlich dazu führt, dass die ganze Nummer auffliegt. Hm, ja. Cannabis im Wert von 15 Millionen Pfund wird konfisziert. Also diese Ladung, die hat noch irgendwo im Lagerhaus und den schauen die an dem Lagerhaus und irgendwie wird ihm gefolgt und also es ist ein ziemliches Desaster. Und ja, was soll ich sagen? 1980 wird Howard Marks alias Donald Nice verhaftet. Nein, wie bitte? Nach 6,5 Jahren Flucht erstmals wieder mit seinem richtigen Namen. Aber jetzt kann er heiraten. Judy besucht ihn im Gefängnis und macht ihm ihrerseits einen Heiratsantrag. Nimmt er ihn an. Aber wie lange wird er jetzt quasi verdottert? Also gleich. Max erhält extra Heiratsurlaub, ja, also extra Hafturlaub, um zu heiraten, wo er sich dann auch auf einer Feier mit seinen Wachen betrinkt, was ich irgendwie ganz cool finde. Und ein Jahr später, also im nächsten Jahr, wird seine Tochter Francesca geboren. Francesca. 1981, ist ein guter Jahrgang. Ja, ist ein fantastischer Jahrgang. Das einzige Max-Kind, bei dem er nicht bei der Geburt dabei sein darf. Aber er hat gefragt, ja, er darf aber nicht. Aber im Gefängnis immerhin ist es nicht so schlimm im Knast. Ja, er bekommt da Alkohol, er bekommt da Dope. Er hat wahnsinnig viele Freiheiten, weil er sich gut benimmt, ja, weil er jetzt nicht der typische Knacki ist, weil er dort den Teeausfahrer, den Job des Teeausfahrers kriegt, ja, was in England sowieso wahrscheinlich ein sehr prestigeträchtiger Job ist, und damit kommt er mit vielen Leuten in Kontakt, ist gut vernetzt. Und wenn er so ein Socializer ist. Genau, kommt gut über die Runden im Gefängnis. Und er wird jetzt angeklagt wegen Drogenschmuggels und des Besitzes falscher Pässe. Und es dauert eine ganze Weile, bis der Prozess steht, weil der Fall nicht ganz einfach ist. Hm. Er hat einen Top-Anwalt und im Großen und Ganzen bekommt er die Jury auf seine Seite, weil er A, scheiße charmant ist, weil er B, ja nur Gras von A nach B geschoben hat, weil er C, scheiße charmant ist, weil er D, für jeden Vorwurf, der ihm gemacht wird, eine echt gute Erklärung und meistens auch einen Zeugen sogar parat hat. Ja, da war ich gerade nicht da. Ich war geil. E, habe ich schon erwähnt, dass er scheiße charmant ist. F, weil er sich immer darauf berufen kann, ein MI6-Agent gewesen zu sein, der irgendwann einfach fallen gelassen wurde. Also das ist eigentlich so. Weil es dokumentiert ist auch unterdessen. Der Kernpunkt seiner Verteidigung, weil es dokumentiert ist. Er setzt aber dieser Story noch eins drauf. Er behauptet zwischenzeitlich... Ich habe den MI6 gegründet. Nein, er behauptet zwischenzeitlich... Ein Doppel-Null-Agent zu sein. Für den mexikanischen Geheimdienst aktiv. Die Mexikaner haben einen Geheimdienst. Ja. Wer hat denn keinen Geheimdienst? Und selbst dafür kann er einen Zeugen auftreiben. Wahnsinn. Ja. Diese Schellen-Geheimdienste. Das wäre so geil. Das ist einfach ein Typ. Angeblich war er immer in den letzten Jahren auf der Jagd nach McCann, ja, der ja ihn auch schon für die Verteidigung vor Gericht benutzt hat. Jetzt zahlt es ihm quasi heim. Also angeblich war er immer auf der Jagd nach diesem IRA-Typen und er hat ihn mehrmals aufgestöbert. Das kann er ja gut auch nachweisen. Ja. Und die Behörden haben ihn aber immer wieder davonkommen lassen. So, das ist seine Verteidigung, ja. Lasst euch das mal kurz auf euch wirken. Als mexikanischer und englischer Geheimdienstagent hat er den IRA verfolgt. Das finde ich wirklich brillant. Die Frage ist, du hast ja gemeint, er wäre zeitweilig der berühmteste britische Verbrecher gewesen. Der meistgesuchte. Ich frage mich, ob das jetzt auch durch die Gazetten wieder geht, weil das ist ja jetzt auch klar. À la Bonheur, so. Ist da jemand? Ich wollte mir ein, der wäre ein Licht angegangen, aber okay. Vielleicht ist das auch eine Spiegelung. Also sein Anwalt ist beeindruckt. Er erklärt ihm, dass es die bescheuertste Verteidigung ist, die er jemals gehört hat. Das wird absolut funktionieren. Aber was soll ich sagen? Ja. Er wird freigesprochen. Ja. Das ist also so absurd. Das muss funktionieren. Zumindest für die Drogensachen. Also Jurygerichte urteilen ja jetzt nicht unbedingt nach Gesetz, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, sondern viel nach Sympathie. Und dass der sehr sympathisch ist, habe ich, glaube ich, betont. Was ein inherent Problem ist. Ja. Ich wollte sagen, der hat halt beim Erstellen seines Charakterbogens Charisma auf Max gedreht. Maximalwert. Aber er wird für die falschen Ausweise jetzt zu 2 Jahren Haft verurteilt. Ha, das habt ihr nicht kommen sehen, oder? Bis zur Verkündigung des Urteils sind die 2 Jahre so gut wie vorbei. Er darf nach 5 Tage nach Urteilsverkündung darf er raus. Hä, wie funktioniert denn das? Da war dann Untersuchungshaft. Aber ja, dann, gut, es wird auf deine Haft angerichtet. Ja, gut, aber dann war er ja im Knast 2 Jahre. Ja, ja. Okay. Aber die Verhandlung, das ist ja nicht so lang. Ja. Urteil fällt. So, ja. Weiß ja nicht, es könnte ja lebenslänglich rauskommen, aber darf dann 5 Tage später dann raus. Ja, überleg mal, es wäre nur 1 Jahr gewesen, dann hätte er ja in der Zeit zurückreisen dürfen. Stimmt. Aber er hätte es auf Guthaben-Konto. Ja. Ja, dann kann ich ja noch ein paar Sachen machen. Anderen geht es schlechter. 2 Wochen nach Marks Freispruch geht Chief Superintendent Philip Fairweather mit einem langen Küchenmesser in den Garten und begeht Harakiri. Holy shit. Hat die Yakuza ihn dazu gezwungen? Nee, aber er war es, der irgendwie diese Info durchsickern hat lassen an die Presse, glaube ich, dass Marx fürs MI6 arbeitet. Also nicht nur McCann hat es irgendwie ins Protokoll aufgenommen, es ging auch auf anderem Wege irgendwie, wurde das öffentlich und er ist dafür verantwortlich. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil, dass diese Verteidigung funktioniert. Und B, auch strafbar. Also, und das führt jetzt dazu, dass er sich lieber... Aber ungewöhnlich, dass man hier als Brite eine japanische Selbstmordmethode wählt. Sehr, sehr ungewöhnlich. Okay. Howard wird jetzt kurze Zeit später, also eigentlich ziemlich umgehend, wieder verhaftet und vor Gericht gestellt. Es kam jetzt noch ein Vergehen ans Tageslicht, für das er sich verantworten muss. Also er wurde jetzt im Zusammenhang, glaube ich, mit diesem kolumbianischen Gras verhandelt. Und jetzt wird er nochmal vor Gericht gestellt für diese Sache mit den Lautsprechern, die jetzt auch irgendwie klar geworden ist. Ah, Moment, der hatte nicht damit auch was zu tun. Der Bass ist scheiße. Er bekommt 3 Jahre, bemerkt jetzt aber im Prozess ein Detail, das dem Staatsanwalt nicht auffällt und das dem Richter nicht auffällt. Nein. Und ich verstehe es auch nicht, aber es ist wohl so. Aber ich lese es euch jetzt vor. Die 2 Jahre U-Haft, die er in dem letzten Prozess schon hatte, werden auch auf den Fall angerechnet. Mhm. Ja? Weil? Weiß ich nicht. Okay, ist so. Ist irgendwie ein merkwürdiger Umstand in dem Strafrecht, denn das ist so ungewöhnlich, dass es keiner merkt, ja, außer ihm. Okay. Er merkt's. Er weist seinen Anwalt darauf hin und wegen guter Führung wird er nach 3 Monaten dann quasi entlassen. Das ist ganz schön zeitsparend. Also doch, Freiheit, aber er ist jetzt als Drogenschmuggler vorbestraft. Ist die einzige, die fehlt? Was? Die Freiheit? Nee, jetzt Freiheit. Das ist ein Lied, auf das ich erst wieder gestoßen bin hier von Westernhagen. Im Mai 1982 ist er wieder auf freiem Fuß, während viele der Leute, die wegen ihm im Gefängnis sitzen, naja, im Gefängnis nicht sitzen. Im Mai 82 war ich garantiert zuckersüß. Noch, Dominik, noch. Es ist nicht ganz einfach, jetzt einen Reisepass zu bekommen. Zumindest nicht, solange, also das Passamt beruft sich drauf, ey, Moment mal, mit deinem Gesicht kursieren hier ein Haufen falscher Pässe mit richtigen Namen. So, solange die nicht wieder irgendwie bei uns hier eintrudeln, kriegst du keinen richtigen Reisepass. Er kriegt dann zumindest aber einen vorläufigen Reisepass und fliegt mit seinen 3... Hä, aber warum denn? Also ich meine, das ist doch total inkonsequent. Ja, aber der geht halt nur irgendwie Monate. Aber er ist halt schon charmant. Ja, er ist halt schon charmant. Und er fliegt jetzt mit seinen 3 Töchtern und Judy erstmals nach Griechenland. Und ihr müsst wissen, er hat jetzt wirklich vor, kein Dope mehr zu schmuggeln, ja? Mhm. Er hat es wirklich, wirklich. Er hat wahrscheinlich 5 Millionen auf der hohen Kante, nach wie vor hätte ich auch vor. Aber er wird überall erkannt und das zieht... Die Angebote kommen. Und es zieht jetzt natürlich auch so ein paar Leute an, ne? Nicht zu vergessen, dass er im Gefängnis ja auch Kontakte geknüpft hat, Leute kennengelernt hat. Ja. Ja, also er hat jetzt ein paar neue Namen, ein paar neue Telefonnummern. Ja, er ist halt ein Socializer. Wieder zurück in England reicht Howard Klage ein. Das ist jetzt geil. Er wurde ja von diesem ersten Drogenvergehen freigesprochen, also verlangt er das konfiszierte Geld zurück. Sein Anwalt erklärt ihn einmal mehr für wahnsinnig. Ja, diesen verrückten Prozess, die Gefahr auf sich zu nehmen, diesen Prozess nochmal aufzurollen. Trotzdem gewinnt er ein halbes Jahr später den Prozess. Der Zoll schiebt das Geld, also wirklich der Zoll weigert sich, das Geld rauszurücken und muss irgendwann gezwungen werden. Und sie machen es mit Zähneknirschen, aber nicht direkt an ihn, sondern sie schleusen es weiter an die Steuerbehörde, mit der Howard auch noch eine Rechnung offen hat. Nee, andersrum. Die Steuerbehörde mit Howard. Aber es bleibt schon noch 3,50 Euro über. Naja, er versucht sich jetzt krampfhaft dran zu erinnern, in welchen Bankschließfächern Kohle von ihm unter welchem Namen lagert. Also er mit Geld kann er echt nicht umgehen. Nach einem Geistesblitz während eines Urlaubs im Tessin holt Judy 20.000 Pfund aus einer Bank. Weißt du, ich stelle mir das wirklich so vor, dass sie da im Urlaub vorbeischlendern und Judy sagt, Moment mal, hier habe ich doch Geld unter meinem Namen. Ja. Warte mal kurz. Und dann holen sie 20.000 Pfund daraus. Ja. Er nimmt jetzt auch wieder Kontakt zu Old John auf. Ihr erinnert euch? Das ist wie so eine sehr alternative Show von Wer wird Millionär. Halt ich hier, jetzt, warte mal kurz. Und zusammen nehmen sie Kontakt zu einem echt harten Alkoholiker auf mit dem schönen Spitznamen Major Meshugge. Ich weiß nicht, ob das ein Deutscher ist oder ich, keine Ahnung. Meshugge ist ja Beruf jüdisch. Also, okay. Das ist ja jiddisch. Ja. Das geht also im Englischen genauso. Meshugge ist so ein schönes Wort. Oh ja. Es gibt so viele tolle jiddische Worte. Ja. Und sie wollen zur Abwechslung mal was Legales von A nach B verschieben. Wein, was auch ein geiler Plan ist mit dem Alkoholiker. Ja, Weinreisende. Aber der kennt sich wenigstens aus. So, er gründet jetzt 2 neue Unternehmen. Eins für den Weinhandel und einen Sekretariatsdienst. Weil theoretisch könnte man in so einem Dienst ja gut Pakete annehmen. Und wenn jemand eine blöde Nachfrage zu den Paketen stellt, dann war es einfach nicht seins. Also nicht, dass er es bräuchte, aber könnte man ja mal brauchen, ne? Außerdem reist er mit einem Biografen durch die Gegend und versucht sich nicht zu verplappern, um nicht mit Verbrechen belastet zu werden, von denen noch keiner was weiß. Weil er ist so selbstgefällig, dass er jetzt seine Biografie schon schreiben lässt. Ja, er kriegt Geld dafür und das ist irgendwie, nice. Das ist irgendwie ganz geil. Nein, Mr. Nice, aber das ist die zweite Biografie, die kommt erst später. Genau, aber er seine Biografie ist quasi das Konzept, dass er ein Verbrecher ist, weil sonst würde er keine Biografie bringen. Ja, aber nur für die Dinge, für die er auch verurteilt oder freigesprochen wurde und nicht für die Dinge, von denen noch keiner weiß. Aber das ist ja echt mal hier Eier aus Stahl. Außerdem muss er aufpassen, dass er nicht aus Versehen jemanden anschwärzt. Das ist so geil. Außerdem besucht er jetzt ein paar alte Freunde in den USA. Also irgendwann kriegt er dann auch tatsächlich einen länger verlängerten vorläufigen Reisepass und glaube ich dann sogar auch einen richtigen irgendwann. Aber Ernie, sein Hauptgeschäftspartner in den USA, ist mittlerweile schwer Demerol-abhängig. Und ein anderer... Das gleich wieder? Das ist auch irgendwie so ein Beruhigungsmittel, glaube ich. Irgendwie ist das nicht so wie Valium? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ein zweiter Geschäftspartner in den USA, der hat die Seiten gewechselt, arbeitet jetzt für die CIA, was jetzt alles keine geilen Voraussetzungen sind, um da alte Geschäftsbeziehungen aufleben zu lassen. Vor allem, wenn man keine Drogen schmuggeln will. Und dann taucht auch dieser McCann mal wieder auf. So, der ist einfach nicht unterzukriegen. Der wird in Deutschland gesucht, ne, wegen der Sache in Mönchengladbach, wird in Frankreich irgendwie aufgegriffen. Die Frankreich weigert sich aber, den nach Deutschland auszuliefern, was ihm natürlich einen Ego-Boost verschafft und er benimmt sich einfach wie der König der Welt. Ja. Der Axt im Walde. Der kommt ja echt aus allem irgendwie immer wieder raus. So, mit dem trifft er sich jetzt in Paris. Sie trinken, kiffen, handeln. Es ist eh so geil. Die beide haben sich gegenseitig vor Gericht schon belastet. Machen jetzt eine Sauftour in Paris. Handeln einen neuen Deal aus über 250 Kilo Marihuana, die über Amsterdam nach England gehen sollen, wo Howard dann die Verteilung übernimmt. Und er nimmt jetzt mal so ein halbes Kilo, so Probestoff quasi, im Flieger einfach mit zurück nach England. Zusammen mit einem Buch. Das ist ein geheimes Buch der DEA, wo sie ihre Erkenntnisse über Drogenverstecke beim Schmuggel irgendwie festgehalten haben. Das ist auch ganz, ganz nützliche Reiselektüre halt, ne? So kann man gut weglesen. Mal hat er denn das jetzt hergehabt? Na, das hat eben dieser McCann halt. Ja, aber der wiederum, wo der es hört, ist egal. Ich stelle schon gar keine Fragen mehr. So. Also ja. Einfach akzeptieren. Akzeptieren. So, dieser Deal geht schief und die Mittelsmänner in Amsterdam werden verhaftet. Trotz des Buches. Und Howard hat jetzt einen Haufen Geld verloren. Mal wieder. Schockt mich jetzt nicht mehr. Und Judy weiß nichts von diesem Deal, weil ihr hat er ja versprochen, straight zu bleiben oder zumindest keinen Hasch zu schmuggeln, wenn sie mit den Kindern unterwegs sind, was ja auch schon mal, ist ja fast so gut wie ehrlich zu bleiben. Was für ein guter Mann. Sie reisen jetzt in Südeuropa rum, wo sie eine Bleibe suchen, weil sie Schwierigkeiten mit dem englischen Fiskus haben nach wie vor und sie wollen jetzt irgendwo hin, wo der sie nicht erreichen kann und letztendlich landen sie auf Malle, etwas außerhalb von Palma, wo es halt, also alles außer Palma ist wunderschön, ja, und überall wird gekifft. Außerdem hat Palma ein gutes Telefonnetz und einen guten Flughafen. Also es ist der perfekte Ort für die junge Familie. Was braucht die junge Familie in den 70ern? Gutes Telefonnetz. 80er. 80er sind wir schon. Du hast recht. Aber Howard ist jetzt noch nicht so der Typ für niederlassen und ruhig angehen lassen. Ja. Ernie. Der meldet sich jetzt wieder bei ihm. Der hat ein schlechtes Gewissen, weil Marx für einen Deal im Gefängnis war, wo sie beide ja irgendwie gemeinsam beteiligt waren und aber Marx vor Gericht nichts gesagt hat. So, also fühlt sich der Ernie so ein bisschen jetzt nicht direkt schuldig, aber Verbrecherehre. So. Du hast dann gut so ungefähr. Also die haben ein sehr wohlwollendes Geschäftspartnerverhältnis irgendwie. Ja. Und die kommen jetzt wieder ein bisschen näher zusammen und auf der Suche nach neuen Geschäftsmöglichkeiten reist Howard auch nach Hongkong und Bangkok. Meldet dort Firmen an, eröffnet Bankkonten, freundet sich mit einem Tuk-Tuk-Fahrer an und zwei Nutten. Also gute Kontakte zu den Locals sind immer das Beste überall auf der Welt und das ist genau seine Superkraft. Ja, also immer mit Leuten irgendwie in Kontakt kommen und das später zu irgendwas machen, womit er Geld verdient. Mit diesen Prostituierten zieht er nebenher jetzt ein Heiratsvermittlungsunternehmen auf. Und der Tuk-Tuk-Fahrer? Kommt gleich. Also dieses Vermittlungsunternehmen, da holt er jetzt erst einmal einen von seinen schwulen Kumpels aus England, der nebenbei noch Geld für ihn schmuggelt, aber das ist eine andere Geschichte. Den Schwulen verheiratet er mit einer dieser Prostituierten, die damit ja dann irgendwie einen englischen Pass haben. Also und so läuft dieses Unternehmen. Ist auch geil. Nebenher fädelt Marx zwei der vermutlich größten Lieferungen ein, die er bisher verschifft hat. Also er macht jetzt doch wieder Drogen, ne? Falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Ja, ich habe subtil mitbekommen. So. 5 Tonnen nach New York, 2 Tonnen nach Kalifornien. Mhm. Alles mit dem Biografen auf dem Beifahrersitz. Dem Tuk-Tuk-Fahrer. Jetzt war mega offensichtlich im Hintergrund eine Tonne Koks so. Ständig schiebt er jetzt dann, also ich habe jetzt da viel abgekürzt, ne? Die Biografie ist wirklich unendlich lang. Ständig schiebt der Koffer voll Kohle über Mittelsmänner, Bankschließfächer, Hotelsafes von A nach B. Das ist wirklich, ich habe echt den Überblick irgendwann verloren. Er ist jetzt so richtig der gestresste Geschäftsmann. Er trinkt unterwegs Gallenblasenblut von Schlangen, so um länger wach zu bleiben. Was man halt so macht. Ja, was man halt so macht. Und warum haben wir hier keinen Gallenblasen? Ich weiß auch nicht. Er holt Judy und die Kinder nach Hongkong, wo sie dann irgendwie Urlaub machen und weiter nach Bangkok fliegen. Und Judy ist jetzt echt ein bisschen angefressen, weil er ja eigentlich so das gut getrennt hat, Familie und Job, oder zumindest das machen wollte. Und ihr fällt jetzt auch langsam auf, dass er das nicht ganz einhält. Und jetzt verschwindet er halt immer mal, wenn er mit denen unterwegs ist, für ein paar Stunden. Ich meine, sie kennt es schon, aber sie ist auch ein bisschen angefressen. Und Howard hackt dabei noch viele andere Investitionsmöglichkeiten aus. Ja. Einmal geht es um Wasserexport aus Wales, also Süßwasserexport mit Containerschiffen irgendwo nach Arabien. Wie bei Quantum of Solace. Also krass. Und dann geht es in die andere Richtung, irgendwie um Papiermühlen. Mittlerweile ist er in zumindest indirekten Geschäftsbeziehungen mit dem reichsten Mann der Welt. Also es ist wirklich, was der alles macht, ist absurd. Wer war das damals? Irgend so ein Scheich. Ah ja. Derweil werden die 5 Tonnen Hasch aus Pakistan in Tüten eingeschweißt, in verschweißte Metalldosen gepackt, die ihrerseits komplett in fett gefüllten Metalldosen lagern. Also so wird man dem Geruch Herr. Ah. Und sie überprüfen das tatsächlich mit dem echten pakistanischen Drogenspürhund, der mal tagsüber am Flughafen nachts mal im Lagerhaus. Ausgeliehen. Können wir den mal ausleihen. Genau. Damit kontrollieren sie die Ladung und checken, dass das wirklich alles komplett geruchsneutral ist. Erinnert mich an die, war das TKKG-Folge mit irgendwie Drogen im Kaffee? Trotzdem geht die Ladung unterwegs verloren. Scheiße. Also das ist jetzt wirklich, also da ist wirklich viel Geld im Spiel und das ist jetzt echt scheiße. Und entweder wurde jetzt Howard von dem Kontakt in Pakistan beschissen oder von den Kontakten, die Ernie in den USA hat. Wobei er eigentlich überzeugt ist, dass es nicht seine Kontakte waren. Ja. Er hat sich ja die Ladung auch das Verladen nicht, aber die Ladung, das Einpacken selber angesehen in Pakistan sogar, was er früher ja auch nie gemacht hat. Also er hat einen guten Eindruck. Er glaubt nicht, dass es bei ihm war. Und seine Lösung für das Problem ist, dass sie sofort die nächste Ladung losschicken, aber in den USA andere Leute und andere Wege. Same, same, but different. Genau. Das klappt dann auch. Also, erinnert ihr euch, dass Max einen Freund hatte, der zur CIA gewechselt ist? Ja. Was ich mich die ganze Zeit frage, ob Marx eigentlich wollte, dass die Produktionsmittel dem Arbeiter gehören sollen. Wie lange hast du über den nachgedacht? Die letzte halbe Stunde warst du nämlich relativ ruhig. Ja. Ja, ich hatte einfach jetzt keinen guten Einstieg zu irgendwas anderem. Erinnert ihr euch, dass Marx, achso, das habe ich euch gerade schon gefragt, die Antwort war ja, ne? Dieser Typ, der jetzt bei der CIA ist, der dealt immer noch so ein bisschen nebenher und auch so halboffiziell über die CIA. Also sie finanzieren damit irgendwelche Waffendeals in irgendwelchen Staaten, wo sie nicht offiziell... Die CIA hat es in den 80er Jahren ja ordentlich gehaust. Ja. Also sie nutzen jetzt quasi die CIA-Logistik, um Drogen nach Amerika zu schiffen. Alter. God save America. Sie schicken pakistanisches Hasch für 300.000 Pfund in Kisten, Ausrüstungsteile, über einen flotten Stützpunkt in die USA. Da gibt es ja auch... absurd, dass das läuft. Da gibt es ja auch mit Tom Cruise einen Film über einen Amerikaner, der für CIA... Drogen geflogen hat. Also das Problem, das ist echt absurd. Was das Problem an der Stelle ist nur, dass der Mann, also diese Ladung, ich meine, das ist wirklich, es ist eher schlecht versteckt, so Ausrüstungsteile steht drauf und es darf halt nur einer in Empfang nehmen. Das ist der Mann, der eingeweiht ist, so. Das Dumme ist nur, dass der, während diese Drogen unterwegs sind, an einem Herzinfarkt, glaube ich, verstirbt. Das ist echt Pech jetzt. Und dann jetzt diese Landung natürlich da irgendwie auffällt und man das nicht so locker vertuschen kann. So, und jetzt, Howard kommt aus der Nummer irgendwie gut raus, der war da jetzt nicht so präsent in diesem Deal, aber dieser Typ, sein Kumpel von der CIA, der muss jetzt erstmal im südamerikanischen Urwald untertauchen. Weil so ganz offiziell war das dann irgendwie doch nicht. Im Urwald? Im Urwald. Wow. Marx gibt sein erstes Zeitungsinterview an einen alten englischen Freund. Es entsteht ein wohlwollender Artikel, der ihn als sympathisch frechen, kiffenden, trinkfesten und äußerst gewitzten Mann darstellt. Was er auch ist. Er ist zufrieden, ja, was er auch ist. Er ist nicht zufrieden mit dem letzten Entwurf seiner Biografie. Sein Titelwunsch, Thank You for Smoking, guter Titel, findet der Autor aber blöd. Und auch die Erzählweise und Detailgrad, da werden sie sich nicht so richtig einig. Meine Theorie für das Ganze ist, dass Howard mit den ganzen Lügen unzufrieden ist, die er einstricken hat müssen, um alles zu vertuschen. Mhm. Und das ist einfach nett. Ich glaube, das schmeckt ihm nicht. Marx legale Geschäfte in England, ja, ich will jetzt nicht sagen florieren, aber laufen. Aber die Biografie stirbt dann, oder? Nee, die erscheint dann schon. Das ist schon die du gelesen hast? Nee. Okay. Ich habe irgendwie später. Ja, du hast die Autobiografie. Ich habe die Autobiografie. Ja, genau. Darauf wollte ich. der Sekretariatsservice, den er in England gegründet hat, und der Weinhandel laufen ganz okay, also da passiert irgendwie was. Außerdem macht Howard Deals mit dem lokalen Reisebüro, denen er eine billige Flugroute über Pakistan zuschanzt, weil er so gute Kontakte hat. Ja, also hat eigentlich in der Branche überhaupt nichts verloren, aber er hat gute Kontakte und das wird wirklich zu einem lohnenswerten Geschäft. Und er wird sogar offizieller Vertreter des Reisebüros in Asien, so richtig mit Visitenkarte und so. Ich glaube, hier hat es geblitzt gerade. Ernsthaft? Echt? Ja, es kam mich hier schon per, ich habe auch auf mein Telefon vorhin mal gespitzt, es kam jetzt schon dreimal der Hinweis auf Unwetterwarnung. Wie lange haben wir denn noch? Also jetzt ernsthaft, geil, weil ich mach dann das Dach auf. Glaube ernsthaft, dass gleich ziemlich gewittert. Das macht doch nichts, ja. Oder? Nein, ich muss ein bisschen gucken, weil ich bin mit dem Fahrrad da. Mal gucken. Also wir haben noch vielleicht eine Stunde oder so. Ja. Ist es dein Ernst? Eine knappe Stunde. Ich bin ja schon auch dran, mich nee, zu beeilen, aber es ist absurd, was dieser Typ in seinem Leben gemacht hat. Und ich habe wirklich, ohne Scheiß, ich habe die Hälfte weggelassen. Nein, das glaube ich gerne. Das ist komplett absurd. Ja, müssen wir unterbrechen oder müssen wir... Also für mich ist es egal. Ich kann später mit dem Wagen vorfahren und nein, zu deinem Auto. Ja, ich wollte gerade sagen, weil wenn es voll abgeht, dann kann ich eh nicht Fahrrad fahren, egal wie. Und ja, du kannst mit dem Fahrrad in die U-Bahn oder die war ja vor der Tür. Wenn die fährt, genau, ja. Klar. Also und ich kann mein Zeug hier kurz im Hausflur stehen lassen, das Auto holen und dann, also irgendwie, das geht schon im Moment. Ja, alles gut. Also, er kriegt eine Visitenkarte vom Reisebüro, ja, weil er der offizielle Vertreter in Asien ist. Und viele seiner Geschäfte sind eigentlich nur auf dem Papier. Und selbst seine legalen Aktivitäten machen Verluste, aber immerhin waschen sie Geld. Und er möchte das eigentlich ändern. Er möchte eigentlich gerne wirklich echte, ernsthafte Unternehmen betreiben und tatsächlich auch Gewinne erzielen. So, und in diesem Spirit mietet er jetzt ein Büro am Piccadilly Circus, baut Geschäftsbeziehungen zu diesem Reisebüro sogar noch weiter aus. Er investiert 100.000 Pfund in dieses Reisebüro, damit die da wirklich so ein Monopol draus machen können aus dieser asiatischen Reiseroute. Und selbst hält er sich aber eigentlich raus, sondern lässt es eigentlich diesen Geschäftsführer von diesem Reisebüro machen. Außerdem finanziert er zwei Freunden, die aus dem Libanon fliehen mussten, eine Schule in Pakistan, was auch so ein geiles Projekt ist. Was? Also sie gründen da eine Sprachschule in Pakistan und er finanziert das Ganze. Also als Gefallen. Man erwartet jetzt immer so, ja, und eigentlich machen sie ja den Drogen. Nee, einfach nicht. Also ich glaube, dass die vorher einen Drogen gemacht haben, deswegen fliehen mussten. Naja. Und er sich dann sagt, ja, scheiße, bin ich ja irgendwie mitverantwortlich. Naja. Deswegen hier Kohle, ihr seid jetzt Lehrer. Ja? Ja. So. In Bangkok, das ist eigentlich mein Lieblingsgeschäft, in Bangkok eröffnet er mit einem seiner Freunde einen Massagesalon in einem Hotel, dem Hyatt. Und es ist das erste Hotel in Bangkok, in dem Reisende Ganzkörpermassagen buchen können, ohne dass irgendwas Auffälliges auf der Hotelrechnung auftaucht. Mhm. Da steht dann Friseur oder Nägel schneiden. Dass dir aber eine professionelle Masseuse mit nackter Mumu ins Gesicht springt, davon steht da nichts. Derselbe Kontakt stellt Howard einen echten Lord in Manila vor, also so einen englischen Lord. Ja. Oh, wie wir ihn hier auch sitzen haben. Der hat mal in Oxford studiert, war dann mal Politiker im Land, ist ja irgendwie in Ungnade gefallen, wurde dann in Spanien zum Ritter geschlagen und jetzt ist er auf den Philippinen und regiert quasi Manila. What the fuck? Ist korrupt bis zum geht nicht mehr, kennt aber alles und jeden im Land. Auch so ein geiler Kontakt einfach, ne, für so Dinge. Also reist Howard jetzt nach Manila, dort trifft er dann auch alte Bekannte aus Australien wieder, checkt den Schwindler, was auch ein super Spitzname ist zum Geschäfte machen. Ist ein guter Typ, schon um die 70. Und mit dem zieht er durch eine einzigartige Sauftour durchs Nachtleben in Manila. Also das ist wirklich spektakulär und ich habe hier nur die Zusammenfassung. Sie ziehen umringt von 5 Bettlern, den Jack den ganzen Nacht durch Geld zusteckt, durch die Straßen, kaufen für die Nacht 2 Nonnen in einer von Nonnen betriebenen Bar, schließlich auch noch schließlich auch noch im Hobbit-Haus die Gesellschaft von 7 Kleinwüchsigen und auf der Suche nach Schneewittchen, weil sie das wahnsinnig witzig fanden, landet die ganze Truppe schließlich im Gourmet-Restaurant des Hotels, wo sie bis zum Morgengrauen hummern, Austern, Braten, Dessert schlemmen. Alle zusammen, inklusive der 4 Bettler. What the fuck? Das ist eine geile Entourage, also das ist einfach zu geil. Naja, das nur am Rande. Die vielen legalen Geschäfte fordern viel Aufmerksamkeit. So fliegt Howie mal mit, mal ohne Familie um die ganze Welt. Über den Lord in Manila wird Howard zu einer privaten Feier des philippinischen Präsidenten eingeladen. Also so ganz weirde Sachen irgendwie passieren da. Und dann wird Ernie in den USA verhaftet. Jetzt reicht's mal damit. Nach einer Woche aber auf Kaution wieder freigelassen. Das sollte ja eigentlich nicht passieren, weil der ist einer, der wirklich auch in den USA die ganzen korrupten Polizisten bezahlt, Politiker bezahlt, Kontakte zur Mafia hat, zu den Hells Angels hat. Also, ja. Ist das dein Ernst, Alles? Das kann ich wohl... Okay. Trotzdem steigt er wieder sofort aufs Pferd, ne? Wird ein bisschen vorsichtiger. Ja, er schickt einen Mann nach Hongkong, um mit Howard da den nächsten großen Coup zu planen. Und sie wollen jetzt Haschisch im Wert von 2 Millionen US-Dollar mit einem Schiff schmuggeln. Also auch ein riesen... Also der Unterfangen. 2 Millionen Dollar ist der ursprüngliche Wert, der Einkaufswert, der Verkaufswert, das muss astronomisch sein. Beste Ware, und der Plan ist jetzt, da sogar einen Stempel drauf zu machen, damit die Käufer dann wissen, dass sie mit dem Kauf den Krieg gegen den Kommunismus finanzieren. Das ist ein geiler Marketing-Gag, ja. So. Alter! Das ist ein absurd großer Drogendeal, selbst für Howard. Howard installiert jetzt einen Mann und eine Telefonleitung in Amsterdam, sodass er auf der ganzen Welt den Leuten eine Nummer geben kann, unter der er zu erreichen ist, und da dann entscheiden kann, wer zu ihm durchgestellt wird, egal wo er gerade ist auf der Welt. Also geiles System, hat aber einen Hinkefuß. Das ist immer super abgehört, dass er nicht 24, weil es über so viele Länder geht. Und dass er nicht 24 Stunden erreichbar ist wahrscheinlich. Das ist doch genau das Gleiche, wenn du in USA oder wenn die... Ich krieg's nicht mehr ganz hin, aber es gibt wohl irgendwie Möglichkeiten, dass du Kommunikation von außerhalb der USA in die USA rein abhörst mit Grund von, ja, hier Datensicherheit. Ne, irgendwie, wir müssen ja hier aufs Land aufpassen, Also was machst du, wenn du halt von jemandem Infos haben willst, der innerlandes ist? Naja, dank Internet schaust du halt, dass dessen Daten irgendwie über einen Server im Ausland laufen und dann wieder zurückkommen, weil dann darfst du reingucken, weil ging ja immer übers Ausland. Aha, clever. Ich glaube, wir sollten wirklich nach dem millionsten Download, wenn wir überlegen, wie wir weitergehen, überlegen, ob wir nicht unser gesammeltes Wissen nehmen und ein Drogenimperium starten. Geil. Oder ein Verbrechenimperium. Ja. Also was wir dann auf jeden Fall nicht machen, ist eine Telefonleitung in Amsterdam legen, weil Philipps erste Antwort war genau die richtige. Nach 2 Wochen, nachdem er die da installiert, hören die niederländischen Behörden alle Gespräche mit, die Howard führt. Es häufen sich jetzt gerade auch wieder Zwischenfälle. Seine Handlanger werden vom Zoll festgehalten, Agenten beschatten ihn. Howard betrinkt sich auf einem Flug nach Karachi und pöbelt am Flughafen Amerikaner an, die ihm offensichtlich folgen, vielleicht aber auch nicht. Also weiß man nicht so genau. Er selbst wird am Flughafen aber immer wieder festgehalten und kontrolliert. Dabei werden oft seine Papiere kopiert. Und zur Ablenkung fliegt er dann schon, wenn er um die Welt fliegt, ab und zu mal in so Städten wie Zürich vorbei, eine Stadt, wo er überhaupt nichts zu schaffen hat eigentlich. Keine Drogen, keine Geschäfte. Aber halt schon schön. Geht da in eine Bank, wo er überhaupt nichts liegen hat, einfach nur, um da ein bisschen drin rumzuhängen. Also Verwirrung zu stiften. Blendgranatenmäßig. Genau, Verwirrung zu stiften. Ich glaube, es ist Zeit, sich etwas Ruhe zu gönnen. Weihnachten 1985 verbringt Howard im Kreis der Familie in der Nähe von Palma. In der Weihnachtsbäckerei. Gibt's viele Geschenke und das freudigste, Judy, ist erneut schwanger. Das vierte Kind ist das. Sein viertes, aber mit der Frau das dritte. Aber Judy hat jetzt geschnallt, dass er wieder full-fledged Drogenboss ist. Ich glaube, ist, ja. Aber sie ist jetzt auch nicht so sauer, dass sie sich... ihm keine Kinder mehr schenkt. Kinder mehr in ihm schenkt, okay. Es geht auch bald wieder weiter. Also das mit der ruhigen Zeit war schnell vorbei. Das Hasch ist jetzt erfolgreich auf diesem großen Schiff. Ja, dieser Deal ist noch am Laufen. Das ist jetzt erfolgreich verladen. Howard ist auf dem Weg nach Bangkok, wo er sich mit dem Tuk-Tuk-Fahrer trifft, zu dem er irgendwie eine coole freundschaftliche Beziehung hat. Das ist ganz komisch. Mit dem hat er eigentlich so keine Geschäfte, aber mit dem trifft er sich immer, wenn er in der Stadt ist. Er ist aufrichtig am Menschen interessiert. Ja, mit dem hat er sich gut angefreundet und es ist wirklich, er ist so ein Typ, immer mit den Locals. So, ja, davon, da hast du echt die besten Tipps, die besten Restaurants und das ist so, damit kann er, das kann er gut. Und dieser Tuk-Tuk-Fahrer schenkt ihm eine Buddha-Münze als Glücksbringer, die er sich so in Gold fassen lässt und um den Hals hängt. So. Aber läuft die nicht irgendwann runter, wenn es wampelt? Ich weiß nicht, er hat sie nicht so arg lang um den Hals erstmal, weil ich meine, er kann jeden Schutz brauchen und es wird sehr deutlich, als er in einem Club auf der Toilette wegen dieses Goldkettchens um den Hals mit dem Messer bedroht wird. Okay. Und dann aber kommt die Macht des Buddhas, ja. Ein Erdbeben rettet ihn aus der Situation. Yes. Mit Buddha ist nicht zu spaßen. In Kong, nein. Es gibt Zwischenfälle beim Verkauf der US-Ladung. Ein Teil dieser 10 Tonnen, die sie da verschiffen wollen, wird aufgegriffen. Und Ernie wandert wieder ins Gefängnis. Ich habe gesagt, das ist... Ach so, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Nee, der Hauptteil ist aber zum Glück noch nicht kontaminiert, ja. Und ja. Sie können ihn dann, also sie warten erstmal eine Weile ab, aber als nichts weiter passiert, verkaufen sie dann den Rest und Marx vergrößert seinen Reichtum nochmal immens. Ja. Aber er verspürt keine Euphorie mehr. Naja, die Arbeiterklasse. Seine Geschäftspartner wollen trotzdem dasselbe Kunststück nochmal machen mit doppelter Ladung. Howard kümmert sich drum. Er verlangt aber, sein Mann in Pakistan verlangt eine Gegenleistung von Howard. Und zwar, dass sie gemeinsam in London eine Zweigstelle der Papiermaschinenfirma eröffnen. Also ist auch so ein skurriler Sidefact. Im November kommt Patrick zur Welt. Also sein Sohn. Jetzt mein Sohn, vorher nur Töchter. Der so heißt wie der Onkel, nee, nicht der Onkel, sondern von der ehemaligen Frau der Bruder. Also es ist kompliziert. Patrick kommt zur Welt. Und kurze Zeit später erhält Marx Besuch von dem CIA-Überläufer, der ihm jetzt steckt. Hey, Moment mal, diese 20 Tonnen, die ihr da gerade auf dem Schiff verladet, wir wissen Bescheid. Die DEA hat sogar Peilsender an Bord. Die DEA hat einen Peilsender an Bord von dem Schiff, ja. Das erfährt er jetzt von seinem Mann von der CIA. Ja, und dann umdrehen oder irgendwie Partycruise machen oder was machst du dann? Naja, was machst du dann? Also, Howard kommt zu der Erkenntnis, es geht nicht darum, dass die Strafverfolgungsbehörden ihn nicht mehr entdecken, weil es weiß eigentlich eh Bescheid, was er macht. Es geht nur noch darum, beim Schmuggeln keine Beweise zu liefern. Also es ist jetzt so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Hiding in plain sight. Ja, also es hat jetzt eine ganz absurde Stage erreicht, das Ganze. Das ist ja wie die Mafia-Bosse, jeder weiß, dass sie Mafia-Bosse sind, aber du kannst sie dann nicht dran kriegen, bis du übersteuerst. Bei Steuer. Genau. Ja. Also, das Schiff wird umgeleitet, der Peilsender wird heimlich entfernt, die Sache soll trotzdem einfach steigen. Auf den Hai draufgeklebt. Ja, sie schmeißen es tatsächlich irgendwo ins Wasser und fahren mit dem Schiff halt woanders hin. Ne? Und Howard macht einfach weiter, als wäre nichts. Ja, chattet um die Welt, bringt Leute miteinander in Kontakt, häuft Dollarnoten auf geheimen Konten in Hongkong an. Also es ist einfach, er ist nicht zu bremsen. Ein Howard außer Rand und Band. Vom Geschäftsführer des Reisebüros erfährt er, dass er eigentlich die ganze Zeit völlig unnötig durch die Gegend fliegt. Denn, also das meiste... Könntest du auch telefonieren? Oder sagen wir mal, die Hälfte seiner Zeit verbringt er damit, Geld von A nach B irgendwie zu kriegen oder zu organisieren. Ne? Und was er aber eigentlich machen kann, mit den entsprechenden Kontakten, er kann die chinesischen Triaden, die wir noch nicht hatten, die kann er benutzen, um Geld von jedem Ort, wo es eine chinesische Gemeinschaft gibt, von A nach B zu kriegen. Also was er tun muss, das ist wirklich absurd, was er tun muss, er kann in jede Stadt auf dem Erdball gehen, wo es eine chinesische Gemeinschaft gibt, dort einen Koffer mit Geld in ein China-Restaurant bringen, es dort abstellen und es taucht auf einem Koffer, auf einem Konto in einer anderen Stadt wieder auf. Das ist doch geil, oder? What? Wie? Das ist die Magie der chinesischen Gemeinschaft, der Triaden. Also es ist wirklich, er macht das wirklich so. Er stellt dann Geldkoffer in China-Restaurants ab, ruft jemanden an und ein paar Tage später hat er in Hongkong die Kohle auf dem Konto. Ist doch saupraktisch. Wie machen die das wiederum? Das weiß ich nicht. Ich bin kein Spezialist in den chinesischen Triaden und ich glaube, Howard weiß es auch nicht. Ich glaube, er weiß es nicht. Aber es gehört auf jeden Fall einiges an Trust dazu. Ja. Zwischendurch ist er mal wieder in Palma, diesmal mit seinen Geschäftsfreunden. Ich lese mal einen Paragraph aus seiner Autobiografie vor. Es war unfassbar, was sich auf einem Quadratkilometer dieser kleinen Insel abspielte. Ein Mitglied des englischen House of Lords, ein Besitzer eines Freudenhauses auf den Philippinen, bewohnte die Wohnung eines spanischen Polizeihauptkommissars. Der Lord wurde von einem amerikanischen CIA-Agenten überwacht, der im Haus eines überführten englischen Sexualverbrechers wohnte. Der CIA-Agent teilte sich eine Wohnung mit einem IRA-Terroristen. Der IRA-Terrorist besprach einen Haschdeal in Marokko mit einem Piloten des kolumbianischen Medellin-Kartells, der aus Georgia stammt. Die Fäden all dieser Treffen liefen bei einem ehemaligen Agenten des MI6 zusammen, der nebenher den Verkauf von 30 Tonnen Thai-Gras in Kanada regelte und der den größten Haschischlieferanten Pakistans zu Besuch hatte. And a partridge, and a pear tree. Es gibt's doch nicht. Also dieser Absatz, wenn ihr nur einen Absatz aus diesem Buch lest, ist es der. Der ist auch auf Wikipedia, glaube ich, zitiert. Das ist ein bisschen wie Klassenfahrt gerade irgendwie, ey. Ja, von allen Seiten, so Schüleraustausch. Und das Geilste daran ist, wenn du dir vorstellst, dass irgendwo in der Nähe sitzt irgend so ein armes Schwein von der DEA und versucht da irgendwie durchzublicken. Ja, ja, ja. 1978 gibt es eine Reihe von Verhaftungen in Kanada. Drogen weg, Geld weg, Leute weg. Das trifft Howard irgendwie, weil viele seiner Freunde auch ins Gefängnis wandern. Und es führt ultimativ zum Vorsatz, hey, jetzt aber wirklich keine Drogengeschäfte mehr. Er informiert seine Leute von seinem Entschluss. Er muss daraufhin auch die Sprachschule in Karachi schließen, weil es ist viel zu teuer. Und in Pakistan regelt er jetzt noch die letzten Haschkilos, die irgendwo im Lager rumliegen. Und ab da macht er wirklich nur noch Geschäfte über Papiermühlenteile, Zahnpasta, auch weird, und anderen Import-Export. Zahnpasta. Er macht sich jetzt schlau über Taiwan. Das boomt nämlich gerade. Also fliegt er dahin. Als was? Also wirtschaftlich? Oder? Gleich. Er sieht sich da wegen um und kommt in der Bar auch wieder, ja, Kontakt mit den Leuten. Er kommt da mit zwei Neuseeländern in Kontakt, die in Taiwan Taiwanesen beraten, die mit viel Geld auswandern wollen. Mhm. Ja? Und Neuseeland hätte gerne, dass die nach Neuseeland kommen mit ihrem vielen Geld. Und die beraten die. Und so lernt er natürlich Taiwanesen kennen, die mit viel Geld auswandern wollen. Und den schlägt er jetzt Wales vor zum Beispiel oder Palma als mögliche Ziele. Und er eröffnet Geschäftsbeziehungen über das Reisebüro in Richtung Taiwan mit seinen Connections, auch geil, neue Route. Und er will jetzt da halt also Geschäfte mit diesen reichen Menschen machen in Taiwan. Aber Taiwan boomt gerade so als Industriestandort. Juni 1988. Habe ich gerade vorhin 78 gesagt? Ich meine 87. Nee, das war schon klar. Okay. Howard ist jetzt komplett straight. Also abgesehen vom Kiffen. Ja, aber er erfährt, dass die Amerikaner eine Anklage und ein Auslieferungsgesuch gegen ihn vorbereiten. Er fliegt nach Taiwan, taucht mal kurz unter, macht sich schlau, kann aber jetzt nicht wirklich einen Beleg dafür finden, dass das stimmt, und kehrt dann wieder zurück. Und obwohl er überzeugt ist, dass montags niemand festgenommen wird, ist er halt überzeugt, ja, weil wenn, dann wird am Freitag festgenommen, wo du keinen Anwalt kriegst und so, ne, nur Gerichte, dass du ein bisschen schmoren musst, dass die Gerichte nicht offen haben und so. Also er ist überzeugt, montags wird keiner festgenommen. Er hat mittlerweile drei thailändische Buddhas um den Hals, die ihn beschützen, und er ist gerade auf dem Weg zum Tennis mit einem absolut blütenreinen Nachbarn von ihm. Trotzdem stehen plötzlich Zivilpolizisten bei ihm in Palma im Haus und legen ihm Handschellen an. Er ist noch komplett ruhig. Er freut sich fast schon auf die Aussicht, im spanischen Gefängnis seine Sprachfähigkeiten aufzubessern. Hola, yo soy. Er weiß, dass es um ein Drogendelikt geht, aber er ist überrascht, dass im Gefängnis dann auch seine Frau anzutreffen ist und nicht als Besucherin. Das wirft ihn jetzt dann doch aus der Bahn. Langsam kristallisiert sich raus, wie viele Anklagepunkte die USA für das Auslieferungsgesuch zusammengesammelt haben. 725. Einige. Sie legen auch Judy einige Straftaten zur Last. Die soll jetzt angeblich schon im Alter von 15 Jahren an tonnenschweren Haschdeals beteiligt gewesen sein, Beihilfe zur Verschwörung geleistet haben und lauter so ein Zeug. Ja, ich meine, ich glaube, das Schlimmste, was sie gemacht hat, ist, sie ist ab und zu mal ans Telefon gegangen. Aber es ist ja wahrscheinlich auch eine Art, an ihn ranzukommen, indem man über sie Druck aufbaut. So. Er sagt auch sofort, ja, diese Auslieferungssache, das ist wirklich heikel, weil nicht so ganz klar ist, wie das so zu laufen hat. Aber er sagt sofort, alles klar, ich werde mich freiwillig ausliefern lassen, sofern meine Frau freikommt. Ja. Yeah. Nehmt mich. Aber es ist nicht so leicht, denn, Moment. Ach so, ja. Es wird nicht so leicht, Punkt. Er wird jetzt erstmal durch einige Gefängnisse und Zellentrakte geschleust, mal hier, mal da, meist mit sehr laschen Haft- und Haschbedingungen, also gibt auch viel zu rauchen im spanischen Knast. Und nach kommt er dann über seinen Anwalt so hinter das ganze Ausmaß der Misere, die er hat, in der er gerade sitzt. Also nicht nur er wurde festgenommen, viele seiner Freunde und Kontakte wurden irgendwie in der koordinierten Aktion festgenommen. Auch viele Leute, von denen er noch nie im Leben gehört hat, ja, die im Zusammenhang mit seinen Verbrechen aber genannt werden. Viele Verbrechen, die ihm zur Last gelegt werden, hat er eins zu eins begangen. Aber zum Beispiel auch so eine 15-Tonnen-Haschlieferung wird ihm vorgeworfen, mit der er gar nichts zu tun hat. Kriegen sie ihn jetzt damit, mit der klassischen Methode, dass sie sagen, hey, du warst gar nicht das Mastermind, sondern Fart mit Farterton, und er sagt dann, nein, gar nicht, weil ich habe so schlau das und das gemacht. Das ist doch ganz häufig so. Das war neulich erst bei Brooklyn Nine-Nine, dass der Verbrecher das dann zugegeben hat, weil quasi Jake ganz so hingekriegt hat, dass er sein Ego quasi prahlen wollte mit der Tat. Ja, okay. Nee, ganz so läuft's nicht. Und tatsächlich ist allein der Punkt von Verhaftung über Urteil, bis zum Urteil, wäre eigentlich schon ein eigenes Buch. Also das ist schon nochmal echt krass, was da läuft, und ich habe es wirklich, wirklich stark zusammengedampft. Er erfährt jetzt, dass ein RICO-Verfahren gegen ihn angestrebt wird. Was ist denn RICO-Verfahren? Ja, das ist Sons of Anarchy. Gucker wissen mehr oder auch nicht. Mein WhatsApp explodiert, weil Sturm ist. Ich habe wirklich jetzt wegen Bedenken gerade. Wenn wir wirklich jetzt noch eine Dreiviertelstunde aufnehmen, weiß ich. Nee, Dreiviertelstunde ist es nicht mehr. Das ist irgendwie, zu Hause ist, mir war jetzt auch nicht bewusst, dass das so krass. Also es ist wirklich, es blitzt hier. Ja. So. Und bei mir zu Hause ist irgendwie Hochwassergefahr und sonst wie. Also, was ich sagen will, wenn wir wirklich jetzt noch lang haben, wäre ich zumindest dankbar, wenn wir jetzt nicht noch irgendwelche Side-Gespräche oder was machen, sondern wirklich zum Ende kommen. Weil wir haben jetzt außerdem auch schon wieder 3 Stunden. Keine Ahnung. Also, schau dir das mal an. Blitz, Blitz, Blitz. Ja, okay. Gewitter. Ja. Ja, du, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, ich versuche mich echt zu beeilen. Genau, aber ich wollte jetzt auch in Richtung Philipp nochmal, dass wir jetzt vielleicht nicht irgendwelche... Seit einer Stunde, doch nichts. Seit einer Stunde relativ... Ich wollte sagen, deswegen, weil du doch gesagt hast, wir bringen es zu Ende. Also, machen. Es ist ruhig. Es ist echt eine Wahnsinnsgeschichte und es ist wahnsinnig schwer, das kurz zu fassen. Ja, klar. Weil da so viel drin steckt. Ich wollte sagen, ich hätte auch so viele Fragen noch. Also Rico, ganz knapp zusammengefasst, ich habe es auch bei Sons of Energy, obwohl ich die Serie dreimal, glaube ich, geguckt habe, nicht verstanden. Da geht es auch immer um Rico-Verfahren. Das geht irgendwie um korrupte Organisationen. Und das ist so ein Bundesgesetz, wo du alles Mögliche drunter schieben kannst und so ein bisschen so ein Freibrief für den US-amerikanischen Bund, Dinge zu verhandeln, die anders vielleicht gar nicht so einfach zu verhandeln wären. Und man hört auch jetzt oft den Begriff Marx-Kartell. Also das hat jetzt schon eher Ausmaße, okay. Das Ganze. Ja. Die Zeitungen feiern die ganze Sache, ne? Weil Howard jetzt auch Interviews gibt im Gefängnis, vor allem, weil er Druck ausüben will, damit seine Frau freikommt. Er selber behauptet, er wäre unschuldig. Ja. Er hat seit dieser Lautsprechersache, für die er ja verurteilt wurde, nur noch legale Geschäfte gemacht. Das ist sein offizielles Statement. Reisebüro, Massagen, alles legal. Und Reisebüro-Massagen. Er erfährt auch, dass das FBI, also aus einem Zeitungsartikel dann tatsächlich über ihn, erfährt er, dass das FBI schon 1983 auf ihn gestoßen ist, als sie eigentlich einen großen Goldraub untersucht haben. Also gar nichts, was mit ihm zu tun hatte. Haben sie aber irgendwie was über diese Flughafengeschichten dann gemerkt. FBI jetzt. Ja. Weil das CIA und das FBI sprechen nicht miteinander. Und die DEA, also das heißt nicht, dass die drei sich zusammentun. Das sind wirklich komplett unterschiedliche Schwerpunkte. Aber manchmal tauschen die schon auch Informationen aus. Aber er hat jetzt mit Jägerorganisationen. Mit allen. Der das ist jetzt wirklich alles. Ja, okay. Im Gefängnis ist er der Held, ja. Also eher Drogenschmuggler, alle überhäufen ihn mit Geschenken, alle sind seine Freunde, er wird ständig umringt von den Mitgefangenen, die wissen wollen, hey, bist du wirklich der größte Dope-Dealer der Welt? Hast du wirklich hier britischen Geheimdienst und IRA gearbeitet? Hast du wirklich $1 Million Kopfgeld auf diesen Lord in Manila ausgesetzt? Weil da denken sie, dass der ihn verpfiffen hat? Ja, hat er aber nicht. Er lernt auch den echten Besitzer dieser 15 Tonnen Hasch kennen, die ihm irgendwie zugeschanzt werden, mit dem er gut Freund wird dann im Gefängnis. Und er nutzt jetzt tatsächlich so diese Presse, um Druck auszuüben auf die Gefängnisse, auf die Gerichte, um seine Frau freizulassen. Aber die lassen seine Frau nicht frei. In Madrid besuchen ihn seine Eltern im Gefängnis. Also er wird hin und her geschoben. Und das ist komplett ein sehr emotionaler Moment in seiner Autobiografie. Also wirklich Tränen auf beiden Seiten. Sie stellen in dem Moment fest, dass sie vielleicht sich nie wieder in Freiheit sehen werden. Ja. Die Eltern versprechen alle Hilfe, die sie geben können, weil, ja, Hasch ist jetzt zwar nicht cool, aber er hat immerhin ja keine Drogen und keine harten Waffen vertickt, was ja schon auch bemerkenswert ist. Keine Drogen? Also keine Drogen. Drogen, weißt schon. Die Verteidigung ist aber saukompliziert, ja, deswegen dauert das alles ewig lang und er steht auch unter besonderer Beobachtung, ist oft in so Isolationshaft, also unter verschärften Bedingungen, obwohl er eigentlich sehr ungefährlich ist so an sich, also so beschreibt er sich. Aber einfach, weil dieser Fall so verzwickt ist und er so viele Kontakte hat, besteht natürlich auch Fluchtgefahr. Judy kann vielleicht gar nicht ausgeliefert werden, weil es den Tatbestand Verschwörung im spanischen Strafrecht nicht gibt. Und das wusste ich auch nicht. Du kannst nur ausgeliefert werden, wenn es den Tatbestand, für den du ausgeliefert werden sollst, in beiden Ländern überhaupt als Tatbestand gibt. Habe ich auch noch nie gehört. Aber sie finden jetzt noch so ein paar Kniffe in diesem ganzen Auslieferungsrecht und versuchen, alle Register zu ziehen. Aber er hat einen sehr, sehr mächtigen Gegner, diesen DEA-Agenten, der ihn wirklich schon seit Jahren verfolgt und alles zusammengetragen hat, die ganzen Telefon-Dinge irgendwie immer wieder durchgesucht hat nach irgendwelchen Hinweisen. Der hat sich wie so ein Terrier in ihn verbissen. Er ist das Lebenswerk von jemand anders. Das ist so der Nemesis. Genau. Ja. Und der setzt über die DEA alle Hebel in Bewegung, die es ihm so schwer wie möglich machen, da irgendwie, also die tauschen Richter aus in Spanien, so völlig absurd eigentlich. Mhm. Ja, aber die Amis drücken auch total. Die haben sehr lange in den Arm. Ja, okay. Und wenn, also die, was auf dem Tisch ist, ne, wenn sie ausgeliefert werden, würde Judy wahrscheinlich für schuldig befunden werden, wäre für 10 Jahre im Gefängnis. Bei Howard wäre es eh lebenslänglich, ne? Für das, was ihm alles vorgeworfen wird. Er wirkt jetzt dann wirklich hilflos mit der Zeit. Erst hat er noch so lang die Kontenance und die Ruhe, ja, wir machen das und das und es geht schon. Aber ihn besuchen jetzt auch immer seine Kinder und das macht ihn dann, das bricht ihn so ein bisschen. Ja. Er entwickelt auch wieder, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Depression ist, aber er wird wirklich schwer, hat schwere Launen, ist irgendwie ganz, ganz down. Und draußen formieren sich aber viele Freunde und Familie, um ihm zu helfen, um den Kindern auch weiter irgendwie zur Schule zu schicken. So finden sich viele Freunde, die da irgendwie zusammenhelfen und die auch den Kontakt zwischen ihm und seiner Frau über die Gefängnisse hinweg, das ist ja auch nicht so einfach. Also das macht auch deine Familie und ein Anwalt. Also sie geben sich alle redlich Mühe. Die DEA will Howard jetzt mit Deals in die USA locken. Ja? In Spanien ist Dealen nicht im Strafrecht vorgesehen, also dass du irgendwie Absprachen mit dem Richter machst. Die DEA sagt, naja, also hier, wenn du in die USA kommst, dann sind Absprachen möglich. Ne? Dann können wir irgendwie sagen, hey, deine Frau kommt wahrscheinlich sofort frei und dann können wir. Aber sie sicher machen. Eben auch nichts zu. Das ist ja auch wieder das Nächste, wenn er jetzt. Na klar nicht, ja, genau. Okay. Und er knickt da natürlich auch nicht ein. Er wittert dann natürlich, dass das irgendwie Quatsch ist. Aber weil diese DEA so langen Arm hat, so lange Hebel und die Richter austauscht, also es geht tatsächlich ziemlich den Bach runter, ja. Und das letzte Mittel, das ihm bleibt, finde ich auch schön, wäre, wenn er vor Gericht in der letzten Verhandlung, die jetzt da diesbezüglich stattfindet, den spanischen König beleidigen würde. What? Na, weil da wird er sofort deswegen in Spanien verhandelt. Und dann kann er nicht ausgeliefert werden für so ein schweres Verbrechen. Das gäbe einen öffentlichen Skandal. Das ist Ende der 80er Jahre immer noch so krass. Ja. Es gäbe einen öffentlichen Skandal. Dieser ganze Fall würde nochmal von Anfang aufgerollt. Es wäre der größte Justizskandal der spanischen Geschichte wahrscheinlich. Diese ganzen Dinge, die die USA in Spanien durchdrückt, sind alle super fishy. Also das gäbe einen richtigen Skandal. Und er sitzt in dem Transport zu diesem Gerichtssaal und überlegt sich, was er hat schon den Text fertig. Er bringt es aber nicht übers Herz, den spanischen König zu beleidigen, nachdem er so lange in diesem Land jetzt auch gelebt hat. Und okay. Die Leute sind so nett. Und er wird jetzt ausgeliefert. Ja, es bleibt nur Berufung, aber er wird ausgeliefert. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich davon kurz eine Pause den skippen kann. Spanischen König beleidigen. Geil, oder? Das ist schon ein bisschen witzig. Er legt sich jetzt eine Rechtfertigung zurecht. Ja, also er kann das ja nicht alles leugnen. Also es ist ja klar, dass da Drogen sind und dass er damit zu tun hat. Seine Verteidigung basiert im Grunde auf dem Fakt, dass dieses Schiff, das hochgegangen ist, aber seine Verteidigung sagt, es sollte nicht in die USA gehen, sondern nach Australien. Ja, er findet jetzt noch Anschuldigungen in Richtung CIA, ja, die angeblich darüber in Australien irgendwie Geld wäscht und so weiter und so weiter. Also er dichtet jetzt wild Sachen zusammen, diese ganzen Telefongespräche, die sie haben. Da ist tatsächlich kein einziger wirklich belastender Hinweis drin, nichts Explizites. Ach, krass. Sondern es sind alles irgendwelche Codes und dann kann alles. Und er fängt an, jetzt das alles durchzugehen und nachzudeuten, hey, das kann alles auch Australien heißen. Ja, das ist so der Plan bei der Verteidigung, weil USA, Dope in die USA zu schmuggeln, bei den Strafen wäre ja absolut bescheuert. Mhm. Macht ja keiner. Niemand ist blöd. Ja, ja. Den Kindern derweil geht es nicht gut. Ja, die sind irgendwie beim Kindermädchen, das einen Junkie als Lebensgefährtin hat und der Sohn wird einmal nachts im Rinnstein aufgelesen, während der Junkie in der Bar irgendwo seinen Rausch ausschläft. Oh. Also, das ist halt was ihn auch übelst mitnimmt. Ja, die Finanzen hat er nicht mehr im Griff, so irgendwie das Geld, an das er rankommt, wird langsam eng und das alles außen zu arrangieren, der Anwalt so, das alles kostet Geld. Die Eltern verkaufen am Ende sogar ihr Haus, um das alles zu finanzieren, was absurd ist, weil nach dem Geld, das der verdient hat. Mhm. Aber er kommt halt jetzt da auch irgendwie nicht ran. Er kommt dann in die USA in einem Knast und es ist wie in einem Klassentreffen. Viele alte Bekannte. Man kennt sich. Und am Ende geht die Sache in den USA so aus. Judy bekennt sich schuldig, weil sie einen Deal bekommt, nachdem sie sofort freigelassen wird, nach Hause kann und sogar wieder in die USA einreisen darf, um Howard zu besuchen. Es wird ihr versprochen, wird ihr dann zwar verweigert, aber es wird ihr versprochen. Oh. Er bleibt kampfeslustig bis zur letzten Minute. Diese ganze Fake-Verteidigung, die er sich bastelt. Er überlegt sich sogar noch eine offensichtlich falsche Verteidigung, die er auf Papier bringt, die ihm bei der Einreise am Flughafen abgenommen wird, weil er weiß, die durchsuchen sein Gepäck, die er sich kopieren lässt, damit er die DEA dann mit einer richtigen falschen Verteidigung überraschen kann. Also komplett. Er ist so ein Mastermind, ja. Also er plant auch die Presse irgendwie, er bohrt das alles total auf. Der spielt das Metagame. Er hat Interviews mit der BBC im Gefängnis und also es ist wirklich, er ist ein Rockstar, ja, im Marihuana-Geschäft. Und die DEA, die wirft ihm auch absurde, also die Ausmaße, die das Ganze hat, sind für amerikanische Verhältnisse eigentlich lächerlich. Ja. Mhm. Die DEA wirft ihm vor, dass er, glaube ich, 15% des gesamten Drogenschmuggels irgendwie im Land verantwortet, was immense Mengen mehr wären, als er eigentlich verantwortet hat. Mal ein bisschen Drama, Baby. So, jetzt kommt so, dass da ja mehr Leute verhaftet wurden und Patrick, dieser Ex-Schwager, der lange die Finanzen verwaltet hat, Howard einen Brief schickt, in dem er ihm warnt, dass er gegen ihn aussagen wird. Mhm. Das kann Howard noch wegstecken. Dafür hat er dann immer noch irgendwie Erklärungen. Der war jetzt in den Drogendetails nicht so drin, hat in den Geldsachen okay, aber in den Drogendetails nicht so. Das heißt, das kann er irgendwie noch hinbiegen. Dann erfährt er aber auch, dass Ernie gegen ihn aussagen wird, weil der damit seine Lebensgefährtin auch frei dealen will. Ich hab gedacht, seine Quietschente. Sein Bad sozusagen. Ja. Ja, also auch der, dem wird ein Deal angeboten und jetzt geht ihm nicht um ihn, sondern um seine Lebensgefährtin und deswegen würde er diesen Deal eingehen und Howard belasten und das kann er nicht aushebeln. Also Ernie ist der Mann in den USA, mit dem er die meisten Geschäfte, also der kann ihm alles belegen, der bricht ihm das Genick. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als wirklich auch selbst noch den letzten Deal einzugehen, den er kriegt und das heißt schuldig bekennen, ohne Verhandlung, 40 Jahre Haft. Im Gerichtsgutachten steht, Zitat, wie die Regierung mittlerweile eingesteht, ist er nicht der größte Cannabis-Schmuggler der Welt und er ist auch sicherlich nicht für die 15% allen Marihuanas verantwortlich, das je in dieses Land gekommen aber sind, 19. wie die DEA behauptet hat. Er ist nicht der größte Schmuggler, der jemals in den Vereinigten Staaten vor Gericht gestanden hat, nicht einmal im Bezirk Südflorida. Es kann jedoch kein Zweifel daran geben, dass Dennis Howard Marks in großem Rahmen geschmuggelt hat. Es ist erstaunlich, dass er so lange aktiv sein konnte, so viele Ladungen und so viele Ladungen in unser Land unentdeckt erreichen konnten und dass er das alles von Europa aus koordinierte. Mhm. Bei der Urteilsverkündung gibt es zwei Überraschungen. Trotz Geständnis geht der Richter nicht auf die von der Regierung geforderten 40 Jahre Strafe ein. Er verhängt in einem Anklagepunkt 10, im zweiten 15 Jahre, die aber zusammengezogen werden zu 15 Jahren. Mhm. Bei guter Führung und Bewährung hat Howie das Gröbste schon fast wieder hinter sich und das große Freude, ja, im Lager. Damit hätte es schlimmer ausgehen können. So. Vor allem nach dem Deal, ja, muss er mit was anderem rechnen. Überraschung 2, der Richter hat sich bei der Verkündung leider versprochen. Er meinte nicht zusammengezogen, sondern zusammengerechnet, was jetzt die Strafe auf 25 Jahre anhebt. Ist immer noch akzeptabel, ja, weil er plötzlich gerechnet hat, aber ist geil. Sie müssen dann das Urteil nochmal neu verkünden. So, und das, also ist nicht so, dass wenn das ja gesagt wurde, dass es dann zählt, so natürlich schade. Das ist schon lustig. Sagt es gesagt. Und er soll jetzt eigentlich auch in den Luxusknast kommen. Also es ist allen klar, er ist nicht der typische Schwerverbrecher. Ja, steckt ihn in den Luxusknast. Es gibt so einen Knast. Hüllt ihn in Seide. Mit Verbindungen zur Universität, wo lernwillige Knastis dann sogar noch studieren können. Ist einfach so ein Tunnel. Kommst mit in den Pip raus. Oh. Aber irgendwer legt heimlich irgendwelche Schalter um, dass er im Januar 1990 stattdessen in Terre Haute, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, in Indiana landet. Da will man nicht hin. Es ist der übelste Knast in den USA. Also es ist wirklich der übelste Knast. Oder vielleicht einer der übelsten 5 oder 6 Knäste in den USA. Er wird eingesperrt mit den krassesten Gewaltverbrechern und Gangmitgliedern. Aber warum macht man das jetzt? Na, weil dieser eine Typ, der sich nicht verbissen hat, immer noch, also der hat aus reinem Stolz. Der hat in seinen Akten Vermerke hinterlassen, dass doch bitte bei jeder Berufung, bei jedem Gesuch, bei jedem Dings dieser DEA-Agent kontaktiert werden soll. Okay, ob man das nicht noch schlechter machen kann. So ungefähr. Ja. Und Rex Banner lässt Howie soll in 20 Jahren 100 Tonnen Dope geschmuggelt haben. Im Knast sitzt er neben Leuten, die mehr in einer Ladung geschmuggelt haben. Also das ist eigentlich lächerlich, ja. Vor allem auch die Strafe dafür ist lächerlich. Spanien war nett und witzig im Gefängnis, aber hier ist es echt hart, ja. Hier haben die Gefangenen keine Perspektive. Wer lebenslänglich im schlimmsten Knast der USA sitzt, dem kannst du mit nichts mehr drohen. Ja, so, da kannst du nicht mehr viel schlimmer machen. Deswegen gibt's hier viele verstümmelte Leichen auf den Klos, täglich Schlägereien. Wer nicht aufpasst, bekommt es ganz schnell mit der weißen Bruderschaft zu tun, der US-Mafia, den vielen Straßengangs, den Crips, den Bloods, den Biker-Gangs, den Mexikanern, dem Kartell und. Es ist wie im Film. Er muss sein Bingo aber ja noch voll kriegen. Also, den Ku Klux Klan hatten wir ja bisher noch nicht. Ja. Einer der berühmtesten Biker bis dato, James Big Jim Nolan, sitzt in der Zelle nebenan. Mit dem Corson Laurent Charlotte Fioconi findet er, nach seinen Worten, den besten Freund seines Lebens. Dort im Gefängnis. Howard, und das ist nicht weiter verwunderlich, ist die perfekte Mischung aus sympathischem Verbrechen, englischen Manieren und britischer Exzentrizität. Er gibt Unterricht in englischer Sprache und Philosophie. Er berät seine Mitgefangenen zu rechten und hilft, ihre Strafen zu reduzieren. Und wie Paddington Bär, der im Knast landet. Ab diesen, verlorene Folge Paddington Bär. Nein, ist wirklich so. Im Paddington 2 ist er im Knast. Was? Ist wirklich, das ist kein Witz, ist wirklich so. Ab dem Zeitpunkt wird er ungefragt mit Geschenken überhäuft, darunter Essen, ein Walkman und ein Tennisschläger. Hm. Auch außerhalb des Gefängnisses. Und Boris Becker gesigned wahrscheinlich. Auch außerhalb des Gefängnisses erhält er einige wohlwollende Überweisungen von Freunden seiner neuen Freunde. Derweil erkrankt zu Hause sein Vater. Ja, das ist doof, aber der überlebt. Sein vierjähriger Sohn springt von dem Dach, was auch krass ist. Was? Und zertrümmert sich die Beine und keiner weiß warum. Also er überlebt aber auch. Und wieder steht Howard so an der Kippe zur Depression. Ja. Mhm. Er wird krank, er bekommt Gürtelrose, Grippe, Geschwüre am Zahnfleisch. Sie müssen ihm 11 Zähne ziehen, aber er kriegt gerade noch die Kurve. Nach 35 Jahren hört er auf zu rauchen, fängt wieder an mit Yoga, das hat er vorher im Knast auch schon immer mal wieder gemacht, und kriegt so nach und nach seinen Lebens- und Kampfeswillen wieder zurück. Er organisiert viele Fürsprecher für eine Verlegung nach England, was auch immer wieder halt verhindert wird, aber eigentlich würde ihm das zustehen. Sogar die englische Presse setzt sich für ihn ein. Viele seiner ehemaligen Studienkollegen sind jetzt in der US-Politik. Ja, also Clinton soll auch in Oxford, okay. Also der war jetzt nicht bei ihm im Zimmer, nee. Aber er war auch irgendwie in Oxford mal eine Weile und yeah. Der kommt jetzt da an die Macht. Und der ist leider irgendwie bei Drogen nicht so offen, aber okay. Also er hat jetzt viele Freunde in der Politik und überall in den Zeitungen im Land, im anderen Land. Also es ist wirklich, er trommelt die alle zusammen und dann stellt er einen Antrag auf Strafminderung. Und der wird verhandelt. Und obwohl immer noch dieser mächtige Gegner da im Hintergrund aktiv Steine in den Weg legt, bekommt er letztendlich 5 Jahre von seiner Strafe erlassen von dem US-Richter. Wow. Und die Zusage, dass er bald nach England verlegt werden soll. Mhm. Und es ist jetzt auch schon einige Zeit vergangen, sodass er dann in wenigen Monaten Bewährung beantragen kann, zumindest mal. Aber dazu kommt es nicht mehr, weil... Doch. Im März 1995... Schreibt er seine Autobiografie. Naja, das klang gerade so ein bisschen. In März 1995 darf er auf Bewährung raus. Er fliegt nach England, dann weiter nach Palma und ist zurück im Kreis seiner Familie. Er ist und bleibt Howard Marks, auch wenn er zwischenzeitlich 43 Pässe hatte, die etwas anderes behaupten. 43? Hier endet seine Autobiografie, die schon im darauffolgenden Jahr erscheint. Es gibt auch einen Dokumentarfilm, der deutschen Version von Grasgeflüster beilag. Das ist mir, die sehr hatte ich tatsächlich skurril. Die DVD, aber ist mir entgangen. 2001 bringt Marks eine Anthologie heraus mit dem schönen Namen The Howard Marks Book of Dope Stories. Biografie von ihm ist als Dokumentation dem Kifferfilm Grasgeflüster. Ja. Also können wir bitte noch mal kurz auf der Zunge uns zergehen lassen. What the fuck? Geil, oder? Das ist ja, also die Entscheidung in den Kreisen hätte mich auch mal interessiert, so was dazu geführt hat. Naja, also es ist jetzt so, es ist jetzt quasi sein Leben als geläuterter Cannabis-Schmuggler so nach dem Zeit. Er ist ja, also Fakt ist, er hat niemanden verletzt. Er hat wirklich nichts Schlimmeres gemacht, als Cannabis zu schmuggeln und vielleicht irgendwie Dinge mal irgendwo mit zu finanzieren oder ich so. Ich wollte sagen, das finde ich eigentlich halt, viel härter. Das ist eigentlich krass, ja, aber also er selbst hat sich eigentlich nicht, wenn man jetzt sagt, Cannabis sollte eigentlich geil sein, hat er sich eigentlich nichts schuldig kommen lassen. Ja, aber die anderen Sachen mit zu finanzieren, finde ich schon hart. Das war aber auch quasi die Not, aus der Not geboren. Ja, wenn Cannabis legal wäre er kein Verbrecher geboren. Du suchst jetzt auch gerade schon, weil er so verdammt sympathisch ist. Du weißt, dass ich meine Helden immer irgendwie in meinem Herzen trage, auch wenn ich ihre Namen vergesse. Aber in den folgenden Jahren hat er einige Auftritte als Schauspieler und auch als sich selbst spielt er auch manchmal in TV- aber und Kinofilmen. Aber spielt er bei Grasgeflüster mit? Nee. Okay. Als Autor veröffentlicht er 2 Kriminalgeschichten und er arbeitet mit an einem Comic-Strip, der dem Launch von Sony's Infamous 2 begleitet. Habe ich durchgespielt, das Spiel. Hast du da einen Comic-Strip gesehen? Ja. Ja? War das im Spiel auch? Im Spiel ist auch Comic-Strip. Okay, dann musst du mal gucken. Da müsste er beteiligt sein. Schau mal, ob er im Abspann auftaucht. Schade, dass Infamous eingestellt wurde. Ich hätte gerne 3 Tage gesehen. Er kooperiert mit einigen Bands, darunter die Super Furry Animals, und nimmt an der BBC-Musik-Quiz-Show Nevermind the Buzzcocks teil. Ha, das war die, wo ich ja neulich gemeint teilgenommen habe. Die fälschlicherweise mit Nevermind the Bollocks, dem Album von den Sex Pistols, durcheinander gehauen hatte. Howard engagiert sich politisch, eigentlich logisch, naheliegend. Ne? 1997 steht er sogar fürs britische Parlament zur Wahl. Natürlich ist sein einer politischer Punkt, den er hat, Legalized. Er begründet damit direkt oder indirekt die Legalized Cannabis Alliance, die seit 2011 als Partei den Namen Cannabis Law Reform trägt. Mhm. Natürlich ist er regelmäßig in Zeitungen, in TV, klar. Und Achtung, Novum, nach Marx ist eine Cannabis-Samenbank benannt und eine Hanfsorte der Firma Sensi Seeds. Mhm. Mhm. Im Jahr 2015 lautet die Diagnose Darmkrebs inoperabel. Er stirbt am 10. April 2016, nachdem im Jahr zuvor inoperabler Darmkrebs. Okay, da war ich dann auch schon nicht mehr ganz hell. Hatte er eigentlich Darmkrebs? Ich glaube, er hatte Darmkrebs. Und wenn ihr wollt, können wir noch einen ganz kurzen Also er hat noch eine, oh, da der Podcast schon existiert, er hat, uns, genau, hat er uns noch eine also Message geschickt. Wir haben ihn um ein Jahr verpasst. Ja. Und jetzt kommt es noch einmal. I smoked my first joint when I was 19, quite old. I liked it very much and smoked another one, then another one and another one. And then began to want to try different types of hashish, different types of marijuana. I liked the effect very much. And I was a student. I didn't have much money, so I became a dealer. And then a bigger dealer, and then a bigger dealer, and then a smuggler. It was very gradual, you know, it wasn't a sudden. Er wirkte wirklich sehr sympathisch. Oh ja, ich wollte gerade sagen, so holy shit. Und er hat auch irgendwie mal irgendwas gesagt, jetzt kriege ich es nicht mehr ganz zusammen, glaube ich, von wegen, naja, also sein Ding war, er wollte halt einfach immer Marihuana rauchen, ja. Und auch bei diesen ganzen Drogendeals, er hat eigentlich immer versucht, den größten Teil selbst zu rauchen. Das kann man ihm nicht vorwerfen, dass er jetzt bei 5 Tonnen von Geschäftsinteressen geprägt war, sondern er hat eigentlich immer versucht, das meiste zu rauchen. Okay. Die Hintergrundmusik in dem Clip hat mich gerade massiv irritiert. Also ich bin ein großer Fan. Ja. Das ist einer der sympathischen Verbrecher. Ja, also der wirkte wirklich sehr, sehr, sehr sympathisch. Und die Biografie mit dem Titel Mr. Nice ist einfach auch schon sehr nice. Ist einfach schon der Hammer. Weißt du, über wen wir uns auch freuen können? Weil du es mir so auf die Nase gedrückt hast hier. Die Menschen, die uns was Gutes haben zukommen lassen, vielen Dank. Wir kommen zum Ende-Dankfest. Wir bedanken uns. Ich habe vergessen, wie man liest. Ja, das lesen tue ich jetzt nicht mehr. Wir bedanken uns bei Anne, Benedikt, Benjamin, Bernhard, Beltran, Christian, Christoph, Dagmar, Dick, Dominik, Dominik, Dorin, Fabian, Felix, Freier, Tritt von Fans, Gero, Gianna, Harald, Henning, Jens, Jim, Jörg, Kai, Katja, Laura, Lena, Ludger, Mark, Marco, Marco, Markus, Maria, Markus, Mario, Monika, Miriam, Nathalie, Niklas, Oliver, Paul, Peter, Sebastian, Sibylla, Steffen, Sven, Thomas, Thorsten, Timo, Timothy, Tobias, Tobias, Tobias, Tobias, Tobias, Ulrike, Victoria. Ich muss mich auf jeden Fall bei dem Hörer Sebastian bedanken, der mir dieses Buch geschickt hat und mich auf diese Geschichte aufmerksam gemacht hat. Also er selbst. Ja, und ich versuche gerade die. Oh, da hat er auf dem Cover tatsächlich dieses Buddha-Teil um. Und ich versuche gerade den Namen noch Sebastian noch mal rauszulesen, damit ich es jetzt niemandem Falschen zuordne. Ja. Ich wollte sagen, er sieht leider auch einfach schon wieder sympathisch auf, selbst auf dem Cover, wenn er das ist, ne? Es ist echt ein bisschen aus, als also ich meine, wir müssen Daniel Day-Lewis gespielt werden würde. Wir müssen vielleicht auch jetzt nochmal, wir versuchen ja immer das Ganze auch einzuordnen, ne? Und ich gebe wie so oft den Hinweis, ich habe aus einer Autobiografie 90% meiner Inhalte gezogen. Also das lässt natürlich Raum für etwas, wie soll ich sagen? Weggelassenes. Ja, also ich glaube ihm tatsächlich das. Also das ist unglaublich. Wie umfangreich diese Biografie ist und wie akribisch der all seine Verbrechen darin nochmal aufgezählt hat. Also du hast ja jetzt gerade das Buch ausgehändigt und es hat 690 Seiten. Also ich möchte jetzt an der Stelle, normal mache ich das nicht so gerne, weil ich mache ja diese Arbeit gerne. Ich möchte an der Stelle mal betonen, dass ich wirklich auch echt ein bisschen in Stress geraten bin, das vorzubereiten zu dem Termin heute. Ja. Naja, wir haben ja die letzte Folge schieben müssen und dann war die hier trotzdem in unserem regulären Zeitplan drin. Dementsprechend. Und ich hoffe, dass das die Qualen nochmal ein bisschen relativiert, die wir leiden müssen bei dieser Aufnahme, weil das war wirklich ein harter Brocken. Jeden Fall eine sehr, sehr, wir haben ja oftmals das Problem, also die Eis-Folge war für mich zum Beispiel, dass das vergleichsweise unspektakulär war und wo du dann, also ich persönlich das Gefühl hatte, dass das halt auch sich ähnelte, aber das hier ist ja jetzt auch vergleichsweise ein normales, also niemand in der Geschichte der Menschheit, der die Geschichte nicht kennt, kennt dem seinen Namen. Weißt du, was ich meine? Weil wenn jemand ein Shackleton ist, der taucht in den Geschichtsbüchern auf. Und das hier ist ja ein klassisches. Aber also den Typ, da müssen wir mal unsere Eltern fragen oder so, der muss ja mal irgendwo bekannt gewesen aber sein. Aber der ist, also das ist ja wirklich auch wirklich so diese Schlitzohre, die wir ja so sehr lieben, von daher Chapeau, sehr geil. Und wie geil ist es denn mal einem, wenn du von hinten anfängst und dir überlegst, ein internationaler Drogenschmuggler, dem vorgeworfen wird, 15% des amerikanischen Marihuanas in der ganzen Zeit bis in die 90er oder so ins Land geschmuggelt zu haben. Ja, mega. Wenn du dir überlegst, so, okay, wie kommt jemand da so hin? Ja, ja, diesen Weg so akribisch zusammengefasst in der Autobiografie zu finden. Also ist wirklich, ich bin sehr, sehr dankbar. Ich habe jetzt leider den Namen Sebastian auf die Schnelle nicht gefunden. Ich reiche das hoffentlich, wenn ich aber denke, nach. Sebastian. Aber du weißt, toll. Du weißt, wer gemeint. Du weißt, dass du toll und bist. Und sag mir bitte, wenn du dieses Buch wiederhaben möchtest, ansonsten stelle ich es gerne zu meinen anderen Büchern ins Regal, aber ich schick's dir auch gerne wieder zurück. Aber erstmal dir dankbar. Sebastian. Dir dankbar? Wir sind dir dankbar. Dagmar hat damit nichts zu tun. Na dann. Und ich habe tatsächlich auf YouTube, gibt es viele Clips über Howard Marx, aber es gibt keinen, wo er nicht von assiger Musik unterlegt ist, während er spricht. Das ist wirklich, es ist halt so Kiffer-Rap. Ja, das sind auch immer so ganz komische Kiffer-YouTube-Kanäle, die dann irgendwelche Dokumentationen, irgendwie Ausschnitte von ihm haben. Also bei all den bekannten Namen, die man so gehört hat, hat eigentlich nur noch Bob Marley gefehlt. Stimmt. Also allein die Organisationen, mit denen großartig. Er zu tun hatte. Alles von arische Bruderschaft bis Tiraden, das ist abartig. KGB hat noch gefehlt. Ah ne, KGB kam auch vor. Das war Aach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wie hat jetzt eigentlich das alles auf meine Festplatte gepasst? Gute Frage. Hat es denn auf die Festplatte gebaut? Oh, das wäre jetzt richtig blöd, wenn wir jetzt kein Audi mehr hätten. Aber ich sag auf jeden Fall jetzt schon, sollte jetzt das Audi kaputt gehen. Gute Nacht, Josh. Gute Nacht, Josh. Creepy. Und Kinder, macht was ihr wollt. Ended 5 minutes ago. Geht mit Drogen um. Ja, nein, irgendwie nicht hin blöd kiffen. Nicht gut. Nee, aber schlau kiffen. Dass man die Gerichtbarkeit und die Rechtsprechung im Hinblick auf Marihuana mal überarbeiten sollte, das kann ich guten Gewissens nach außen vertreten. Da kann ich auch fein mitleben. Und wenn wir jetzt alle auf dem... Ja? Wie bei allem Möglichen kenne ich leider einfach Leute, die auch das einfach echt so übertrieben haben. Genauso wie, keine Ahnung, ich Leute kenne, die World of Warcraft so übertrieben haben, dass sie ihre Karriere weggeschmissen haben. Ich kenne auch Leute, die Sport übertreiben. Ja, ja, die klar. Die kennen, die sowas machen nachweislich, denen hat das halt überhaupt nicht geschadet. Im Gegenteil, die sind dadurch entspannter und umgänglicher geworden. Und das ist in vielen Fällen ein echtes Plus. Wie gesagt, ich kann es nicht gut beurteilen, aber irgendwie diese harte Bestrafung, ich sehe es nicht als produktiv einfach, von daher. Ja, aber das Fiese war eigentlich, ich möchte das nochmal betonen, andere US-Verbrecher, die Drogen geschmuggelt haben, sind mit 5 Jahren, 10 Jahren irgendwas davon gekommen und er ist irgendwie Urteil 15 Jahre im härtesten Knast in Amerika. Also er hat seine Strafe dann irgendwie auch. Dann müsste man nicht tot über dem Zaun hängen in Indiana. Dann auch irgendwie abgesessen und er hat es mit seiner britischen, seiner britischen Art irgendwie durchgestanden. Eigentlich ganz geil. Sehr cool. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich danke auch. Und so, und jetzt werden wir vom Blitz erschlagen außen. Ratzputz. Gute Nacht, Josh. Gute Nacht.